Bagger! Das ist doch lächerlich! Mit dem Superball! Ach, ja, was war das? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Ich gebe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zum großen Beanstalk Jahresrückblick 2019. Heute in voller Besetzung. Mit mir dabei ist zum einen der Flo. Hallo, das waren die längsten 24 Sekunden meines Lebens. Die Biene. Hi, aber mir hat keiner gesagt, dass ich was trinken soll. Ich bin noch nüchtern. Und der Stefan. Hallo. Ja, wir sind live auf Twitch und auf YouTube. Bitte direkt am Anfang schon mal Feedback geben für die Leute, die zuhören, ob das mit dem Sound alles so in Ordnung ist. Ich habe versucht, die alle ungefähr gleich zu pegeln. Deswegen. Ach, da ist schon wieder dieser Pegel. Ja, genau. An dem müssen wir arbeiten. Dazu später noch mehr. Ich dachte eigentlich volle Besetzung, aber gut. Achso. Ja, genau. Für alle, die noch nie einen Jahresrückblick... Ja, mein Überthema heute. Genau, für alle, die noch nie einen Jahresrückblick von uns gesehen, gehört haben, heute geht es etwas entspannter zu. Wir lassen einfach das Jahr gemütlich ausklingen, schweifen auch mal ein bisschen ab, sprechen über Sachen, die uns gut gefallen haben, die uns nicht so gut gefallen haben, generell entspannter Jahresabschluss und vielleicht auch ein kleiner Ausblick in 2020. Aber das sollte, glaube ich, keinen so großen Platz heute einnehmen, oder? Oder seid ihr da schon auf irgendwas heiß? Nö. Nicht. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wir haben ja bald den Geburtstag. Auch noch machen. Moment, was 2020 ist bald? Neues Jahrzehnt, ich bin ganz nervös. Genau. Alles wird gut, Stefan. Ein gutes jetzt? Jahrzehnt hast du noch. Ein gutes, ja. Das bezweifle ich. Jetzt kommen noch die goldenen 20er. Genau, wir können also vielleicht auch schon mal so sagen, was heute so ein bisschen gemacht wird. Also klar, so ein Rückblick aufs Jahr natürlich. Was wir auch alle gemacht haben, ist so einmal unsere Schubladen, unsere Schränke auszuräumen und zu schauen, was wir so an RBTV-Merch haben. Da wollten wir etwas länger drüber sprechen. Oh Mist, das liegt gerade ein bisschen außer Reichweite. Ich muss das nachher noch herholen. Du musst ja nicht anziehen. Nee, aber ich will es ja sehen, damit ich quasi nochmal so weiß, visuell von mir, was ich überhaupt besitze. On-Cam umziehen. Das gibt Klicks. Wow. Soll ich meine Facecam anmachen? Ja, aber wir müssen hier vorher was auf die Nippel kleben, sonst haben wir Probleme. Das funktioniert aber nicht beim Max streamt ja. Das ist egal, das kriegen wir technisch bestimmt hin. Ja, ich habe ja Kameras bei dir. Ich stream einfach. Eben, Max hat doch schon Kameras bei dir in der Wohnung. Ich stream einfach nur meine Facecam auf meinen privaten Kanal. Du greifst den über eine Browser-Source ab und packst den bei dir mit rein. Easy. Okay. Ja, machen wir. Ich hab zwei Sachen an gerade und hier vier Sachen liegen, über die ich gleich ausführlicher sprechen will. Also, du hast zwei Sachen an, sonst nichts? Ja, eine Jogginghose und eine Mütze. Moment, Socken gibt es keine, oder? Nee, ich glaube nicht. Gab es nicht mal Weihnachtssocken oder so? Doch, kann. Nee, ich glaube nicht. Also die Weihnachtspullis, die Christmas-Sweater, die ugly Christmas-Sweater. Also Socken oder allgemein Unterwäsche gibt es, glaube ich, keine. Vor allem, wer wird es, also so Rocket Beans. Männer-Tanga. Ja, nicht Tanga, aber so allgemein Wäsche. Das würde vielleicht sich sogar besser verkaufen, obwohl der Großteil des Publikums männlich ist, weil die dann wollen, dass die Freundin auf den Brüsten links und rechts so ein Raketenbogengesicht hat. Aber warum? Warum nicht? Du. Also. Dann doch eher Boxershorts, das könnte ich mir vorstellen. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt anziehen, aber die aber könnten gehen, glaube ich. Letztes Jahr gab es doch mal Badehosen, oder? Ich bin vollkommen überfordert. Ich glaube, ein Handtuch. Ich glaube nicht, dass Badehosen. Ach, stimmt, das Badetuch. Stimmt, sowas Und Frisbees. RBTV-Schlüpfer, genau. Frisbees gab es ja auch noch. Oh Gott. Ich möchte übrigens festhalten, im Chat wurde hier geschrieben, es ist nur nichts angekündigt für 2020. Möchte sagen, das stimmt so nicht. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, wo ich diese Informationen habe. Insofern ziehe ich die Aussage auch halb wieder zurück. Ich kann mir vorstellen, wo du hier hast. Und falls ich recht habe, wissen die das noch nicht. Das ist korrekt. Also, dann erfahrt ihr es auch nicht vor 2020. Jetzt werden dir die Insider wieder rausgehauen. Ja, du bist doch derjenige, der hier falsche Versprechungen gemacht hat. Sorry. Eben, Stefan, du bist doch schuld. Ich kann da auch nichts dafür, für die lange Weihnachtspause. Das stimmt. Jetzt könntest du heute nicht mal mehr in den Urlaub. Ihr könnt euch auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal sagen, ohne eine genaue Ahnung zu haben, worüber ihr sprecht, auf zwei gute Sachen freuen. Nächstes Jahr bei RBTV. Wie viele davon involvieren Raketen, die abgehen? Eine. Bin mir nicht sicher. Entschuldigung, ich wollte auf den Chat eingehen. So, ich habe übrigens gerade aufgerüstet. Ich habe jetzt 3 Merch-Artikel an. Ich habe eine Kappe über das Headset angezogen. Oh, das sieht bestimmt wunderschön aus. Wobei ich sagen muss, ich habe die Kappe ja schon mal an dir gesehen. Die sieht schick aus, die Kappe. Ja, die ist ein bisschen eingestaubt. Hat Max ein Mützengesicht? Nee. Nee, eigentlich nicht, aber die Kappe sieht schick aus. Nur ein Radiogesicht. Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Gut, das haben wir alle außer Flo. Deswegen muss der ja auch immer bei der Gamescom nach vorne und die Leute anfragen. Das stimmt. Flo ist der, die Ladies anfragen. Die Hübsche vom Beanstalk, Flo. Moment, welche Ladies hast du denn schon für uns angefragt? Das wäre mir ja neu. Keine Ahnung, warte mal, lass mich überlegen. Weiß ich nicht. Ja, keine, deswegen sage ich sehr. Was war eigentlich nochmal unser Thema? Was? Ich wollte eigentlich nachfragen, was noch in Interviews kommt. Was war eigentlich unser Thema? Alzheimer oder wie? Mach mal den Stream auf, das steht ganz groß da. Ich meine das aktuelle Thema. Also, egal. Ja. Also ich war darauf eingegangen, dass noch nichts angekündigt wäre für 2020. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das aus dem Interview oder aus einem Behind the Beans war. Okay. Aus dem Interview. Sachen. Aber ich glaube, es war aus dem Interview. Ja, also wer es jetzt nicht genau weiß, wovon Biene spricht, wir haben ja ein Interview mit Arno geführt, das ist auch im Kasten, aber die Veröffentlichung kommt erst Anfang des nächsten Jahres. Genau. Achso, auf welche zwei Sachen freust du dich denn 2020? Danke, Don Pedro. Ja, die beiden aus dem Interview, die ich jetzt nicht erwähnen darf. Danke, dass ihr es nochmal aufgreift. Danke. Achso, ja, dann kannst du mir ja privat schreiben, was du meinst. Ich bin jetzt noch das hilft den Zuhörern und Zuschauern jetzt. Aber mir. Als sorry, eigentlich finde ich das dumm. Wir durften das ja eigentlich nicht anteasen, weil es ist halt ein bisschen, wir können eh nichts dazu sagen. Weil es wäre irgendwie blöd, das jetzt vorweg zu genau. Also, wir sagen da eh nichts zu. Insofern freuen wir uns auf mehr als eine Sache, aber wir sagen euch nicht was. Als allererstes mal auf jeden Fall auf den Geburtstag freuen. Das wird ja in einer ganz anderen Form wie bisher stattfinden, indem sie diese LAN machen. Ah ja, genau. Da bin ich jetzt auch schon mal gespannt, wie das Ganze abgehen wird. Momentan läuft ja diese große Bonschwa-LAN. Ich weiß gar nicht, verfolgt die jemand von euch? Ja, ich mach's ab und zu mal an. Also ich hab's dann öfter mal auf dem zweiten, dritten Bildschirm laufen, so ungefähr. Werf mal ein Auge drauf. Ich glaube aber, die RBTV-LAN wird schon ein bisschen anders. Okay, das wollte ich gerade fragen. Ist es was, wo sich RBTV da oder also ähnlich ablaufen wird oder eher nicht? Also du denkst eher nicht? Ich denke, also für meinen persönlichen Geschmack wäre es gut, wenn die sich da ein bisschen was abschauen würden. Ich glaube aber, es wird eher showmäßig aufgezogen bei RBTV. Kann man denn eine LAN showmäßig aufziehen? Hast du da schon irgendwelche Vorstellungen? Hast du mal die Gaming Area gesehen? Ja, genau. Also, dass man halt vielleicht Minispiele macht, die dann immer sehr präsent im Stream gemacht werden. Ich glaube, es wird viel weniger Multiplayer-Sachen geben als bei Bonjour. Also, ich glaube, es wird dann eher, die LAN ist jetzt, dass zwei Leute irgendeinen Spielknaller durchnehmen, so ungefähr. Also, ich weiß nicht, ob wieder dieser Multiplayer-Aspekt bei RBTV so sehr im Vordergrund stehen wird. Ja, wobei, das wurde aber angekündigt, dass dann auch viel so diese Oldschool-Dinger halt, Command & Conquer, Half-Life, keine Ahnung, was da halt so gezockt wurde. Das mich halt komplett. Ist dann aber, glaube ich. Das sind alle Spiele, die mich nicht interessieren. Ja, ist in dem Fall aber, glaube ich, auch ein bisschen egal, weil es halt 95% der Leute schon abholt. Also klar, du wirst die Leute, die Retro-Gaming nicht affin sind, wirst du nicht so gut abholen. Aber ich glaube, die Gruppe ist relativ klein bei RBTV. Naja. Wir werden sehen. Sind dann nur noch ein bisschen mehr als 2 Wochen bis dahin. Jo, das stimmt. Ist da eigentlich schon mich müssen sie ja gar nicht abholen. Ich habe die News gerade nicht offen. Ist da schon ein Zeitrahmen vorgegeben, wie lange das sein wird? Am 17. oder so ist das, aber weiß ich jetzt nicht. Ich meine, also, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich das irgendwo gelesen habe, aber ich meine, 20 Uhr abends geht's los oder so, also freitagsabends. Mhm. Aber bis wann? Aber das ist auch nur eine vage Vermutung gerade von mir. Ich hab da ganz dunkel was im Hinterkopf. 17. auf 18. sagt Don Pedro. Wie lang ist denn die Bonjour-Lan? Der Chat suggeriert mir, die ist etwas eine Woche? Länger als einen Tag. Ja. Eine Woche, glaube ich. Okay, also, ambitioniert. Also ist halt von Weihnachten bis Silvester, meine ich. Also so war es ja, letztes Jahr. Ich glaube, es ging am 26. los. Also zweiter Weihnachtstag. Ah ja, okay. Bis Silvester. Also nicht von Heiligabend. Okay, ja, dann lässt sich das Konzept vielleicht auch nicht so gut übertragen. Ja, klar, aber halt das ganze Ding, wie es halt inhaltlich abläuft, dachte ich. Aber ich habe, wie gesagt, von dem Bonjour-Kram überhaupt keine Ahnung, was die da genau machen. Ich weiß nur, dass diese Laden da jetzt läuft. Können ja mal gerade reingucken. Ich muss schnell mal das... Ja, genau. Wie streamst du das jetzt für die Leute? Oder was? Hast du dich vorhin schon über zu viele offene Tabs beschwert? Ja, ich mache jetzt für alle, die Interesse am Bonjour haben, oben links kommt gleich das Bonjour-Fenster als Pop-up. Nein. Stopp mal. Ich gucke ja nur mal gerade, was die gerade machen. Okay, die stehen gerade in der Küche rum und kochen. Wow. Matteo guckt auf den Bildschirm. Keine Ahnung. Ihr seid euch so ähnlich. Ja. Kann ich mich voll mit identifizieren, auf Bildschirme zu schauen. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall bestätigt. Und wir haben auch noch diese Highlights, die man einsenden konnte, die dann da auch noch verwurstet werden, oder? Oder sollte das jetzt im Rahmen von einem Jahresrückblick, das war schon für den Geburtstag, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Ja. Ich habe davon nichts mitbekommen. Also es gab halt, Luca hat halt im Forum gepostet, dass Leute ihre Highlights mit Timecode und so zusenden sollten und dann in kurzen Kommentaren mit Facecam, glaube ich sogar, das irgendwie kommentieren sollten, warum die das so gut fanden. Mhm. Das haben wir auch, glaube ich, damals im Beanstalk erwähnt. Das ist jetzt bestimmt schon 5-6 Wochen her. Ja, ist schon eine Weile, dass das... Wisst ihr, was wir hätten machen sollten? Was denn? Wir hätten uns so die 2-3 Erwähnungen, die es in dem Jahr vom Beanstalk auf dem Sender gab, einfach rausschneiden sollen und das dann kommentieren. Ich glaube, das können wir noch machen. Was genau? Ich hab irgendwie nicht so ganz... Sagst du ja, Top-Podcast, sofort abonnieren? Als Highlight, mein Biene. Das ist unser Highlight, ja. Die Erwähnung von uns selbst sind. Das kommt bestimmt richtig gut an. Ja, oder? Bestimmt. Oh, jetzt werden Brettspiele gespielt bei Bonjour. Peter, machen wir hier okay, Live-Commentary schon, oder was? Ist hier los? Okay, ich hab's gerade, mach's zu. So, Live-Dashboard. So. Haben wir wieder alles offen für den Stream. Also im Chat schreibt Don Pietro Vienna gerade, dass es für die Tage rund um den Geburtstag geplant ist, die Einspieler. Ja, das also haben wir auch nur, verstanden. Nicht nur während der Laden, sondern so rundum eben. Aber was ist das denn schon wieder für eine Aussage? Für die Tage rund um den Geburtstag? Ja, das heißt, sind die Tage davor und danach. Läuft dann so wie diese Community-Einsendungsclips oder so, einfach random in der Werbung oder wie? Könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel als kleine Filler oder so. Ja, es sind doch aber schöne Filler, oder? Ja. Nö, also es kommt auf die Audio- und Audio- und Bildqualität der Videos an. Ich find die Idee ganz nett. Ja, ich finde die auch. Ich finde die super. Wobei, also, ich bin jetzt keine. Hast du was eingeschickt? Oder hat jemand von euch was eingeschickt? Ich habe dir doch gerade erzählt, was wir hätten machen sollen. Nein, ich habe nichts eingeschickt. Ich wusste davon nichts. Bis gerade eben. Es wurde aber groß angekündigt. Wie gesagt, wir hatten sogar selbst drüber gesprochen. Das weiß ich nicht mehr. Nee, aber ist ja auch. Ich habe auch nichts eingeschickt, weil. Die Leute müssen ja nicht wissen, wie ich aussehe. Das ist natürlich... Ich bin doch so schüchtern. Ja. Ja, wie viele Bilder hast du im Real-Life-Picture gepostet? Eins. Und außerdem, naja, wie soll ich sagen, anhand deiner Zeichnung kann man es schon erkennen. Das stimmt, ja. Das ist kein schöner Anblick, kann ich euch sagen. Jetzt kommt das wieder. Du musst dich dann spätestens zeigen, das ist jetzt, nee, vergiss es. Ja, genau. Ich Also mache einfach jetzt den. weiß ich auch nicht, wovon ihr redet. Don Pedro ist der beste Ideengeber. Ich meine, wenn Michael Petrescu sein Gesicht nicht zeigen muss, dann muss ich das auch nicht. Ja, Ich mache einfach. stimmt. Ja, willst du einfach deinen Hinterkopf filmen? So ein Facecam, wo einfach alles verdeckt ist. Einfach, man Einfach sieht so Post-it über die Kamera kleben oder was? eine Pappe oder so steht einfach im Weg. Ja, oder so eine Schattenwand. Oh, Ja, oder das ist du gut. machst dir so eine große Pappe und klebst da die Karikatur vom Beanstalk einfach drüber und machst dann so, schneidest die so auf Höhe vom Mund auseinander, machst so wie South Park die Kanadier. Ah, das ist eine gute Machst dann Idee. so. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige Leute sich da was Kreatives einfallen lassen, um eben doch nicht zu sehen, sein zu werden, ein Ah, ich zu glaube, es gibt viel auch genug zu Leute, die werden Kamera müssen. geil sind. Ja klar, aber es gibt auch welche, die haben Bock drauf, ihre Highlights irgendwie vorzustellen, aber wollen nicht gesehen werden. Das Gesicht von Petrescu über Mainz, hat Oh, Cyberpunk das Phoenix wäre gerade im gut. Chat Es wurde zwar nicht gesendet, aber es wäre sehr lustig. Ja. Das machen wir im Anschluss auf den Jahresabschluss. Wir müssen uns noch ein Highlight überlegen. Ja, nun. Apropos Highlight. Oh. Oder Ja, wollen wir noch versucht sich nicht, an einer wollen Überleitung. wir noch nicht mit den Highlights anfangen? Doch, also von mir aus, wie wollen wir es denn machen? Also ich habe eine Top 3. Oh Gott. Ja, mir So hat habe ich mich keiner nicht gesagt, dass vorbereitet. ich was vorbereiten soll. Insofern habe ich Och keine Top 3. Leute. Also ich habe Ja, so eine eine. Top 3 habe ich Ey, nicht, das ich tut mir habe euch leid. genau gesagt, was ich für die Merch-Review haben soll. Ich hab ne Top 1. Ja. Okay. Hallo, Lady. Aber mir fällt vielleicht auch noch im Laufe des Abends das eine oder andere ein. Ist gerade der Hund von Sansa Stark in den Chat gekommen, Also oder? ich hätte schon verschiedene, aber ich habe die jetzt nicht gerankt. Hör mal auf, Lady Wasabi zu reden. Entschuldigung. Ja gut, dann Max, dann fang du doch mal da mit deiner 3 an. Oh, mit meiner 3 soll ich anfangen? Ja. Warum überhaupt nur drei? Warum nicht? Wartet mal gerade. Ich muss gerade mal neu sortieren hier. Ich habe nämlich vier. Wie? Ich habe vier Das gesehen, habe ich gerade war's gesehen. drei. Ah, oh. Das erinnert mich an die Kino Plus Jahresfolge von gestern Abend. Hat die jemand Warum? von euch gesehen? Nee, noch Weil nicht. Schröck da Nee. wieder ein unglaublich kompliziertes System hatte, damit wie die fünf Teilnehmer ihre Toplisten vorstellen können. Ein heilloses Chaos. Außer ihm hat es, glaube ich, keiner verstanden am Anfang, was sie machen sollen. Das ist ja War immer recht so. witzig, ja, wie immer. Okay. Er hat sich so Gut. mit Listen, glaube ich. Okay. Ja, wie ich festgestellt hatte, ist Kino Plus sowieso so ein Kindergeburtstag, den der arme Schröck beaufsichtigen muss. Ständig wird was umgeschmissen, was geht kaputt in seinem Studio. Dann platzt ein so Das Suppenwurststau kann ja mal auf. passieren. Aber er hat auch, das habe ich im Best of Beans, habe ich das erspäht, er hat ja auch einmal selber dafür gesorgt, weil er irgendwas Ja, auf Simon einmal, den gebaut. Rest der Zeit war es Ede in dem Best of Beans. Ja, stimmt. Also gestern hat keiner was kaputt gemacht. Glaubst du? Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, sehr schöne Folge. Ging, glaube ich, fast 3 Stunden Habe lang. ich tatsächlich noch nicht. Steven Gatien war wieder dabei. Empfehlenswert, gerade für, oder was heißt gerade, insbesondere eigentlich nur für Filmfans. Konnte ich mir tatsächlich bis jetzt noch nicht angucken. Oder Lohnt es sich. geben Gädchen-Fangirls. Das auch. Gut. Sofern es sie gibt. Mein Platz 3. Tabor. Das Hm. lustige Zauberer-Pen and Paper mit Florentin. Warte mal, ich habe mir irgendwas. Wo habe ich denn? Ah, genau, ich habe mir was dazu aufgeschrieben. Es ist von reinem Pen and Paper her eigentlich nicht das. Eigentlich nicht so in meinen Top 3, würde ich sagen. Aber dadurch, dass wir das bei uns so ein bisschen mit Community-Treffen verbunden haben, war es irgendwie eine ganz neue Erfahrung, so RBTV zu gucken. Ich meine, Flo, du kennst das ja vom Dresdner Stammtisch, wo ihr öfter ja mal was zusammen guckt, oder? Naja, Aber ihr eigentlich habt. gucken wir immer nur das Best-of. Wir haben früher mehr zusammen geguckt, das stimmt, aber jetzt momentan nicht mehr, weil mittwochs meistens nicht mehr so interessantes Programm läuft. Dann müsst ihr euch jetzt für nächstes Jahr was Neues überlegen. Nee, RBTV muss ich für nächstes Jahr was Neues überlegen. Also, damit der Dresdner Stammtisch was zu gucken hat. Ja, damit am Mittwoch auch was geht auf Also einmal. ist, ja. Ja, es In der war Zeit auch ein bisschen abgedriftet, genau. sozusagen, was wir da mal so gucken. Bei mir ist es halt so weit oben, weil es irgendwie eine ganz neue Erfahrung war. Das war nicht allein zu gucken. Herzer schreibt auch gerade im Chat. Ist wirklich was anderes. Also, mache ja auch öfter mal hier Rudel gucken im Teamspeak, aber dann wirklich mit. mit 10 Leuten auf der Couch zu sitzen oder am Tisch zu sitzen und das gemeinsam auf einem auf einem Fernseher zu gucken, ist schon irgendwie was anderes. Und versuche auch das nächstes Jahr wieder mal irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ja, deswegen kommt Tabor bei mir so gut weg. Ich habe es dann letztens auch nochmal, ich habe den ersten Teil nochmal angefangen. Ich finde es immer noch gut, aber ich würde mir, glaube ich, auch nicht jetzt nachträglich nochmal angucken. Deswegen. Der erste Teil hatte halt einen ziemlich langen Einstieg. Der Einstieg war gut, soweit ich mich erinnere, aber es hat lang gebraucht, bis die Story überhaupt in Gang gekommen ist. Ja. Aber das ist so ein Florentin-Ding. Ist ja diesmal beim aktuellen Pen Paper auch so der Fall. Ein bisschen, hat man ja auch schon drüber gesprochen. Ich hätte einen ergänzenden Gedanken, weil wir gerade schon bei Pen und Paper sind und Jahresrückblick. Ja. Und zwar ist mir aufgefallen, gestern, liebe Leute, wer es noch nicht geguckt hat, nicht jetzt, aber der Jahresrückblick von Best of Beans ist draußen. Sein letztes Meisterwerk, das würde ich sehr empfehlen. Und da waren auch Ausschnitte von dem Pen and Paper dabei, wo ich schon komplett vergessen habe, dass es überhaupt gab. Und ich weiß auch bis heute nicht mehr, wie das heißt und welches das war. Pilos wahrscheinlich. Projekt Pilos. Oder? Wo Eddie gefressen wird vom Dinosaurier. Ja, das ist Pilos, ja. Das hatte ich schon komplett vergessen, dass das überhaupt war. Zum Beispiel. Und dann auch bei Tierspunk, da hatte man ja dasselbe Problem, dass die erste Stunde nur in dem Käfig waren und so. Ja. Pilos war ja dieses mit den verschiedenen Settings, also beziehungsweise verschiedene Spielarten. Und das war ein bisschen zu ambitioniert, meiner Meinung nach. Ja, naja, ich fand das insgesamt eigentlich gar nicht so schlecht, aber das hatte halt den richtig beschissenen Einstieg mit dem Warhammer-Setting, was halt sofort dran kam. Stimmt, das war ganz am Anfang, ja. Das war so totsterbenslangweilig irgendwie. Das Konzept an und für sich ist ja ganz geil, aber das wäre ein Konzept, was halt sich tragen würde, wenn du quasi so jeden Abend, also wenn du das halt als längere Kampagne spielen würdest und dann jeden Abend eins von diesen Modulen quasi hättest, so. Bitte kein Warhammer-Abend. Ja, gut, das müsste man dann modifizieren, aber das wüsste man ja jetzt theoretisch, dass das keine so gute Idee ist. Ja, also ich weiß nicht. Ich bin dann lieber bei den klassischen Pen-Papern, Mold Männer zum Beispiel, was mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat dieses Jahr. Ja, stimmt. Wie viele Teile gab es davon dieses Jahr? Ein oder zwei? Ich glaube nur einen. Also eine Doppelfolge wieder, oder? Nacht, oder? Ja, ich glaube, das davor war nicht dieses Jahr. Ja, also es war Mold Männer Teil 3 und das eben in zwei Abende aufgeteilt. Ich wollte noch kurz zu Pilos sagen, ich finde nämlich nach wie vor, also das, wie gesagt, ich fand das halt, das hat halt echt diesen schweren Start gehabt, aber es hatte auch eine Szene, die ich einfach so genial fand, dann, ich erwähne das glaube ich jedes Mal mit dem Wolf halt, wo sich glaube ich Hauke auch spontan entschieden hat, dass jetzt nicht der Wolf da in diesem Bett liegt, einfach weil es so witzig ist. Ach so, also in die Hütte da reingeschaut haben. Ja. Quasi die Oma zerstückeln und dann der Wolf reinkommt, völlig entsetzt. ja, stimmt. Ja, Schneewittchen eben. Ja, genau, das war ein tolles, ein toller Teil davon auf jeden Fall. ich habe tatsächlich, also das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil wir hätten das besser absprechen müssen, wir haben uns alle so ein bisschen unterschiedlich vorbereitet auf dieses Segment, weil ich habe jetzt, wie gesagt, keine Top 3 gemacht, aber ich habe mal so ein bisschen in meinem Bekannten- und Freundeskreis so ein bisschen rumgefragt, was vielleicht da so für Highlights aufkommen auch. Also mein eigenes ist glaube ich, einfach Tabor gewesen tatsächlich. Passt jetzt auch ganz gut, das zu sagen. Und das war auch was da häufig genannt wurde. Ja, also. Bin immer noch fasziniert, wie gut das ankam. Ich fand es sehr witzig. Mir hat's auch sehr gut gefallen. Ich glaube, du bist da die Ausnahmebiene. Vielleicht habe ich euch immer besseren Geschmack als ihr. Ach so. Nein. Aber sei euch ja unbenommen, das ist ja jetzt auch abgeschlossen erstmal insofern. Ja, aber wie Stefan auch meinte, also zum Beispiel Morden Männer wurde auch häufiger genannt, also das Neue jetzt. Und das fand ich auch gut, also das habe ich ja auch, also es würde auch zu meinen Highlights auch zählen dieses Jahr, weil das auch wieder so, oder Haus an Haus, genau, ist auch noch sowas. Also einfach so, das sind so ich hab da einfach verschiedene im Kopf, aber ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich diese, sondern einfach, die haben mir halt am meisten Spaß gemacht. Ja, also Haus an Haus wäre bei mir das absolute Highlight dieses Jahr gewesen. Bei Haus an Haus würde ich aber auch mitgehen Und ich würde bei Pen and Paper noch erhöhen um das letzte Funk-Pen and Paper. Das fand ich auch sehr gut. Stimmt. Welches das war das letzte? Um den Mauerfall. Mit dem Mauerfall. Das Konzert. Oh, das habe ich immer noch nicht gesehen. Scheiße. Ich habe nur davon geguckt. Das ist immer noch, lohnt sich immer noch. Ja, ich weiß. Vielleicht nächstes Jahr am 3. Ich möchte an dieser Stelle übrigens noch erwähnen, bevor es weggescrollt wird, dass Herze erwähnt hat, dass Jan Tenner für 2020 angekündigt würde. Das würde ich schon mal präventiv als Highlight für 2020 meine Liste aufnehmen wollen. Da freue ich mich. Ja. Aber gibt es da überhaupt noch Content? Ich hatte das damals neu produziert. Ja, ich glaube, es gibt neue Folgen. Oder es soll neue Folgen geben. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist. Also, wie ich das verstanden habe, wird das praktisch mit Rocket Beans TV zusammen produziert. Ah. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, gut. Wie das auch sei. Hörspiele? Gut. Ja, Hörspiele aus dem Hause RBTV haben kurze Produktionszeiten. Nee, ich weiß nicht, ob die das wirklich selber produzieren, aber so halt irgendwie mit dem Hintergedanken, dass es auf jeden Fall mit, also für Rocket Beans TV sozusagen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich kann sein, dass ich gerade alles durcheinander bringe. Ich möchte hier nichts Falsches sagen. Apropos Hörspiele aus dem Hype aus dem Hause RBTV, da wurde ja auch neulich ein privates Projekt von Hauke und Krogmann und so angekündigt. Da lief doch jetzt die Tage auch schon irgendwas. Ja, das auf Twitter war das irgendwie. Also das läuft, glaube ich, nicht auf dem Sender, sondern es ist irgendwie so eine interaktive App. Ich habe mich damit nicht länger befasst. Ich war dann nur beleidigt, dass Krogmann ein anderes Hörspiel vor Neißenstein. Ich weiß gar nicht, ist das ein Hörspiel oder ist das, ja. Es ist ein interaktives Hörspiel. Ich weiß es doch nicht. Es ist eine neue Medienlandschaft. Lady Wasabi sagt, das ist eine App. Max. Auf dem Stand war ich auch, aber eine App kann ja alles sein. Max, was ist denn deine Top 2? Achso. Ja, ihr habt mir schon ein bisschen was weggenommen. Da ist nämlich bei mir, ich bin etwas verwundert, dass, also ich fand dieses Jahr Pen and Paper mäßig waren relativ viele Highlights dabei. Morton Manor oder eins von den Funkdingern hätte ich da aber nicht eingeordnet. Bei mir ist es vielleicht auch, weil es noch sehr frisch ist, weil ich es damals auch jetzt nicht immer wochenaktuell geguckt habe, sondern erst so vor 2 Monaten mal in einem Rutsch. Mir hat Tears Punk sehr, sehr gut gefallen. Also mir hat Fand Tears Punk persönlich auch gut. Deutlich besser gefallen als Morton Manor Walpurgisnacht. Das würde ich nicht sagen. Weil, also Beispiel, so weit würde ich auch nicht gehen. Ich habe halt auch heute Morgen noch den Jahresrückblick geguckt und bei den ganzen Szenen, gerade mit dem Russischlehren und so, das ist einfach so ist voll mit Gags und mit Wortspielen und die Handlung ist vielleicht manchmal ein bisschen schleifend, ein bisschen langsamer, aber Snatch, genau, Lady Wasabi. Snatch. Snatch. Gibt es da eigentlich eine offizielle Schreibweise? Ja, die ist bei Best of Beans drin. Genau. Dafür gibt's was soll die offizielle Schreibweise sein, nicht, wenn ich die Best of Beans fest. Lassen wir uns jetzt die offiziellen Schreibweisen von deutschen Wörtern von Schweizern festlegen, da haben wir aber viel Spaß. Das ist aber kein Zukunft. Deutsches Wort, sondern ein russisches. Ein pseudo-russisches Wort. Snatch ist auf jeden Fall. Ey, Herzer, Uhr. Dafür gibt es eine glatte Snatch, würde ich sagen. Bei Balsic war auch gut. Das war, glaube ich, die 4 oder so. Ich weiß nicht, mir hat Tears Punk deutlich besser gefallen als Walpurgisnacht, was ich irgendwie sehr trüge fand und sehr vorhersehbar. Ich bin bei Morton Manor so ein Fan eben von den Charakteren. Ich finde die alle 4 ganz großartig. Eine Echse. Ja. Eine Echse. Stimmt. Ja, also ich. Nein, eine Echse. Ich fand Walpurgisnacht auch eigentlich sehr gut, bis auf den einen Story-Breaking-Bug halt einfach. Was? Nee, dass die Frau hat Angst um ihr Leben, aber sie. Hörst du unsere Folgen nicht? Ich habe das ausführlich dargelegt. Ihr müsstet doch mittlerweile wissen, dass ich unsere Folgen nicht höre. Das ist kein Scherz. Ja, nein, also die Dame, die sie eigentlich befreien wollen. Ja. Ach so, dass sie nicht mitgekommen ist. Die will nicht mitkommen, als sie befreien wollen, was halt gar keinen Sinn macht, abgesehen davon, dass Hauke halt seinen Abenteuer dann in die Tonne kloppen muss, was er schon vorgeschrieben und verkauft hat. Ja, was weiß ich. Ja. Ich möchte übrigens noch mal erwähnen, wir verkürzen die Primetime bitte nicht bis 21 Uhr, nur weil Herzer dann nicht wach bleiben kann länger. Trinken Kaffee, Herzer. schaffst. Möchtest du noch kurz sagen, was dein Top, dein Top-Highlight war? Ist, glaube ich, wenig überraschend, Haus an Haus. Okay. Das sind wir uns ja alle einig. Naja, also ja, ich habe zwar Tabor davor, aber ja, ich wurde auch Haus an Haus auch oben, auf jeden Fall sehr weit oben. Also Haus an Haus war echt... Ja. In dem Format dafür, hat halt einfach, ja, man kann fast sagen, wir haben damals dann auch, das weiß ich noch, nachher natürlich auch ein paar negative Aspekte gefunden. Die finden wir immer. Ja, aber dafür, dass es... Die sind halt auch immer da, so ist das Leben. Dafür, dass es 24 Stunden Sendung war, dass es das erste Mal in dieser Form war, das auch so, es gab ja auch vorher kein Format auf dem Sender, was irgendwie ähnlich war oder so. Also vielleicht Couch on Couch. Aber das war ja ein ganz anderer Maßstab. Beans versus. Nee, Beans versus ist schon was anderes. Also ist nicht ähnlich, aber es ist am ähnlichsten. Ja, aber es hat, Don Pedro schreibt auch, es lief nicht alles rund, aber... Also das sehe ich zum Beispiel anders. Es lief zwar nicht alles rund, aber insgesamt hat das Format und die Show für mich trotzdem hervorragend funktioniert. Mhm. Oh, hallo Flying Virus. Oh. Oh, Besuch im YouTube-Chat. also kurz zu Haus an Haus, weil ich würde mich auch sagen, ich finde, klar, man kann immer was kritisieren irgendwie und wir haben ja auch vieles dazu gefunden und es gab auch natürlich da sehr viel, was kritisiert wurde, auch zu Recht. So auch, aber insgesamt finde ich einfach da auch dass dafür, dass es das erste Mal gab, lief das eigentlich ziemlich gut, fand ich. Also so, wenn man betrachtet, wie vielleicht andere erste Versuche liefen. Ja. Das lief super. Also das Einzige, was man halt hauptsächlich kritisieren könnte, ist die Regelklarheit und die Regelumsetzung. Und das liegt halt auch dran, wenn man was das erste Mal macht, ne? Ja, hat auch diese ganze mit den Karten und Power-Ups und was auch immer, da muss noch ein bisschen feinjustiert werden, aber sowas ist, glaube ich, absehbar. Wie du sagst, bei einem ganz neuen Format muss man erstmal gucken, was wie dann wirklich eingesetzt und umgesetzt wird. Und das war meiner Meinung nach auch das erste Mal, dass die neue Website so richtig benutzt wurde, halt irgendwie. Das stimmt. Dass sie so richtig so einen Mehrwert hatte für die Zuschauer. Wurde ja auch mal Zeit. Wir müssen jetzt nicht wieder was Negatives draus machen. ich würde gerne noch ein paar Sachen nennen, wenn ihr nicht noch was habt, sozusagen, die mir noch genannt wurden. Ich hatte tatsächlich noch eine Sache. Und zwar habe ich es vergessen, mach du erstmal. Sehr gut. Weil es gab noch ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen außergewöhnlich. Also zum einen natürlich, was vielleicht nicht so außergewöhnlich ist, Messerlöffel Gebel, glaube ich, so ganz allgemein als Format und dass es das jetzt als einzelnes Format gibt. Endlich. Mhm. Aber ich fand ein bisschen ungewöhnlich, was dabei rumkam, war zum Beispiel Speedrandale und insbesondere, ich glaube, Super Mario Randomizer mit Chrism. Was als Jahreshighlight schon irgendwie ein bisschen besonders ist, oder auch das Blasphemous Let's Play und das Monster Boy Let's Play. Okay, keins von den drei Dingen habe ich gesehen. Ich auch nicht. Ich schon. Aber ich weiß, dass das Monster Boy Let's Play generell sehr gut ankam. Hm. Also das Speedrandale mit Chrism habe ich gesehen, weil ich gucke auch öfter mal seinen privaten Stream bei Twitch. Sehr sympathischer Dude und wer Bock hat auf 3 Stunden Super Mario 64, Randomizer Action, auf jeden Fall eine Cook-Empfehlung, definitiv. Und genau, und zu guter Letzt, was ich jetzt hier noch habe, ist dann sozusagen die Outdoor-Moin-Moins mit Eddie und Florentin. Oh, stimmt. Das war ja auch immer ganz gut, vor allen Dingen auch, wie es dann immer losging mit sozusagen, war auch hier, was für ein Zufall. So. Eigentlich so ein richtig dummer Gag, aber irgendwie, ich fand das immer ganz gut. Da gab es auch richtig gute, dieses mit dem also Bootfahren auf der Elbe war zum Beispiel sehr witzig und auch das Speedboot. Also ich glaube, das mit dem Boot war schon letztes Jahr. Ja? Na, ja. Also Speedboot war im Jahresrückblick, aber ich glaube, das andere war vom letzten Jahr schon. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt auch in diesem Sommer gewesen, aber kann auch sein, dass es schon letztes Jahr war. Ich weiß es nicht. Nee, ich übrigens, hallo noch an Best of Fiends im YouTube-Chat. Ja. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück in die Schweiz. In die Schweiz. Ich hab dich schon gelobt, die anderen noch nicht. Wow. Nein, ich habe vorhin schon erwähnt, dass auf alle Fälle die Leute den Jahresrückblick gerne gucken sollten. Von Best of Fiends ist wieder sehr gut geworden. Das ist korrekt. Grüße von Don Pedro aus Österreich. Und Lady Wasabi sagt auch gerade, Elbe war schon letztes Jahr. Danke, Lady. Wenigstens eine, die ihr Fakten checkt. Ja. Mir ist übrigens wieder eingefallen, Flo, wenn du nichts mehr hast. Ja, bitte. Das Flummi Open. Ach ja, gut. Stimmt, die war auch. Ja. Ja. Und die war auch cool. Mhm. Also ich fand die zumindest cool. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei mir in die Top 3 gekommen wäre, wenn ich eine Top 3 gemacht hätte, aber auf jeden Fall war schon ziemlich gut und auch von der gesamten Umsetzung her, was das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, wie wir direkt drüber gesprochen haben, hat so ein bisschen an die ganzen Raab-Events auf ProSieben erinnert. Zwar ja, also eine ganze Nummer kleiner, aber so Budget, von der Aufmachung her an sich. Ja. Ja gut, ich meine, die VOG-WM ist auch nur ein VOG auf ein bisschen Eis. Ja, also ja. Du merkst schon, dass da einfach mehr Budget dahinter steckt. Ja, das ist schon bisschen. Klar, aber so vom Konzept her, finde ich, hat Stefan schon recht, dass das sehr ähnlich ist in der Hinsicht. Auf jeden Fall. Ich hatte eben auch mal drüber nachgedacht, aber ja, ich weiß nicht, ich hab's jetzt ehrlich gesagt nicht so gut in Erinnerung, die Flummi Open. Im Nachhinein. Dafür haben einfach zu viele Dinge noch nicht funktioniert. Im Gegensatz zu Haus an Haus, wo halt auch sehr viele Dinge neu gemacht wurden und die haben sehr gut funktioniert. Das würde ich so überhaupt nicht sehen. Ich wollte gerade sagen, was hat denn jetzt so wirklich nicht funktioniert? Also live mitzuzählen hat nicht funktioniert. Genau, also die Kontraste in der Kulisse, die Flummis zu erkennen, hat teilweise überhaupt gar nicht funktioniert. Also die Kritik verstehe ich nicht so ganz. Ich hatte da irgendwie ja, mal die Probleme damit. Ich würde es eigentlich eher umgekehrt sehen, so von den Fehlern. Okay. Also natürlich auch dadurch, dass Haus und Haus wesentlich länger war, aber ich finde, so schlimme Fehler wurden dann nicht gemacht. Klar, das mit der Flummi-Sichtbarkeit, aber es sind halt auch Flummis. Also ich glaube, da brauchst du schon so Highspeed-Kameras, um die gut einzufangen. Also ich muss aus meiner Sicht noch dazu sagen, ich habe natürlich das ja erst als VOD gesehen und da waren dann da wurde ja mitgezählt. Also das hat der Kritikpunkt war für mich halt nicht mehr da, zu sagen. Das hätte ich aber, glaube ich, auch nicht so cool gefunden, wenn ich das live geguckt hätte, weil mich das schon interessiert, wie der aktuelle Stand ist. Wobei das war ja, glaube ich, nur bei einem Wettkampf relevant. Bei den anderen kann sein, aber trotzdem. Ja. Oh, ich habe eine. Ich habe eine Merch-Sache vergessen. Ich bin mal kurz 10 Sekunden weg. Bis gleich. 10 Minuten? 10 Sekunden. Ich gehe da die Eduard-Laser-Action-Figur holen. Ich weiß nicht. Die habe ich schon. Die Na Eduard-Laser. Gut, dann erzähle ich dir mal, was der Chat so geschrieben hat. Warum? Weil wir einen Livestream machen. Warum sollen wir nicht mit den Leuten reden? Weil das ist doch der Pöbel. Gut. Jetzt wisst ihr, wie Flo über euch denkt. Jay Touchdown hat bezüglich der Flummi-WM gesagt, auf Raab-Niveau mit Schleichwerbungsproblemen. Das würde ich an der Stelle nicht so sehen, weil es war halt ein gesponsertes Event und für sonst außer diesen komischen Kaugummi-Tic-Tacs wurde ja keine Werbung gemacht. Ja. Insofern würde ich das mal widerlegen wollen. Ja, also ich glaube, das war auch ironisch gemeint. Bei den Raab-Events wurde mir auch richtig mit Werbung zugeschissen. Ja, deswegen würde ich das erstmal nicht so sehen. Dann hat er aber auch noch geschrieben, dass er das Freunden zeigen konnte, die kein RBTV schauen. Das ist nämlich auch ein Kriterium, das wir gerne vergessen. Weil man kann eigentlich so gut wie nichts von RBTV-Sachen Leuten von außerhalb zeigen und das gut erklären. Ich habe das schon öfter probiert. Das funktioniert einfach nicht. Da musst du ganz weit hinten ansetzen und haben die Leute schon keine Lust mehr, bis du mit dem Erklären fertig bist teilweise. Ja gut, NDA ist jetzt so ein Format, was du Leuten zeigen kannst. Ja, aber NDA sagt über Rocket Beans TV halt nichts aus. Ich habe damals gerne das Chat-Duell mit Böhmermann gezeigt. Ja, wenn die Leute halt Böhmermann kennen, ne? Und Chat-Duell. Wer kennt denn Böhmermann nicht? Ja, Leute, die sich einfach nicht so für Satire interessieren vielleicht. Naja, selbst dann. Also da muss man schon sehr unterm Stein leben. Also mittlerweile ja, kennen, schon mal gesehen haben, ja, aber ne? Also stimmt, das ist ein ganz guter Ansatz. Cyberblitzbin hat übrigens erraten, welchen Merch-Gegenstand ich gerade geholt habe. Raketenboy! das genau, Bier. Ich bin ja immer noch das Pale Ale schuldig. das Lager habe ich ja schon mal live verkostet. Heißt, ich hoffe, du hast auch einen Flaschenöffner geholt. Natürlich. Gut. Zur Not habe ich eine Tischkante, also es geht auch. Okay. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, das finde ich auch immer schwierig mit Sachen, die man Leuten von außerhalb zeigen kann. Ja, es ist halt... Wenn du so, ja, sorry. Selbst wenn du so perfekte Momente hast, wie in dem Best of Beans, habe ich das wieder gesehen, diese Pantomime-Session, von der ich auch vor der Aufnahme schon mal gesprochen habe, zwischen Gregor, Florentin, Ede und... Tobi. Tobi Escher. Diese eine Szene ist einfach so perfekt, wo Tobi dann beschreiben soll, also der Begriff Spoiler ist Eduard Laser, oh, weil ja. Er deutet halt so auf Etienne und sagt Gregor, Etienne. Nee, anders. Nee, anders. Ja, Nils, das ist im RBTV-Kosmos ist das ein perfekter Gag, weil wenn du auf Ede zeigst und anders sagst, dann sagt man Nils, weil das halt einfach so zusammengehört, für mich zumindest in meinem Kopf. Ja. Das funktioniert aber außerhalb der Blase gar nicht. Was vielleicht funktionieren würde, ist Gregors Interpretation von Titanic. Aber auch aus dem selben, finde ich, funktioniert aber auch das, was danach kommt, dass eben ja, direkt auf Eddie und dann, ja, irgendwie dick oder keine Ahnung, oder Geheimratsecken. Nur schlechte Sachen. Ja, das stimmt. Das funktioniert natürlich auf der Humorebene, aber das Problem hat man halt bei vielen Sachen. Es ist über die Jahre besser geworden, dadurch, dass es dieses Kern-Rocket-Beans-Humor-Ding nicht mehr so gibt. Dadurch, dass auch mehr Leute on-air sind. Aber es ist trotzdem schwierig. Ja. Lady Wasabi nennt in dem Kontext noch, wo sind denn alle als Herzeigeformat? Und Stories of Games. Stories of Games, ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt, ja... Ja, eine Produktion für den ZDF, ja. Aber das muss ich ganz kurz mal erwähnen, weil das finde ich nämlich auch, also weil es jetzt gerade dadurch zum Thema wurde, ich habe nämlich tatsächlich jetzt gerade, also ich hatte die erste Folge von Stories of Games nicht gesehen und habe jetzt mir die zweite mal angeguckt, die erste immer noch nicht und finde das echt gut. Es war nur relativ kurz, aber irgendwie doch ganz gut. So diese typischen, weiß nicht, so ein typisches Ilias-Ding, finde ich, wie er das präsentiert. Du meinst die aktuelle Folge, die jetzt gestern ja, oder vorher... Über Streaming, ja, genau. Das ist, glaube ich, schon die dritte, oder? Ja. Ist das schon die dritte? Es gab mal noch Inklusion, war, glaube ja. ich, die zweite, oder? Ach so, dann habe ich das... Ja, okay, dann habe ich bis jetzt ja. nur die dritte gesehen. Mal, was war das Thema der ersten nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ging es dann nicht... Oh Gott. Ah, der Chat weiß es bestimmt. Also die zweite war Inklusion, oder? Ja, genau, weil ich hatte gedacht, das wäre die erste gewesen. Aber nee, davor gab es schon eine. Ja, genau. Die zweite ist, was war denn die erste? Ich denke immer an Japan. Ich muss bei Ilias mittlerweile immer an Japan denken. Ich weiß auch ja, nicht. Aber ging es denn nicht auch um Videospielentwicklung oder sowas? Ja. Ich glaube, das Community Thema war ähnlich. Geschriebene Inhalte, sagt Herzer. Ah. Live-Recherche. Wir müssen immer livestreamen, glaube ich. Das, Ja, wir brauchen einen Chat. Inhalte wie Minecraft. Okay, Interaktivität. Interaktivität in Videogames, ja, genau. Ah, okay, dann war's so. Ah. Okay. Diesmal wissen wir Bescheid? Nicht genau. So. Genau, achso, wegen der Frage noch an Don Pedro, weil ich nö, eigentlich nicht wegen CD4 Larissa. Dieser Running Gag war mir schon wieder komplett entfallen. Alter, was? Ja. Das ist der Beste. Weil das war doch, glaube ich, zu dem Chat-Duell vorhin. Ach so, ja. Aber ich wollte es nicht unbeantwortet lassen. Ich weiß gar nicht. Egal. Ja, nee, aber klar, also das ist natürlich nicht so ganz RBTV, weil es ja eigentlich für ZDF produziert wird. Ja, ja, an der Stelle, es kann mir gerne mal irgendwer verlinken, wo ich das finde. Das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. In der ZDF-Mediathek. Ja. Ja, ich muss mir nur bis dahin merken, wie das Format heißt. Das ist schon wieder so ein Nondescript. Ich glaube, du kannst doch einfach nach Ilias suchen, wenn mich nicht alles. Ja, nach Ilias in der ZDF-Mediathek suchen? Ich glaube ja, weil er der Host ist. Grundsätzlich suchen nach ihm kannst du auf jeden Fall. Die Frage ist, ob du was findest. Ja, findest du Stories of Games. Naja, also sieh dir mal, Don Pedro ist hilfreicher als ihr, der hat mir einen Link geschickt. Danke, Don Pedro. Das ist aber bei mir zumindest zensiert. Ja, bei mir auch. Nee, der hat es mir als PN auch geschickt. Ach so. Der kennt sich mit Technik aus, der Mann. Macht er dann bei uns im Chat? Ja, gute Frage. Was machst du denn hier, Don Peter? Wozu gibt's Reaction-Videos auf YouTube zu dem Stories of Games? Story of Games hat das die Mediathek gefressen? Also ist die erste Folge schon so lange her, dass die es nicht mehr online haben oder was? Doch, das gibt's alles. Ah, okay. Kann man alles drei nachgucken. Von Leuten, die ihr BTV nicht so geil finden. Naja. Übrigens danke auch an Cyberblitz. Ich nehme an, dass das Zensierte von dem Flo sprach. Ach so, ja, stimmt. Korrekt. Aber eigentlich müsste ich das dann trotzdem sehen können. Ich bin ja Mod auf dem Channel. Naja, egal. Ja, gut, aber ich ja auch. Und ich sehe es ja auch nicht. Wahrscheinlich sind Links einfach grundsätzlich ausgestellt. Ja. Was mir gerade noch einfällt als Highlight, aber das ist eine persönliche Sache, aber Flo wird mir dazu stimmen, ist einfach die Dosenbeats-Party, auf der ich im Sommer wieder war. Ja, natürlich. Nach der Gamescom. Ja. Das ist halt, generell der Gamescom besucht, das ist ja gut, du warst ja noch auf der Gamescom selbst, ich war nur auf der Party. Ja gut, das ist ja kein sinntechnisches Highlight. Nee, das ist mir bloß gerade eingefallen, persönliches Highlight im RBTV-Kosmos. Wie man es nimmt, ist ja schon irgendwie besonderer Content dann immer während der Gamescom-Woche. Hallo, Mivarit. Ja, hallo, Mivarit. Viele, viele Interviews und irgendwie Tests oder was in der Tests nicht, aber so Anspiel-Sessions und sowas, das finde ich eigentlich an sich auch immer interessant. Mhm. Ja, also. Aber ja, ich würde es jetzt auch nicht als Highlight des Jahres dann irgendwie. Das wäre auch die E3-Berichterstattung gehört da mittlerweile auch schon immer dazu. Ja, klar. Guckt ihr davon noch viel? Ja, klar. Also ich lasse da auch, also oft während der Gamescom oder vor allem während der Gamescom. E3 ist ja meistens dann nachts oder abends, aber während der Gamescom, da lasse ich eigentlich den Stream fast die ganze Zeit dann, wenn ich zu Hause bin, nebenbei so laufen. Weil immer mal wieder irgendwas Interessantes kommt. Ist, glaube ich, auch eine Sache der Perspektive in dem Sinne. Wobei bei dir, weiß ich gar nicht, inwiefern das zutrifft, aber so für mich ist ja generell das Überthema der E3 und der Gamescom einfach Spiele, neue Spiele, Ankündigungen, wie auch immer. Ja, das ist ja alles, was mich auch interessiert. Und dann konsumiere ich das halt zusätzlich noch im Rahmen von RBTV. Nö, also ich bin ja nicht so der große Gamer, aber ich interessiere mich so grundsätzlich auch und da entdecke ich dann auch immer mal wieder ganz interessante Sachen, die mich dann doch mehr hooken. Halten wir mal fest, Lady Wasabi quält alle Generationen mit RBTV, sowohl die Kinder als auch, was war's, der Papa, der Opa? Der Onkel. Welche Kinder ist sie? Entschuldigung. Erzieherin oder was? Lehrerin? Nein, ihre Kinder? Frau hat einfach Kinder vermutlich. Ihre Kinder, okay. Ja, dachte schon, Kindergarten oder so, kann man auch mal RBTV laufen lassen. Ich glaube, da gibt es GEMA-Probleme, Stefan. Der Sender ist ab 18, Stefan, das ist eine illegale Anwendung. Ach so, da war was. Gut. Kinder komplett traumatisiert, kommen aus dem Kindergarten. Was ist denn mit euch passiert? Hast du selber BTV gesehen? Oh, so ein bisschen Spiele mit Schmerz im Kindergarten? Warum nicht? Oh, Lady Wasabi, du gefällst mir. Anna hat geschrieben, nee, selbstgemacht sind die Kinder. Ja. Homebrew, sagt man, glaube ich, für ein Pen and Paper. Oh, nee, sind Craft-Kinder sozusagen. Apropos Craft, soll ich mal das Bier aufmachen? Mach mal. Wir sind noch nicht in der Merch-Abteilung, da müssen wir erst überleiten, wenn du das aufmachen willst. Lass es, nein! Also, wollt ihr jetzt schon mit dem Merch anfangen? Ansonsten hätte ich noch was Kleines, ein kleines Rätsel für euch. Auf Eigenbau. Ja, dann hau raus, Stefan. Okay. Also, wie viele Folgen haben wir letztes Jahr insgesamt gehabt? Also mit Special-Folgen und Interviews und so weiter. Das weiß ich. Flo hat nachgeschaut, also ist nur ein Rätsel für Max und mich wahrscheinlich dann. Mit dieser? Mit was? Mit dieser? Nein, ohne diese. 32. Hätte ich jetzt auch in dem Dreh gesagt. Ich gehe mal tiefer, ich sage 28. Es sind genau 30. Eigentlich müsste es 29 sein. Wir sind einfach perfekt. Du hast wahrscheinlich die 1. April-Folge nicht mitgezählt. Na doch, eigentlich schon. Ja. Weil ich glaube, die haben wir nicht in den Feed hochgeladen. Doch, haben wir. Oh Gott, die armen Leute, die das gehört haben. Also es sind 30 Folgen, beginnt mit dem Jahresrückblick aus letztem Jahr. Doch, den habe ich auch mitgezählt. Hä, wie kommst du auf 30? Ich hab hier tatsächlich... Also Dom Pedro zählt auch nur 29. Ich glaube, ihr müsst euch zu dritt einfach nochmal zusammensetzen und zählen. Also ich habe angefangen mit Jahresrückblick Spezial 20. Also sozusagen das Jahresrückblick 2018. Und die letzte, die ich hier in meinem Feed sehe, ist die 82. Genau. Und das sind 29 Folgen. Nein, 30. Wie kommst du auf 30? Also. Okay, Jungs, wenn ihr das klärt, bin ich mal kurz eine Minute weg, bis ihr das durch habt. Das möchte ich jetzt wissen. Ja, wir haben die reguläre Folge 61 bis 82, ja? Korrekt. Ja. Das sind 22. Ja. Dann haben wir den Jahresrückblick. Ja. Die 1. April-Folge. Ja. Sorry, da müsst ihr jetzt durch. 3 Community-Talk-Folgen. 3? 3, ja. Gott, ich muss jetzt gucken, wo sind Community-Talk-Folgen. Ich sehe nur 2. Nee, du hast recht, sind 3. Ja. Dann haben wir Interviews mit... Also ich zähle auch 29. Interviews mit Luca und Simon. Ja, richtig. Und live zu Haus an Haus. Ach, die... okay. Jetzt verstehe ich, wie du auf 30 kommst. Okay. So. 30. Ja, hast recht. Alles richtig. Genau, weil ich habe nämlich wir haben ja die live Haus an Haus Commentary-Dings, das haben wir ja nicht als in den Feed hochgeladen. Gut. Ich sehe schon, meine Statistik führt schon zur ersten Streiterei. Ja, ist läuft. Gut, das sollte nur eine kleine Überbrückung sein. Ja. Jetzt, wenn ihr wollt, kommen wir zum Merchandising. Witzige Randinfo. Spotify ist der Meinung, wir haben 26 Episoden dieses Jahr gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie die darauf kommen. Angeblich sind das dann 2200 Minuten ungefähr. Die aber sind halt genauso gut wie ihr im Zählen. Okay, wir können auch die Statistiken jetzt, wenn du damit schon anfängst, die Statistiken zu Ende führen, die ich hier gemacht habe. Lass uns das mal machen. Über unsere Folgen. Statistiksektor. Okay. Oh Gott. Nicht erschrecken, wenn die jetzt nicht gut sind, Stefan. Naja, kommt auf an, ob man auf Zahlen steht. Oh ja. Die 8, sag ich dir. Oh, die 8. Max hat gleich einen Merch-Artikel weniger an. Ich hab die Kappe schon abgezogen. Mit den beiden Live-Folgen, also Jahresrückblick 2018 und zu Haus an Haus, haben wir insgesamt 47 Stunden, 5 Minuten und 47 Sekunden gestreamt. Oh. Ist schon eine ganze Menge. Das ist geil. Ja. Also, das macht mich ein bisschen geil. Die 47. Und Flo hat jetzt auch einen Merch-Artikel weniger an. Okay. Er hat seine Schuhe ausgezogen. Kommen wir zur nächsten Statistik. Ja. Da könnt ihr auch wieder raten, wir beiden, ja. Ihr drei. Und zwar, wer von uns vier hat an den meisten Aufnahmen teilgenommen. Flo. Ja, ich würde auch auf mich tippen. Also dies Jahr auf jeden Fall Flo. Falsch. Da hätte ich jetzt, wollte gerade sagen, Max, also wenn in irgendeinem Jahr nicht, dann dieses. Ja. Stefan hat auch viel gemacht. Ja, ich hab die meisten. Ich habe Poser. An 23 Folgen teilgenommen. Flo und Max an jeweils 22 und Biene an 18 Folgen. Aber ich habe mir sehr viel immerhin volljährig. Ja. Wow, also ich hätte gedacht, es wäre mit Abstand, Flo. Nee, also wir drei sind... Nur so, weil er immer sehr präsent ist. Ja, wir drei sind fast gleich. Wenn es um Redeanteil geht, bin ich bestimmt erst. Ja. Ich weiß nicht. Also beim Streaming-Anteil nach Zeit bist du es auch nicht. Oh, du hast den Streaming-Anteil ausgerechnet? Moment, wie hast du das gemacht? Ich habe einfach die Zeit der Folgen zusammengezählt, an denen die einzelnen Leute teilgenommen haben. Ich dachte, du hättest jetzt mit einer Stoppuhr da gewesen. Nee. Da hätte ich mir 47 Stunden, 5 Minuten und 47 Sekunden anhören müssen. Ja, mit ein bisschen Leidenschaft für Statistik, Stefan. Aber ich dachte wirklich, dass Flo viel, also dass ihr beide relativ nah wart, ja, okay, wenn ich drüber nachdenke, aber ich dachte, Flo wäre viel öfter dabei als ich. Nö. Ihr wart dann genau gleich vielen Folgen beteiligt. Cyberblitz-Bürger sah, er hätte auf Petrescu getippt. Das ist aber schwierig, da rauszufinden, wie viel der dabei war, weil in einem Podcast-Format möchte er nicht, dass man seine Stimme hört. Flo hat. Okay, Stefan. Ja, Flo hat aber über anderthalb Stunden mehr gestreamt als Max. Also Max eher an kürzeren Dingen teilgenommen. Ja, war Flo an dem Haus an Haus. Passt genau, auch zu seinem Sexleben. Genau, bei Haus an Haus war Flo dabei und du warst nicht dabei. Das reißt es alleine schon raus. Anatomie. Ja, okay. Weil Haus an Haus war übrigens auch die zweitlängste Folge im, also Folge in Anführungszeichen, im vergangenen Jahr mit 3 Stunden 33 Minuten. Mhm. Die längste war der Jahresrückblick, klar. Und die längste reguläre Folge war übrigens unsere letzte Folge. Das stimmt, die war sehr lang. Von vor 3 Wochen mit 2 Stunden 25 Minuten. Ich erinnere mich. Don Pedro bemerkt, dass Biene dieses Jahr manche Folge ausgelassen hat. Und er sich nicht mehr sicher war, ob sie noch dabei ist. Biene pickt sich mal die Rosinen raus. Die entscheidende Frage ist doch an der Stelle, ob Don Pedro das gefreut hätte oder ob er das schade gefunden hätte. Zeitmäßig ist Biene gar nicht so weit hinten dran. Sowohl als auch. Biene, du hast 31 Stunden und 48 Minuten gestreamt. Jetzt siehst du mal. Ja. Nee, ich war dieses Jahr ja 3 Monate im Praktikum, da habe ich ja gar keine Folge mitgemacht. Hast du meine privaten Streams damit reingezählt? Nein, natürlich nicht. Ist das jetzt so durch die Hintertür? Nein, das war bloß ein dummer Scherz. Okay. Unsere kürzeste reguläre Folge war die Folge Nummer 77. Die ging nur 40 Minuten. What? Über was haben wir da gesprochen? Hast du das? Nordquiz und Arma 3. Genau. Welches? War ich da dabei? Das muss ich nachgucken. Das waren Flo, Max und ich. Ja, da warst du dabei. Ja, gut. Ihr seht, merkt ihr was, Jungs? Ach ja, da habe ich auch noch was. Kurz. Die häufigste Kombination dieses Jahr. Also logischerweise, wenn ich nur 18 Folgen dabei war, wahrscheinlich die Stammbesetzung. Ihr drei das. Ja, das ist richtig, mit 7 Folgen. Aber direkt dahinter mit 6 Folgen waren Max, Biene und ich. Okay. Guck an. Ja, weil Flo so selten konnte. 5 Folgen waren Flo, Max und Biene. Und nur 2 Folgen. Moment. Falsch. 5 Folgen waren Flo, Biene und ich. Und nur 2 Folgen waren Flo, Max und Biene. Ja, Biene und Max können sich nicht leiden. Ja, eben. Das wollte ich auch gerade sagen. Es liegt daran, dass wir uns hassen. Nee, ich springe der Rest, für Flo der Rest waren dann eben die Interviews oder Community-Folgen, wo jeweils nur 2 von uns teilgenommen haben. Das stimmt. Ja, gut, das wir haben auch Community-Folgen, wo nur einer von uns teilgenommen hat. Genau eine. Die habe ich gemacht, oder? Das war die Planet-Paper-Folge. Ja. Das war die einzige Folge, wo nur einer von uns dabei war. Ich glaube, das war auch das Einzige, was ich abseits von regulären Ausgaben dieses Jahr gemacht habe, oder? Also ich habe kein Interview geführt. Das lässt sich rausfinden. Community, also Jahresrückblick warst du dabei. Bei der ersten April-Folge warst du dabei. Ja, okay. Ich meinte halt Community und Interviews habe ich dieses Jahr sonst nichts gemacht. Ja, stimmt. Wenn mich nicht alles täuscht, das wäre auch nochmal ein Fun-Fact. War es nicht so, dass wir beide eigentlich erst das Luca-Interview gemacht hatten? Max? Ja. Weil das hat ja dann irgendwie, da gab's technische Schwierigkeiten, dass wir das nochmal machen. Da und dann haben's Biene und Stefan gemacht, damit wir nicht, damit wir uns nicht so dumm vorkommen, alles doppelt zu erzählen. Das ist richtig. Da gibt's zwei Folgen, also zwei Versionen. Fairerweise muss man sagen, Luca, glaube ich, nur so in ears oder so. Ja, das war nicht so, das war einfach, das war vom Sound her einfach ziemlich kacke und es ist zu spät aufgefallen. Aber egal, das nur als kleiner Funfact. Ja, ansonsten, das war's jetzt auch mit meinen Statistikteilen. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas Spezielles wissen. Was ist? Ich hab's vorhin. Wer hat denn die meisten Interviews geführt? Wow. Interviews hatten wir ja nur 2. Das warst du. Vermutlich. Ja. Das warst du mit 2 von 2. Kann ich trinken? Noch nicht. Moment, eine Sache würde ich noch. Oh, die Hände zittern schon. Weiße Mäuse. Das sind, glaube ich, 2 unterschiedliche Stadien. Ja, und zwar, genau, ich hatte es vorhin leider schon mal verraten, aber vielleicht haben sie es ja schon wieder vergessen. Wir haben in diesem Jahr nämlich die reguläre Folge veröffentlicht, die zumindest was den Hauptfeed angeht, am öftesten angehört wurde. Das kann grammatikalisch nicht korrekt sein. Am häufigsten. Am häufigsten. Danke. Ja, okay, mein Gott. Am häufigsten, du weißt, was ich meine. Am häufigsten gehört wurde. Was glaubt ihr denn, welche Folge das war? Hm. Nochmal als Hinweis, wir haben dieses Jahr die regulären Folgen 61 bis 82 veröffentlicht. War das wieder so ein Clickbait-Ding? Nein, das war, glaube ich, kein Clickbait-Ding. Also mit Clickbait-Ding für die Zuhörer, wir hatten teilweise Folgen, wo wir vor RBTV veröffentlicht hatten und da wir das im Titel stehen hatten, ging die dann bei YouTube sehr gut, die Folgen. Also ja, Good Times Island zum Beispiel haben wir gesprochen. Genau, ich rede ja aber nicht von YouTube und das würde ja beim Feed nicht funktionieren. Ja, dann tippe ich einfach mal, dass es die Folge mit dem Beans Report war. Welche Folge war das nochmal? Moment, muss ich nachschauen. Ach so, doch, ich sehe sie. Ja, nein, Folge 66. Nicht. Ja, war es nicht. War es nicht? Ich hätte die Haus-an-Haus-Folge getippt. Die war's live? Auch nicht? Nee. Oh, ich habe keine Ahnung, Besprechung, du hast das vorhin schon erzählt, was das Ganze noch schlimmer macht, dass keiner mehr weiß. Ja, hat wieder keiner zugehört hier. Ich habe dir schon zugehört, gesagt? Aber du redest halt auch so viel. Ja. Hm. Hau mal raus, Flo. Also ja. Okay, jetzt ist die Zahl passt natürlich super, es ist die 69. Ach. Oh. Morton Manor Game, Community Sessions und Filmfights habe ich als Titel drin zu stehen. Und das hatte 1721 Views. Okay, bei YouTube 303, also regulär, also relativ durchschnittlich, würde ich sagen. Ja. Mhm. Interessant ist noch dazu, wir haben ja das Eddie-Interview war ja nicht dieses Jahr, das war letztes Jahr, aber das hat auch nur 2 Views mehr auf dem Hauptfeed. Wisst ihr, woran das liegen könnte? An Morton Manor? Am Titel, erinnert, dass die Leute das in der Podcast-App gesucht haben, weil es das auch als Podcast gibt. Das kann natürlich sein, aber es fällt jetzt auch nicht so krass aus dem Rahmen. weil die Folgen da rundherum haben alle über 1500 Views. Ich nenne es Views, aber es heißt eigentlich sie wurden quasi 1721 Mal oder mindestens 1500 Mal die ganzen Folgen da heruntergeladen oder angehört oder irgendwas in der Richtung halt. Ja. Was sagt uns das denn jetzt? Erstmal nix. wir können allerdings sehen, dass die Zahlen jetzt, das kann man vielleicht als Randnotiz noch, die sind jetzt in den letzten Monaten seit Oktober stark eingebrochen. Und die letzten 3 hatten alle unter 700, aber das heißt, ja, ob das irgendeine relevante Bedeutung für uns hat, müssen wir dann jetzt in Zukunft erstmal sehen. Ich würde behaupten, das kommt noch, das sind Slowburner. Das sind Slowburner. In 3 Jahren, wenn die richtig hart geklickt. Ja. Ja, wir machen, glaube ich, zu wenig Interviews in letzter Zeit. Genau. Ist das, die Leute haben uns nicht mehr lieb, Flo. Ja. zur Vollständigkeit, was denkt ihr, was bei YouTube das meistgeklickte Video ist? Nur 2019. Mhm. Also es zählen nur die Klicks, die 2019. Machen wir erstmal. Nur reguläre oder auch Interviews? Machen wir erstmal reguläre Folgen. Hm. Moment, also auch Videos von vor 2019, die Klicks in 2019 gemacht haben? Oder? Ja. Ja, aber das wird schon eine aktuelle Folge sein. Ja, ist auch mal. Ich glaube, die 72. Das war ja die ich eben hatte, die Haus-an-Haus-Folge. Nee, ja, aber das war das, die Review war die 73. Ja, Preview. Also was denn jetzt, reguläre Folgen? Ach, du hast Preview gesagt. Okay, dann ist es die du meintest. Reguläre Folge, ja. Das ist gemein, habe ich ja keine Ahnung. Ich rate einfach irgendeine Zahl, ich sag die 74. Stefan? Wahrscheinlich, ich hätte jetzt mal gesagt, die Folge, die nach dem Simon-Interview kam. Ich weiß aber nicht, welches Moment. Das müsste das die 74. Das ist die 74. Ja. Okay. Ha, ich bin gut. Nein, es ist die 65. Flummi Open, Tabor, Kino Plus, YouTube-Kanal und News. Ah, okay. Wegen Flummi Open. Ja, wahrscheinlich. Und Tabor. Und Tabor, ja. Mhm. Ja. Die hat auch über 1500. Bei mir. Auch interessant, sehe ich jetzt gerade von den Top, also von den 10 Videos, die da die meisten Views gemacht haben, sind auch 8 aus 2019 und 2 älter. Nochmal ganz kurz an Cyberblitz, wenn nur die Frage aufkam, ob wir die Podcast-Feeds tracken können. Also ich kann halt in der Quelle sehen, also bei dem Hauptfeed ist es halt so, dass wir, also da, wo alle Folgen zu hören sind sozusagen. Wir haben ja noch den von Podomatic, wo wir bloß die letzten Folgen immer haben oder die letzten 3, wobei da habe ich immer die, ich schweife ab, egal. Genau, aber auf jeden Fall ist es so bei dem Hauptfeed, das läuft alles immer, also sowohl Spotify als auch iTunes, als auch einfach die Podcatcher, wie auch immer, oder auch TuneIn, das läuft alles letzten Endes über archive.org, wo wir halt unsere Dateien hochladen, unsere Audiodateien, Und da kann ich halt sehen, wie oft eine Datei angehört oder runtergeladen irgendwie wurde. Also das wird ja als in Anführungszeichen Views zusammengefasst. Also, kurze Antwort, ja. Ich wollte es halt noch erklären. Ich wollte es zusammenfassen. Ja, ist ja richtig. Ja, alles Aber bis auf YouTube und das, was über Podomatic reinkommt, wird da zusammengefasst. das Das heißt, stimmt. im Prinzip, also, weil wir jetzt so viel über Zahlen reden, also mir geht's so, mir sind die Hörerzahlen an sich egal. Ja, Ich das da, ja. mach mir da wirklich keine großen Gedanken drum. Aber Also selbst das. Gedanken haben wir auch nichts davon. Also ich Ja, will ich schon finde berühmt werden. Ach so. gut, also Max will berühmt werden, ob es gehört. Nee, ich finde das an sich, finde ich das schon schön irgendwie und mich interessiert das schon und ich gucke mir das gerne an Ja, und also ich ich. freue mich auch, wenn das viele sind sozusagen. Aber ich würde jetzt nicht damit aufhören, wenn wir jetzt morgen nur noch 100 Leute hätten, die sich das anhören. Ja, das meinte ich. Also interessant finde ich es auch gerade. Ich bin sowieso ziemlicher Statistikfreak, der auch wirklich gerne Zahlen mag und Statistiken und sowas. Also spannend ist es schon, aber ich mach's jetzt nicht. Die YouTube Analytics vor allen Dingen. Ich mach's nicht für das ganze Geld. Die ganzen Die 3,50, die wir dem Jahr geben. Beanstalk-Millionen. Ja, die Tic-Tac-Gum-Millionen, die bei uns auch angekommen sind. Dieses Wir ekelhafte kriegen ja jetzt auch Zeug. noch was von Philips OneBlade. Ach Ach ja, ja. Oh Gott. Die haben uns ja schon Ja, dann lasst mein kontaktiert. Philips OneBlade auch Indirekt. rüberwachsen, Jungs. Ja. Ach Na so. gut. Max, du hast doch bestimmt gerade die YouTube Analytics offen, oder? Ja, aber irgendwie sind da 2 Jahre unserer Lifetime gerade ausgegraut. Weiß nicht, woran das liegt. Hier, guck mal, da gibt es doch oben bestimmt Oh. einen Regler. Ja. Nevarit möchte uns seine Twitch-Exposure verkaufen. Ja, ich kenne seine Live-Viewer-Zahlen. Ich würde sagen, Was sind Überschneidungsmenge groß. Twitch Exposure? Der Exposure ist immer, dass er quasi sagt, er macht Werbung für uns auf seinem, also er Ach so. Das exposed mache ich in seinem uns zu Stream eurem. sowieso die ganze Zeit. Ja. Und bei Doom. Seinen Zuschauern. Ja. Ja, was wollt ihr denn bei Nein, da YouTube ist. wissen? Wenn ich wollte, dass du die Statistik über die Geschlechterverteilung anguckst und die anderen zwei dann raten, wie hoch der Frauenanteil bei unseren Viewern auf YouTube ist. Null. Viewer Gender, okay, all time. Ja, okay, habe ich Ja. offen. Da Also, war. es ist Ich erinnere nur. mich, dass du das neulich erwähnt hast. Es war erstaunlich niedrig. Waren es 2%? Ich bleibe bei Null. Was sagt die Statistik? Es sind 3,8, ist mehr geworden. Oh. Oh, wo kommen denn die 3,8%? Also das Die sind letzte Mal, als ich meinetwegen geschaut da. habe, waren es 0%. Nur für 2019 übrigens. Okay. Oh. Und Lady, Lifetime was sind wusst? 2,2. Hey, und ich habe 2% getippt. Ich fand es übrigens schön, vorhin, Lady Also. leidet scheinbar auch unter Lukas Tonqualität. Ja. Was? Übrigens im Dezember und im November 0% Frauenanteil. Die Lady war einfach busy mit Weihnachtsvorbereitungen. Und ich war in den Folgen, also habe ich auch nichts gehört. Im Oktober auch. Also. Nun gut. Okay. Ja. Nee, ich finde das aber trotzdem. Was ich auch noch interessant finde, weil ich es gerade sehe, ist, unser Essgeräusche und Sellout-Spezial Oh, das war so schön. hat erstaunlich viele Views bekommen. 1406. Und es hat gefühlt nichts an den Views geändert von den regulären Folgen. Also es ist nicht so, dass die Leute dann gesagt haben, nee, den Scheiß gebe ich mir nicht mehr. Vielleicht ist das zeitverzögert. Soll ich dir sagen, warum das vielleicht nicht schlechter gelaufen ist? Weil die Leute gedacht haben, oh, jetzt reden die endlich mal über die Scheiße, die falsch läuft auf dem Sender. Und Es ist Sellout, das ganze Essen. ich würde Ja. tippen, die ist relativ gut gelaufen, weil sie zu kurz war. Nun. Oh, das war sehr lustig, so Ach so, hinter den nee, Moment, Kulissen Moment, Talk vielleicht mal, Max, was wir da alles stehen hatten an Essenssachen. Flo, du guckst ja bei den Podcast-Zahlen, oder? Ja, genau. Dann nehme ich alles zurück. Dann hat es mit der Kürze oder Länge nichts zu tun. Ja, in der Kürze liegt die Würze. Bei Essgeräuschen passt das. Gut, kommen wir doch zum Merch, oder? Ja, Ach darf ich ja. mein Ach Bier so, aufmachen? ich wollte Bier jetzt trinken. eigentlich noch mal über die 1. April-Folge reden. Ach so, was wolltest du dazu sagen? Ja, ich wollte sagen, dass das sehr lustig war, weil ich da mit 5 Millionen unterschiedlichen Sachen, wir hatten ja den Plan. Das heißt, ich bin dann einkaufen gegangen, was macht am meisten Geräusche? Und bin dann irgendwann, ich hatte auch jemanden, Ich habe das nicht bei mir gemacht, sondern ich war bei jemand anders. Und der musste Weiß für mich dann den Apfel beißen. Ich hatte einen Anbeißer. Gunnar? Neuer Weltrekord. Achso, wegen. Das wäre eine Idee gewesen. Eine Sache fällt mir gerade noch ein dazu, also nicht dazu, sondern weil das hat Max vorhin erwähnt und das ist mir da erst aufgefallen. Es gab dieses Jahr keinen Beanstalk Birthday. Das haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Achso, stimmt. Happy Birthday to us. Weil wir diese Haus an Haus Live-Folge hatten, ungefähr um die Zeit. Das ist nicht der Grund. Okay, dann das ist ein vorgeschobener Grund vielleicht. Ja, das ist der Punkt. Ne, müssen wir nächstes Jahr dran denken, dass wir sowas wieder machen. Wir machen diesmal eine LAN. Oh, bitte nicht. Da verliere ich ja 24 Stunden am Stück. Das gefällt mir nicht. Eine LAN über Internet. Oder eine richtige LAN. Mal gucken. Aber nur wir vier. Nee, wir mieten uns irgend so ein Haus irgendwo. Für vier Leute. Oh, Ananas-WM. Oh, ja. genau. Das versteht jetzt keiner, das ist ein Insider, sorry. Wir müssen auch nicht weiter drauf eingehen. Doch, das ist wichtig. Wir müssen den Sport groß machen. Ananasball, schreibt es euch auf die Max, Zettel. Max, hör auf mit der Eigenwerbung. Schreibt es euch auf den Zettel, das wird das nächste große Ding. Also wenn ihr das im Aktienmarkt irgendwo über den Begriff, dann kaufen, kaufen, kaufen. Genau, das ist der beste Sport seit der Erfindung des Hallenhockeys. Ich dachte, das wäre Philips OneBlade. Nun, naja, aber ja, das müssen wir nächstes Jahr wieder machen. Mhm. Dann war jetzt noch was, weil sonst, ich glaube, Max nuckelt schon heimlich ab. Ich habe noch eine Flaschenöffner. Ich glaube, nee, also Lady Wasabi sagt, wenn, dann müssen wir mit Pornos machen, weil ohne ist keine LAN. Hm. Müssen die selbst auf, müssen die Homebrew sein, Lady? Aua. Finde ich gut. Gut. Max, Prost. Ja, Moment. Wir gucken jetzt erstmal die Flasche ein bisschen an. Ist ja etwas anders als bei dem. Wir gucken die Flasche an? Ich beschreibe euch. Macht man das nicht normalerweise von innen auf dem Flaschenboden? Ja, Mama. Nee, das letzte Mal, das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Übrigens nochmal danke an Cyberblitzbirne. Nur deswegen habe ich ja das Zeug hier, weil ich ja die Wette gewonnen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Wette war, ehrlich gesagt. Hat es was mit Pornos zu tun? Ach so, genau, dass die Pen and Paper Charaktere untereinander verwandt sind. Also die Tears Charaktere von Tears Punk war. Ach so. Also seine Aussage war, die sind mit den Altbekannten verwandt und meine war, nein, sind sie nicht, glaube ich. So war es ungefähr. Okay. Genau, ich habe mittlerweile auch schon bei einigen Community-Treffen hier einiges von dem Bier rausgehauen. Das ist wirklich die vorletzte Flasche, die ich jetzt habe. Wie viele hattest du denn? Wie viel hat er dir denn geschickt? Ich dachte, du hast zwei Flaschen bekommen. Nee, 6 oder 12. Oh. Als Cyberblitz bin ich, stehe auch für Wetten zur Verfügung, wenn Rocket Beans mal Sachen rausbringt, die ich trinke. Du musst aber auch, wenn du verlierst, musst du auch dafür gerade stehen, wohl. Das geht dann schon. Für Cyberblitzbirne mache ich das gern. Ja, gut. Genau, ich habe das Pale Ale noch hier, 5,3% Alkohol. Das Design gefällt mir tatsächlich etwas besser als das vom Lager. Das ist mehr so in so beigefarbenen Tönen? Farben. Farben gehalten. sieht sehr cool aus. Ist auch wie bei der anderen, erinnert so ein bisschen an so wie eine Flasche, irgendwie so in dem Fallout-Design, so ein bisschen comicartig. Ich guck mal, ob hinten drauf noch was Interessantes steht. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen und Hefe. Und. Ja, ist halt ein Bier. Genau. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ich glaube aber, dass so ein Bier gar nicht nach Reinheitsgebot gebraut werden muss, oder? So ein Craft-Bier. Kommt drauf an, ob es draufsteht mit dem Reinheitsgebot. Nein. Dann ist es wohl nicht so gebraut. Ja. Also unrein. Ja, vermutlich. Genau, hinten ist nochmal RBTV und Überquell. Das sind ja die Produzenten davon erwähnt. Ja. Und die Überschrift ist, oder es steht so wie bei so einer, bei so einem Spiel hinten auf dem Cover steht, schmeckt geil. Das werden wir mal prüfen jetzt. Moment. Ich hoffe, dass man das Geräusch hört. Ja, ich glaube, die. man hört es nicht. Im Stream, die haben es, glaube ich, gehört, weil ich da näher am Mikro war. Ah, okay. Da ist die Sprachaktivierung etwas anders eingestellt. So. Du nimmst mit zwei Mikros auf. Aber können wir das Geld Wow. dann eigentlich auch zurückverlangen, wenn das nicht geil schmeckt? Ein Malte hat's gehört. Okay, ich rieche mal dran. Es riecht ein bisschen nach Sekt. Kann schon sein, dass ich in Silvesterstimmung bin Was? oder einen Gehirntumor habe. Was? Eins von Ich habe ja beiden. nicht viel Ahnung von Alkohol, aber seit wann riecht ihr wie Sekt? Haben wir hier Alkoholiker im Chat, die irgendwie aushelfen können? Ich weiß nicht, warum ich darüber lache, wenn du, also mit der Aussage mit dem Gehirntumor, aber irgendwie fand ich das jetzt lustig. Ja, das ist doch, dass dein Geschmacks- und Ja, Geruchssensoren. aber ich meine jetzt, eigentlich wäre es ja nicht zum Lachen, wenn du jetzt einen Hirntumor hättest. Naja, kommt drauf Ja, gut, an. was anderes können wir da auch nicht machen, Flo. Ich. Oder hast du seit neuerdings auf Hirnchirurg umgeschult? Gott, ich Nee, das probiere. ist, glaube ich, auch besser so. Herz hat übrigens aufgeworfen, was passiert, wenn sich in 2 Jahren rausstellt, dass ihr doch verwandt sind. Es schmeckt Wer auch nach jetzt? Sekt irgendwie. Cyberblitzbirne und Max? Nein, die Charaktere. Was? Mach mir Was? doch mein Witz nicht kaputt. Das war kein Witz. Ach so. Ja, also schmeckt nicht besonders geil. Das Lager hat mir deutlich besser geschmeckt. Und da warst du auch schon kein Fan davon, wenn ich mich richtig Ja. erinnere. Ich bin ja eher aber auch kein Biertrinker. Also es schmeckt wirklich wie Sekt. Weiß nicht, als ob Also, man in Glas Sekt einen Cyberblitzbirne. Ich Schuss weiß Bier nicht. rein. Jetzt, wenn da Gift drin ist. Ist das Natursekt, was du mir hier geschickt hast, oder? Er hat ja geschrieben, das war so abgesprochen. Ja, das ist ja aber erst. Ja, keine Ich finde Ahnung. auch gut, dass du in die Flaschen urinieren und sie zurückschicken sollst, wenn du Unrecht da bist. Das schmeckt vielleicht dann auch nach Sekt. Warte mal, ich muss noch mal probieren. Jetzt läuft hier in eine falsche Richtung Ja, gerade. nee, was ich Max, sagen. trink mal die Flasche aus, wir Genau, was machen ich mal sagen was wollte, vielleicht, anderes. also die Frage ist jetzt halt, schmeckt es wirklich, also ist jetzt quasi diese Beurteilung legitim und schmeckt es wirklich nach Sekt? Oder schmeckt es nur nach Sekt, wenn man es vorher irgendwie 4 Monate stehen lässt? Hirntumor. Also bei vier Monaten dürfte nichts passieren beim Eigentlich Bier. nicht, nee. Also Eigentlich nicht. Haltbarkeitsdatum ist noch nicht erreicht. Ich hatte es die ganze Zeit im Kühlschrank stehen. Soll man Bier in den Kühlschrank tun? 7 Grad ist, glaube ich, ideal, oder? Mein Kühlschrank hat, glaube ich, 5. Ja, Ja, hättest du es auch in der Wohnung stehen lassen, du haltest ja nicht. ich glaube auch so frisch gezapft, das ist irgendwie 5 bis 7, sowas, ja. Ja, schmeckt leider Geht ja gar nur nicht. nach. Max, könntest du mal zum nächsten Nachbarn gehen, da klingeln und fragen, ob der mal trinkt? Das Urteil Klar, überzeugt mich es nicht. ist überhaupt nicht. Möchten Sie mal von meinem Bier kosten? Können Sie mal bitte, es ist für einen Livestream, können Sie mal sagen, ob das hier nach Sekt schmeckt? Ja, ich nehme dann aber das Wireless-Headset mit. Also Graue Eminenz schreibt auf YouTube, mir schmeckt das zweite besser, hat irgendwie eine ungewöhnliche Note, das erste war mir zu bitter. Ist die Note nach Sekt Graue Eminenz? Warte mal, Don Pedro, ich glaube, es ist jetzt so 6, 7 Monate her und ja, es war seitdem komplett im Kühlschrank. Also ich habe alles im Kühlschrank bei mir. Also alle Getränke immer. Also gut, also keine gute Note für das Bier, halten wir das Nee, schon also fest. das Lager, wenn ich halt irgendwie Lust auf Alkohol trinken hätte, was ich nicht so oft habe, aber wenn, dann ja. Würde ich mir durchaus mal genehmigen. Ich glaube, nach diesem Pale Ale ist nach einer Flasche wirklich Schluss. Also, nee. Im Übrigen poste Okay. ich mal in beide Chats eben unseren Spotify-Jahresrückblick, den müsstet ihr dann theoretisch, aber wie gesagt, das ist nicht so ganz exakt. Wieso kann ich das gerade nicht? Ach, was zu lang. Hashtag Eigenwerbung. Ich kann es leider auf YouTube nicht Noch einen posten, längeren Link hast weil du nicht es verdient, Flo. Zu lang ist. Warte mal, Don Pedro, Okay. ist es falsch, Bier im Kühlschrank zu lagern? Also ist das, soll man das nicht tun? Warum? Also im Ich glaube, Don Pedro denkt einfach, dass du das gute Bier zu lange stehen lassen, generell. Ja, also kaufen würde ich das auch auf gar keinen Fall. Hätte ich die Wette nicht gemacht, hätte ich das Zeug auch niemals angepackt, weil ich bin halt kein Biertrinker. Ich trinke lieber irgendwie was Fruchtiges. Und da Auf sind YouTube habe ich beide. jetzt eine Ein gekürzte Cocktail. URL gepostet. Und da Also, sind. ge gekauft hätte ich das von vornherein nicht. Also, so Craft Beer ist auch immer sehr speziell, finde ich. Also im Vergleich zu normalen Bieren. Ja. Ich würde ein Bier auch eher im Keller lagern als im Kühlschrank. Habe ich das Gefühl, dass das nicht funktioniert mit dem Link. Also auf Twitch sehe ich den. Ja, ja, das ja, aber ich kann den, also wenn ich den aufrufe, sieht das nicht so aus wie das, was ich eigentlich haben wollte. Gut, das kannst du ja mal im Hintergrund lösen. In der Zwischenzeit hat Cyberblitz bitte angeboten, allen ein Pale Ale zu schicken. Wo ich mir die Frage stelle, also erstmal möchte ich festhalten, Cyberblitzbirne hat es offensichtlich auch nicht geschmeckt, sonst würde die Dinger nicht herschenken. und warum hast du so viele davon, wenn sie nicht schmeckt? Ist das ein Tippspiel? Ich tippe Kasten gekauft, dann doch nicht geschmeckt. Oh, Altendorf ist im Chat. Nice. Geil. Oh, Grüße. Grüße gehen raus nach Altendorf. Was? Aber lange. Gut. Also. Das, ja. Ich möchte dieses Segment mal richtig einführen. Ich wollte nur nicht, dass Max Hand endgültig zu zittern beginnt. Ich kam auf die Idee, dass wir mal über unser Merch reden, weil wir den ja jetzt teilweise auch schon eine lange Weile haben. Weil ich mal unterwegs war in meinem Hoodie und mir aufgefallen ist, dass da langsam am Ärmel ein bisschen was aufgeht, abgeht. Und hab gedacht, lass uns doch mal angucken, wie sich denn Merch so über die Zeit gehalten hat. Was hat man benutzt, was hat man nicht benutzt? Entschuldigt mich eine Minute, ich muss das kurz herholen. genau, ich überlege gerade. Ihr müsst das jetzt nicht live nochmal inspizieren, ich wollte nur ein Fazit. Ja, zu spät. Ist okay. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt alles aufzähle, bin ich glaube ich eine Weile beschäftigt, weil mittlerweile, ich habe halt ein Kleiderschrank, der ist so 2,30 hoch, das sind halt zwei Stangen, wo halt Dinge auf einem Bügel hängen und die untere Stange ist halt so 1 Meter breit und das ist nur RBTV-Zeug. Du hast halt einfach zu viel Geld. Ja, mag sein. deswegen, ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, das komplett aufzuzählen. Ich finde die Frage aber gut, was wir viel genutzt haben, was wir wenig genutzt haben. Da habe ich direkt mal eine Anschlussfrage. Bin wieder da. Zu welchen Gelegenheiten ziehst du das RBTV-Merch an? Weil ich habe. Wenn es egal ist, wer mich sieht. Nicht viel, ich habe nur 4 oder 5 Teile. 4 sind's. Und ich ziehe es sehr selten an. Wenn du so viel hast, dann warum? Zu welchen Anlässen? Warum? Gut. Ja, schwer zu beantworten. Also, ich glaube, am meisten habe ich die Familienoberhaupt-Jogginghose an. Weil es wirklich eine der besten Jogginghosen ist, die ich jemals hatte. Es hat nichts zum Sport machen, aber ist perfekt, um halt zu Hause rumzuliegen. Oh. Also die habe ich mindestens 2 Tage in der Woche an eigentlich, am Wochenende meistens. Don Pietro schreibt gerade 2 Stangen zum Pole Dance in deinem Schrank. Ah ja. Ja, das ist ja auch, was Max in der Jogginghose am Wochenende macht. Allein in seinem Kleiderschrank. Tillingbert hat gerade einen guten Punkt gebracht, nämlich die ABSC-Tasche von der Gamescom, weil die habe ich jetzt mal schnell noch hergeholt. Die habe ich, hab ich gar nicht gedacht. Guter. Das ist ja kein Merch, das ist ja Bestechungsgeld. Das ist trotzdem Merch. Ja, okay, also sorry, Max. Also Jogginghose, ja, die geht immer. Absolute Empfehlung, das Ding. Ich weiß, die müsste es bei GetShirts im Shop auch noch geben. Die ist warm, da schwitzt man aber nicht drin. Okay, am Bein schwitzt man sowieso nicht eigentlich, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Die ist super bequem. Die hat auch vorne 2 Taschen, was schon mal immer gut ist bei einer Jogginghose. Und die hat hinten noch so eine Arschtasche, wo ein kleiner Klettverschluss ist. Das heißt, wenn man irgendwie mal einen Schlüssel oder so jetzt nicht in eine offene Tasche tun will, hat man auch immer noch das als Option. Ist auch bisher, ich habe die jetzt 2 Jahre, das heißt, die ist so ungefähr so, ich schätze mal, so 100 bis 150 Mal gewaschen worden. Überhaupt keine Ausfallerscheinungen irgendwie. Also die ist noch wie am ersten Tag quasi. Also mit dem Ding bin ich, das ist mein absoluter Lieblingsmerch-Gegenstand. Ist das Baumwolle? Oder was ist das? Dafür müsste ich sie jetzt ausziehen. Ja, okay, ja, nee, aber wie fühlt es sich denn an? Also ist es so ein weicher... Es ist innen etwas weicher als außen. Ja, aber nicht irgend so ein Kunststoffkram, das meine ich. Ist, aber ich denke schon, dass das großteils Baumwolle sein wird. Ja, warte, Moment. Ich kann es ja eben schnell rausfinden. Ja, bitte. Podcastet wird ja meistens eh ohne Hose, wisst ihr ja. das korrekt? Ja, macht ihr mal erstmal weiter. Ich guck mal. Ja, ich würde sowieso, wenn Max mit seiner Ausführung fertig ist, gerne erstmal mit der Kleidung anfangen wollen. Und da vor allen Dingen, da gibt es ja im Großen drei unterschiedliche Kategorien. Ob wir die alle drei auseinanderkriegen, weiß ich jetzt nicht. Aber allgemein, wie gut sich die Sachen erstmal gehalten haben und dann vielleicht auch noch so ein bisschen zum Schnitt und wie gesagt, wo wir ja gerade schon dabei waren, wann, wie man die tragen kann. Um die drei Kategorien schon mal auszufüllen, Max braucht sehr lange, um seine Hose auszufüllen. Ich habe die schon aus. Okay. Ich habe schon die Prozente. Okay. Die drei Quellen wären ja primär Getshirts, der ehemalige eigene Rocket Beans Shop und 8, beziehungsweise jetzt die neue Kollektion, was ja aber auch die 8-Qualität sein dürfte. 8. Ich weiß es immer noch nicht. 8. Gut, so. Max, Prozent. 65% Baumwolle, 35% Polyester. Okay. Okay. Ich sehe meine Hose wieder an, Moment. Jetzt tut er so, als würde er 1% Plankton. 99% heiße Luft. Genau. Okay, fangen wir mal an. Hat irgendwer rausfinden können, ob er Sachen, die entweder Götz-Shirts oder der alte Shop waren, wo er die her hat? Weil ich konnte es nicht, weil ich die E-Mails nicht mehr habe. Da habe ich definitiv zwei Shirts. Einmal dieses Jugendzimmer-Shirt, dieses blaue. Ja. Das habe ich auch. Aber das habe ich nicht hier, weil ich weiß leider gerade nicht, wo das ist. Das ist ja schon ganz alt. Das war, glaube ich, eins der ersten Dinge, die es überhaupt so im Shop hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat Doom gemacht, bevor er bei Rocket Beans gearbeitet hat. Genau. Also das hält sich doch sehr gut. Ist ein bisschen blass geworden mittlerweile. Weil die Farbe geht raus, aber so, also keine Löcher, keine offenen Nähte. Auch robuste Qualität, also schön, schön dick, nicht irgendwie so ein dünner Stoff, der abgewetzt wirkt und so. Also damit bin ich sehr zufrieden. Also ich glaube tatsächlich, dass ich bei mir alles noch aus dieser Zeit habe. Aus der Getshirts und RBTV eigener Shop. Zeit. Ja, aber was? Getshirts oder der eigene Shop? Das kann ich leider nicht sagen. Also das weiß ich wirklich jetzt nicht. Bei mir ist, glaube ich, das... Ach so, dann habe ich das eben auch falsch verstanden. Dieses Jugendzimmer-Ding ist, soweit ich mich erinnere, aus dem eigenen Shop. Ja. Aus dem Getshirt-Shop habe ich den habe ich Bock drauf-Shirt. Hast du da irgendwelche qualitativen Unterschiede feststellen können bisher? Es ist, glaube ich, ein bisschen anderer Stoff und das hat blöderweise bei mir schon ein Loch. Das war aber mein eigenes Versehen, weil ich da hängen geblieben bin irgendwo. Deswegen ist es jetzt auch nichts mehr, was ich so anziehen kann. Höchstens mal daheim rum oder irgendwie zum Arbeiten, Gartenarbeit, was auch immer. Also wenn ich irgendwie... Ne? Nein, ich rede jetzt von... Wir reden allgemein von Merch, Klamotten. Ja, geil, habe ich Bock drauf. Ja, ist richtig schlimm, aber das ist bei ganz vielen Shirts so. Wieso? Was? Oh nein. Ich hab das bei allen bis auf einem T-Shirt. Nee, also, hab ich nicht, aber ich hab häufiger. Auch nicht. Ich hab aber sowieso lieber Dinge mit engerem Kragen an. Vielleicht ist es einfach so mehr meins. Da wird gerne gewirkt einfach. Das so eng ist, also so eng ist ja nur wirklich nicht. Nee, bei mir auch nicht, aber ja. Vielleicht habt ihr unterschiedlich kräftige Hälse. Ja. Max hat einfach dauernd einen dicken Hals. Ja. Dass sie mich im Stream gerade. Jetzt hört ihr mich wieder. Dann habe ich gerade 30 Sekunden nicht gehört. Ich habe nur gesagt, dass das sehr gut. Jugendzimmer. Dass du dicken Hals hast. Ja, das auf jeden Fall. Und das Jugendzimmer-Ding sehr, sehr eng am Hals ist. Deswegen die Diskussion. Ja, also wie gesagt, finde ich jetzt nicht. Also nicht außergewöhnlich also, eng. So krass nicht, nee. Aber ich finde tatsächlich, das ist nämlich was ich auch auf jeden Fall sagen wollte. So von der Haltbarkeit her kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Alles, was ich habe, ist noch. Gut. Und ich kann da eigentlich fast gar keine Gebrauchsspuren irgendwie feststellen. Also es ist nirgends was irgendwie kaputt gegangen, irgendeine Naht aufgegangen oder sowas, alles nicht passiert. Auch der Stoff an sich ist nicht dünner oder sowas geworden, wo ich jetzt was, na gut, okay, wo soll der bei einem T-Shirt auch dünner werden oder bei einem Pullover, aber ja. Und auch, ich weiß nicht, ich hoffe, man hört mich, weil ich gerade so ein bisschen so seitlich zum Mikro sitze. Ja. Und ansonsten, ich weiß jetzt nicht genau, höchstens, dass vielleicht irgendwo was ein bisschen blasser geworden ist. Das könnte sein, das kann ich jetzt gar nicht so genau einschätzen. Das Einzige, wo ich das sagen würde, wo ich es ein bisschen sehe, ist bei dem Familienoberhaupt-Vogel-T-Shirt. Also um das vielleicht mal kurz zu sagen, was ich hier gerade vor mir liegen habe. Es ist also jetzt wirklich nur an wir reden ja nur von Klamotten erstmal. Ja. Und da habe ich einmal RBTV-T-Shirt im MTV-Style. Dann habe ich ein Animal Squad T-Shirt mit den, also wo einfach Animal Squad 9/11 draufsteht, mit den Silhouetten von den vier Tieren. Das habe ich auch. Dann das Familienoberhaupt Vogel-Shirt, dann noch ein Animal Squad Pullover, wo die vier Porträts drauf sind. Das habe ich auch. Den Oberhauptvogel habe ich auch. Und die Beanscom T-Shirts von diesem und letzten Jahr. Und da, also ich glaube, dass bis auf die Beanscom-T-Shirts, da habe ich das vom letzten Jahr schon ein paar Mal getragen, das neue glaube ich noch gar nicht oder höchstens einmal, ist es aber so, dass ich das meiste, weil das war ja auch so die Frage, die aufkam, ich trage das einfach ganz normal im Alltag. Also das ist für mich wirklich, sind das ganz normale Sachen, die ich halt mal anziehe. Das passiert jetzt nicht so häufig, im Winter natürlich noch weniger, weil ich halt nur den einen Pullover habe. aber, also den einen Merch-Pullover. Ja. Nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Nee, aber so von den T-Shirts, das kommt dann schon mal so alle zwei Wochen mal vor, dass ich mal eins davon trage. Und dann einfach zur Arbeit auch und so. Also es ist ganz normal im Alltag halt. Ja, okay. Arbeit ist bei mir immer ein bisschen schwierig. Also ich kann ja theoretisch auch mit einem, T-Shirt arbeiten. Mit was arbeiten? Was gerade kurz? Mit dem T-Shirt. Also, ach so. Aber so ein Hoodie oder so, weiß ich nicht. Und ich finde zum Beispiel, was ich immer richtig krass finde, den Kauf habe ich auch tatsächlich ein bisschen bereut, das ist dieses Zukunftskind-T-Shirt. Das ist vom Design her, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, geil, musste haben. Und dann habe ich das halt mir gekauft oder auch mal so abends angehabt oder zum Einkaufen. Ich wurde wirklich seltsam von anderen Leuten angeguckt. Weiß gar nicht. Das Motiv seltsam. Ich habe keine Ahnung mehr, was da drauf ist. Auch nicht. Das ist das Komische, wo dann so ein Alien mit so einer Schnur und da ist nur so ein Dreieck ohne Raketenbohne rausguckt. Ja, so ein nacktes Baby-Schrumpfkopf-Alien. Sagt mir überhaupt nichts. Ich gehe doch mal auf Google mal. Ich gebe mal Zukunftskind RBTV ein. Muss ich jetzt auch nochmal gucken. Also das Ding, ich habe eben beim Schrank geguckt, das ist das einzige T-Shirt, was ich nicht gefunden habe. Ich glaube, ich habe es wirklich entsorgt, weil mir das so peinlich war, das in der Öffentlichkeit zu tragen. Es ging halt. Jetzt weiß ich, welches das ist. Ja. Also, was ich mir dabei gedacht habe, das anzuschaffen. Ah. Du fandest es damals so einfach schön, glaube ich. Ja, aber. Ja, naja, jetzt nicht mehr. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ne? Ja, okay. Verstehe ich, warum das. Ich habe es gefunden. Also, es ist. Existiert noch. Ja, also es ist wirklich total creepy. Ist damit, ein Classic. Wenn ich damit auf die Arbeit gehen würde, müsste ich mir wahrscheinlich einmal bei Personal melden. Ja, okay. Das ist halt auch immer unterschiedlich, was der Arbeitgeber da für Ansprüche hat. Ja. Um mich da mal einzuhaken, bezüglich der Sachen, die wir haben. Ich kann es nicht mehr genau rückverfolgen, aber im Endeffekt habe ich zwei Hoodies und zwei T-Shirts. Achso, ganz kurz, ich habe noch eine Mütze, aber die ist jetzt neu, das war mein zum Teil von diesem Community Nerd Quiz Ding und die habe ich, also ich trage keine Mützen, deswegen kann ich das so nicht wirklich, die hat natürlich keine Gebrauchsspuren. Das ist, glaube ich, auch nicht so relevant wie bei Klamotten, die man am Körper trägt. Ja. Also, um das mal aufzuschlüsseln, ich habe auch einen MTV-Style-Hoodie. Ja. Und ich habe einen Billy Knobler-Hoodie. Wunderschönes Motiv, finde ich. So vom Motiv her, der MTV-Hoodie ist natürlich relativ allgemeingängig. Also damit könnte man theoretisch auch raus. Mittlerweile kann ich mit diesem Pulli aber nicht mehr raus, weil das Motiv halt komplett gebrochen ist. Also es sieht so aus wie so. Wieso, ich weiß auch nicht, also hat komplett mit Rissen übersät. So mhm. das ganze, dieser ganze Aufdruck. Also ist so das nicht reingestickt, sondern einfach äußerlich drauf gedruckt. Ja, das ist so drauf gedruckt. Interessanterweise, ich gucke hier gerade an mir runter, ich habe den gerade an. Ja, also das Gelb natürlich am meisten, was sehr undankbar ist, weil das eins die größte Fläche ist und zwei man es bei dem Gelb auf Schwarz am deutlichsten sieht. Also bei dem Rot auf dem Schwarz wäre es gar nicht so schlimm, aber gerade wenn du Gelb auf Schwarz hast und also schwarze Risse drin sind, es geht nicht. Und das ist auch der Pulli, den ich am längsten habe. Da war das auch mit dem Ärmel, der langsam sich auflöst. Deswegen, ich glaube, dass das ein Pulli aus dem RBTV-Shop damals war. Also nicht von Getshirt, sondern aus dem RBTV-Shop. Und mit dem verlasse ich tatsächlich nur das Haus, wenn es kalt ist und ich drüber eine Jacke habe oder ich gerade gar keinen Fick drauf gebe, wie ich aussehe. Weil das sieht einfach nicht vernünftig aus. So. Also zu Hause rum trage ich die Hoodies beide gerne, weil da ist ja egal. Und die sind halt auch schön warm. Im Winter muss ich nicht 5 Lagen anziehen, sondern ziehe einen Hoodie an und das passt. Und ja, also den kann man halt so gar nicht mehr anziehen. Also wenn ich irgendwie arbeiten wollen würde oder so damit in meinem Umfeld, ich arbeite ja im Moment noch nicht, sondern studiere noch, wäre es vermutlich nicht so schlimm, aber auf Arbeit würde es eigentlich nicht gehen. Dann den Billy Knobler Hoodie, den habe ich noch nicht so lange, den habe ich geschenkt gekriegt. Deswegen konnte ich da auch nicht nachvollziehen, wie lange ich den jetzt genau habe. Ich denke so 1 oder 2 Jahre. Irgendwie so in dem Dreh. Da ist der Aufdruck ein bisschen anders beschaffen, dadurch, dass es auch kein bunter Aufdruck ist, sondern irgendwie so grau. Der fängt aber auch langsam an, so kleine Risse zu zeigen, obwohl ich den eigentlich nicht so viel anhatte bisher. Das ist ein bisschen schade. Was mir da auch aufgefallen ist, ist, dass dieser Aufdruck irgendwie anders von der Machart ist im Vergleich zu den T-Shirts. Also bei den T-Shirts ist das irgendwie im T-Shirt drin und bei den Hoodies ist das halt so obendrauf, zumindest so bei denen, die ich habe. Ja, das eine ist eine Bedruckung, das andere eine Beflockung, glaube ich, oder? Bei den Hoodies, hätte ich jetzt gesagt. Keine Ahnung. Ja, also wenn es außen drauf ist, ist es beflockt. Das kenne ich von Fußballtrikots und so. Ja, genau. Okay, ja. Da kommen 2 Themen zusammen, von denen ich keine Ahnung habe. Don Pedro hat gerade eine Auflistung geschrieben. 19 Shirts, 2 Pullover, 2 Ugly Christmas Sweater und 1 Hoodie. Okay. Bin ich nah dran, aber tatsächlich, ich habe nur 14 T-Shirts, keinen Pullover. Nee, stimmt gar nicht. 4 Pullover. Was? Also 3. Ja, ich habe gerade die von 8 vergessen. Also ich habe ja diesen, nur wo Rocket Beans draufsteht, in Grau. Dann habe ich noch den schwarzen mit dem Raketenlogo. Dann habe ich gerade noch an den. Ja, ich habe mich halt verzählt. Dann habe ich noch den mit diesem strichähnlichen Bodensymbol und den nochmal als Hoodie. Also 4. Strichähnliches Bodensymbol. Ja, diese Bohne, die so gestrichelt ist. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Diese Drahtgitterbohne. Ja, genau. Ach. Ja. So heißt die übrigens auch offiziell. Ja. Achso, okay. Und T-Shirts sind, glaube ich. Ich glaube 14 oder 15. Okay. Also ich sehe schon, du und Don Pedro haben auf alle Fälle zu viel Geld, weil diese Pullis ja auch nicht gerade billig sind. Was ich auf alle Fälle jetzt noch sagen wollte, zu den T-Shirts noch. Ja. Im Gegensatz zu, also die Pullis sind ja unisex, beziehungsweise eigentlich sind sie nicht unisex, sondern Männerschnitt. Zumindest die ich habe, die Hoodies. Es gibt ja auch ein paar Sachen, die Frauenschnitt haben. Jetzt habe ich nicht so viel, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber die T-Shirts, das ist ein Frauenschnitt. Ich ziehe die nie an und das hat den einfachen Grund, diese mitzunehmen. Und zwar nicht mal komplett übergreifend, sondern die sind halt einfach sehr eng anliegend geschnitten. Also sei denn, man trägt die ein paar großen Größe, aber so vom Ding her finde ich die relativ eng anliegend geschnitten. Und meine Proportionen passen da einfach nicht. Also so um die Taille geht's, aber obenrum ist das einfach viel zu eng. Deswegen sieht das auch nicht vernünftig aus. Also das funktioniert bei mir persönlich gar nicht. Ich weiß nicht, wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht so viele Frauen im Chat, ob die noch was dazu sagen können zu den Damenschnitten. weiß nicht, Lady hat sowas. Auf jeden Fall ist das ein Synonym neben Damen und Schnitten. Also von mir aus können die auch Damenschnitte anziehen. Ja, Damenschnitte sind halt einfach, die haben eine Taille und die haben obenrum vielleicht ein bisschen mehr Platz, je nachdem. Aber gibt es da bei Hoodies grundsätzlich Unterschiede? Also gibt es explizite Damen... Ja, du kannst natürlich auch einen Hoodie auf Taille schneiden. Der hier geht ja einfach gerade runter. Nee, deswegen frage ich ja, gibt's überhaupt Damen-Hoodies? Also speziell Damen-Hoodies? Ja, Stefan. Ja? Okay. In dieser Welt gibt's das. Bei RBTV gibt's das nicht, soweit ich weiß. Dachte... Gibt's nicht, aber ich habe mir da ehrlich gesagt auch noch nie großartig Gedanken drüber gemacht, deswegen frage ich ja. Du warst auch überrascht, als ich dir erzählt habe, dass in Damensachen total selten vernünftige Taschen drin eingenäht sind. Ja. Mag sein. Ja. Also Cyberblitzbinde sagt, er hätte auch gelesen, dass das bei der Eigenmarke, bei dem Rock Beans schwierig aussieht mit Damen-Merch bezüglich dem Schnitt. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen, weil das ja noch eine Stufe teurer ist. Das also, ich habe gerade das Hoodie an. Außerhalb meines Budget. Und ich habe im Brustbereich sehr viel Platz. Okay, ja, Max. Du hast im Brustbereich auch etwas weniger als ich. Wenn du noch mehr von dem Pale Ale trinkst, wird's vielleicht, aber. Ja, ich arbeite dran. Ja, also im Prinzip, ich finde die Damenschnitte. Boah, keine Ahnung. Also die Hoodies kann man halt tragen, die sind dann halt baggy, aber es gibt ja tatsächlich bei Getshirts einige Damensachen in verschiedenen Schnitten, aber ich habe halt nur diese klassischen T-Shirts als Damenschnitt. Aber jetzt gerade bei den RKT-BNS Sachen, da gibt es doch auch wirklich explizit Damen. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das darauf bezogen war, aber da wurde sich, glaube ich, beschwert. Das Problem ist, glaube ich, dann häufig, dass es zwar den Schnitt gibt für Damen, aber eben vielleicht nicht die korrekten Größen. Das gibt es dann vielleicht nur in S oder so. Ach so, und, also, okay. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, die S-Größen gehen bei Gaming-Menschen selten gut. Ach naja, das würde ich jetzt so nicht verallgemeinern, aber... Ja. Ja, keine Ahnung. Die Raketenbräu kann man tatsächlich noch kaufen. Ich sehe hier gerade die Anzeige. Was ich noch habe, was vorhin auch schon erwähnt worden ist, kurz, ist dieser Ugly Christmas Sweater. Den hätte ich auch gern, der sieht cool aus. Den habe ich halt genau viermal jetzt angehabt. Aber, ja. Keinerlei Gebrauchsspuren oder so erkennbar. Ja, ich habe noch ein kleines Negativbeispiel von Merch. Ich habe sogar zwei, ein großes und ein mittleres Negativbeispiel. Ja. Sind wir mit der Kleidung soweit durch? Dann würde ich nämlich zu einer anderen. Ich würde dazu eigentlich noch was sagen. Ja, dann mach. Weil wir hatten es vorhin ja schon mal angerissen, weil ich bin nämlich auch bei vielen Shirts nicht zufrieden mit dem Schnitt. Auch bei Männerklamotten sozusagen. Den Hoodie finde ich gut und auch das Animal Squad T-Shirt finde ich gut. Alle anderen T-Shirts haben halt immer so eine, also da ist irgendwie der Ausschnitt ist sehr, sehr eng. Also der heißt das offiziell Ausschnitt? Der Halsausschnitt. Kragen. Ja. Eigentlich der Kragen. Der Kragen ist sehr eng. Und generell ist das T-Shirt immer so viereckig, so kastenförmig. Keine Ahnung. Also immer, wenn ich das trage. Das ist mir gerade geschnitten, mein Flo. Ja, immer wenn ich das trage, habe ich das Gefühl, ich sehe aus wie ein Kasten. Also das stimmt nicht, weil wenn ich mich im Spiegel sehe, ist es nicht so. Aber es sieht halt, es wirkt halt so. Es fühlt sich so an. Vielleicht und musst du auch mal Frauenschnitt kaufen. Flo, du bist einfach ein ganz schöner Klotz. Ich bin ja. Nee, eben nicht, sonst würde das ja keinen Unterschied machen. Ja. Das ist für mich sehr, sehr. Genau, Bernd das Brot. Das finde ich sehr schade. Also ich müsste mal wieder ein aktuelles Shirt kaufen, um halt zu gucken, ob das immer noch so ist. Also an den Schnitten wird sich bei Getshirts nichts geändert haben, Flo. Also ich werde mir aber demnächst, vielleicht ja bei Eid. Demnächst oder bei Rocket Beans. Ich werde mir demnächst auch ein Eid-Shirt kaufen. Aber so wie die hier aussehen, selbst die Damen-Shirt. Dieses mit dieser Waschanleitung in groß vorne auf der Brust drauf. Das finde ich irgendwie ganz cool. Wer das kaufen würde. Ist Stefan. So eine Waschanleitung. Was? Da steht drauf, wie man es waschen soll. Das ist. Da hast du normalerweise so einen kleinen Zettel in T-Shirts oder Pullovern und so weiter. Der Aufdruck quasi in groß. Ja, genau. Ah, ist aber ein T-Shirt, oder? Kein Hoodie. Shirt hatte ich ja gesagt. Okay. Auf jeden Fall, nee, allgemein ist das natürlich, weil ja auch Pietro nochmal gefragt hat, was wir ein Problem mit dem Schnitt haben. Das ist nicht so, dass ich das nicht tragen kann. Ich kann alles tragen, sowieso. Ja, das stimmt. Aber, kann ich bestätigen, ja. Nee, aber das ist halt einfach sehr dürr. Naja, so war das jetzt nicht gemeint. Aber das stört mich einfach. Also es fühlt sich einfach nicht so cool an. Das ist eher das Problem. Nicht, dass es nicht gut aussieht, sondern dass es sich nicht gut anfühlt. Vom Stoff her jetzt meinst du, oder wegen Kragen? Nee, einfach von dem Schnitt her. Okay. Wie ich schon gesagt habe, man fühlt sich im Kasten. Ich würde aber mal denken, dadurch, dass 8 ursprünglich auch so eine, was ist das, Hip-Hop-Marke oder so, ist, dass du da auch kein Glück hast. Vor allen Dingen, wenn du mal auf die Webseite schaust, da sind ja die T-Shirts liegend abgebildet und die sind auch einfach gerade runtergeschnitten, selbst die Damen-Dinger. Aber so eigentlich ist doch, also Hip-Hopper tragen doch keine gerade geschnittenen T-Shirts zwingend. Ja, aber Baggy-Sachen? Ja, gut, ich glaube, nicht körperbetont. Eben, ich glaube, die Zielgruppe ist jetzt trägt selten Slimfit oder so. Ich will auch keinen Slimfit, ich will einfach nur nicht, dass es aussieht wie ein scheiß Kasten. Gut, wir können ja mal einen Brief an Aging. Ja, so, nee, das ist ja, ich werde es ja sehen. Ich werde wahrscheinlich mal ein paar dann austesten im nächsten Jahr oder so, mal sehen. Du hast doch hier, vor 2 Wochen ich hatte doch die Pullis an. Ja. Die waren ja nicht wie ein Kasten geschnitten. Biene anscheinend nur anfangs. Ja, wie gesagt, also bei den Pullovern, da habe ich bis jetzt nur einen. Und da, muss ich sagen, gab es das Problem früher auch nicht. Zumindest bei diesem nicht. Da habe ich das, da ist der schon, wie Biene, glaube ich, gesagt hat, baggy so ein bisschen. Das ist jetzt nicht unbedingt, das ist eher so ein, das ist so ein Pullover, finde ich. Also auch dieser Animal Squad mit den 4 verschiedenen Porträts drauf. Das ist ja der einzige, den ich habe. Der ist auch, finde ich, vom Optischen her, ich trage den auch manchmal auf der Arbeit oder so, aber so, wenn ich den trage und mich dann damit sehe, sage ich mal, dann würde ich das eher, also der Look ist jetzt nicht unbedingt sowas, wo ich sagen würde, okay, damit, das sieht jetzt besonders ausgetauglich aus, sondern es ist eher so Sofa-Look. Gammel-Look, man vielleicht auch sagen. Ja, stimmt. Also da fallen aber für mich alle Merch-Gegenstände, außer die von Eid und dem Label jetzt drunter. Mhm. Also muss ich jetzt wirklich sagen. Also ich habe eine Zeit lang das MTV BTV-Logo, das habe ich halt eine Zeit lang auch mal auf der Arbeit getragen. Das ist aber mittlerweile, das sieht aus wie das von Florentin, so komplett ausgeblichen nach wahrscheinlich 200-300 Wäschen. Okay. Das kann man mittlerweile auch nicht mehr so gut anziehen. Ich sehe gerade, im Chat ist eine Diskussion um das Porto entbrannt. Hey, Lady Wasabi hat nur gesagt, ihr ist das Porto beim iShop, also beim RKT BNS-Shop zu teuer. Ja. Habe ich gemeint, 3,50 € finde ich jetzt aber noch im Rahmen. Ja, also die T-Shirts kosten alle 10 Euro mehr als bei Gadgets, da kommt es aufs Porto auch nicht mehr an. Deswegen meine ich das im Verhältnis zu den eigentlichen Shirtpreisen. Ich weiß nicht, kommt Lady Wasabi aus Deutschland? Ja, es wird vorhin was von Düsseldorf geschrieben. Ach so. Das ist Österreich. Deutschland, glaube ich. Hat sie nicht vorhin, aber da kommt sie ja. Ich glaube, sie ist vielleicht für die Liebe umgezogen. Hier steht Österreich. Ja, ich sehe es so. Ich habe einfach selbstsicher das Falsche behauptet. Hallo, so Keltik. Kennen wir dich, Stefan. Eingetragener Kaufmann Keltik, da ist er. Eingetragener Kaufmann. Oh. Aha. Düsseldorferin, die in Wien lebt. Das erklärt einiges. Das klingt sehr schlimm. Ja, das ist keine gute Kombination. Machen wir mal mit den Nicht-Kleidungs-Items. Ja. Mein größter, also was kommt, wisst ihr wahrscheinlich, aber ich schiebe erstmal was anderes vor. Ich habe mir mal eine Tasse gekauft. Und zwar diese vom Beef inspirierte Tasse Zu viel Skill. Die war, glaube ich, zweimal in der Spülmaschine. Mittlerweile ist das Logo nicht mehr zu erkennen. Okay. Ist die denn spülmaschinenfest? Ja, weiß ich nicht, aber eine Tasse muss für mich in die Spülmaschine. Nicht, also das Problem habe ich gar nicht, ich habe auch 2 Tassen. Also das ist, ich habe die Kaffee mit Milf-Tasse. Die habe ich auch. Immer noch super lustig, jedes Mal, wenn ich die sehe. Und eine ganz normale schwarze Rocket Beans. Ich weiß leider gerade nicht, ich müsste die jetzt holen, wenn ich genau sagen soll, wie die aussieht, aber das ist einfach bloß Rocket Beans TV, glaube ich, steht da, glaube ich, drauf, oder RBTV oder so. Und da ist gar nichts, also ich benutze die häufig, beide, und die werden auch häufig in der Spülmaschine gewaschen und da ist noch nichts ab. Don Pedro bestätigt Flo und Mevarit sagt, er ist arm und hat keine Spülmaschine. Also einen Teil davon habe ich mir ausgedacht, ihr dürft euch überlegen, welchen. Der besitzt keine Spülmaschine. Nee, aber, also ich weiß, dann habe ich vielleicht irgendwie eine Fehlproduktion oder so. Aber ich Ja. bin echt kein, ich trinke halt keinen Kaffee und ganz, ganz, ganz, ganz selten mal Tee. Das heißt, die Anzahl, wenn ich diese Tasse benutze, ist echt so mal auf die kalte Jahreszeit beschränkt, maximal. Ja, und keine Ahnung, das Logo ist halt nicht mehr erkennbar, quasi. Das, Ja, kann ja auch sein, dass es einfach an dem. Du hast ja eine andere Tasse als ich. ja, könnte sein, Kann ja. auch sein, dass es irgendwie, dass die halt gerade einfach doof war. Ja, wahrscheinlich, also wie gesagt, diese Kaffee mit Milftasse habe ich auch. Ich würde denken, wenn das Da alles hat nichts dasselbe getan. Verfahren ist, macht das keinen Unterschied. Vielleicht ist das was, vielleicht ist der Aufdruck von dieser Tasse besonders schwierig. Ja. Max, hattest du die denn bei Getschers oder bei Getschatz, ja. Getschers? Ja, keine Ahnung, vielleicht wirklich ein Sonntagsprodukt. Ja, montags. Montagsprodukt, das müsste es ja eigentlich Don sein. Warum Pedro, Sonntagsprodukt? vielleicht ist das in anderen Teilen In des Dachraums nicht so Österreich arbeitet man sonntags besonders schlecht. Gut. Naja, lieferst du sonntags gute Arbeit ab, Flo? Wie schätzt du das Ich bisher liefere ein? sonntags überhaupt keine Arbeit ab. Doch, wir liefern noch Das gerade hier merkt man ab. an diesem Stream. Das hier, das ist ja. Da, dann, wenn man danach geht, liefere ich sonntags immer hervorragende Arbeit ab. Ach so. Okay, jetzt wird's verrückt. Bei denen sagt man Sonntag oder Freitag. Ja, sagt man ja auch Die Österreicher Müllkübel. denken sich alles aus, einfach alles neu aus. Okay. Ja, also die Tasse, vielleicht müssen wir nochmal neu probieren, ob Max Spülmaschine vielleicht einfach aggressive Tassenschrubberin ist. Das Oder kann was da los ist. sein, Das ist wie so eine Autowaschanlage mit so Borsten. Ja, aber mit so aus ja. Ja, Stahlschwamm, nee, wie ja. heißt das? Stahlwolle. Was? Jawohl. Genau. Ja, aber selbst Ja, das. Sonntagsfahrer, okay, aber dass jemand Sonntag Auto fährt, finde ich, der nicht Auto Ja, fahren weil kann, finde ich die nicht plausibler, als dass pendeln jemand eben. Sonntag schlecht arbeitet. Ja, sonntags fahren halt die. Die Okay, Leute, die sonst nie Auto fahren. ich will keine Bevölkerungsgruppe jetzt hier verunglimpfen, das ist momentan ein sensibles Okay, Thema. jetzt bin ich Warum interessiert, welche momentan? Was? Bevölkerungsgruppe Wieso? du Meinst verunglimpfen du etwa. wolltest. Ich wollte Naja. sagen, die Rentner mit Hut. Ja. Oh ja. Die sonntags durch Unter die Gegend okay, aber fahren. die Oder Leute, ohne die. fahren samstags? Ja. Oder Leute, wenn gutes Wetter ist, dann immer quasi, das kann man ja auch als Sonntag quasi bezeichnen. Und dann Okay, die ich Leute gehe. mit. Nice, ich bin raus, Leute. Danke. Die Leute mit Cabrio sind auch immer meistens richtig schlimm. Also ältere Männer mit ihren Frauen im Cabrio. Vielleicht auch andersrum, kann ja auch sein, aber das ist ja damals vielleicht In dem Alter okay, fährt ein der Mann. Merch. Ja. Moment, Don Pedro, was kann ich denn bei der Spülmaschine für Wasserhärte einstellen? Ich glaube, die Menge an Wollt ihr das Salz, vielleicht nach dem Stream klären? die du Den zufügen musst, ist Merch? unterschiedlich von der Wasserhärte. Es geht Ja, ja immer noch aber um den Wasser. Salzbehälter macht man doch einfach voll und die Spülmaschine macht das von selbst. Ich will doch nur über Merch reden, Mann. Lies Ich die Bedienungsanleitung von deiner kannst auch Tabs Spülmaschine, nehmen, Max. die das Salz schon mit drin haben. Ja, So, das stimmt. brauchst du ja nicht. Ja, Deswegen. stimmt. Dann zeigt die aber immer an, dass Salz fehlt. Das stimmt, aber das interessiert mich nicht. Ja, danke, Lady. Lady hat nämlich recht, wir reden jetzt über Merch. So, Max, was hast du noch? Du wolltest noch einen Ja, Fail größter berichten. Fehlkauf, ihr wisst, wovon ich rede, denke ich. Ja, Die ja. schlechtest Immer auf die Behinderten. investierten 40 Euro meines Lebens vermutlich. Eine Eduard Laser Actionfigur, die nicht aussieht wie Eduard Laser und mittlerweile mehrere Gliedmaßen verloren hat. Wie viele? Zwei. Ich habe sie jetzt gerade, die habe ich jetzt gerade nicht mehr rausgekramt. Aber das Ding, also wäre es nicht für die durchaus zahlreichen Gags hier im Beanstalk verwendet worden, hätte ich mich echt geärgert, diese 40 Euro dafür ausgegeben zu haben. Warum genau hast du die eigentlich gekauft? Ja, keine Ahnung, weil ich halt Wenn dachte. Max am Anfang immer meint, er muss die Sachen haben, hast du doch beim Zukunftsshirt schon gehört. Ja, das stimmt. Ich fand's halt cool, dass es sowas gibt. Ich dachte, ah, cool, eine Eduard Laser-Actionfigur, da kommt das Ding an und das sieht aus wie Eduard Laser, weiß ich auch nicht, Auf Crystal Meth. auf Crystal Meth, keine Ahnung, der 4 Jahre in einem Keller gewohnt hat, so ungefähr. Und das Ding hat halt 35 Euro gekostet und nochmal 4,50 € Versand, also fast 40 Euro. Das war schon ziemlich heftig. Also, Wobei, das ist auch Schubladenware. Es liegt irgendwo in einem meiner Staufächer und vergammelt jetzt einfach. Das kann das ich ist mir ja auch nirgends hinstellen. Das wahrscheinlich. sieht halt scheiße aus, das Ding. Ist ja wahrscheinlich auch keine Eigenproduktion, sondern das wird ja wahrscheinlich von irgendeiner externen Firma produziert worden sein. Ja, nehme ich mal an, oder? Die hießen irgendwas mit. Wurde auch extern verkauft. Genau, die gab es auch nicht im MBTV-Shop. Okay. Mhm. Sondern die hießen irgendwie Gameplay oder so. Irgendwie sowas. Hm, okay. Ist aber auch, glaube ich, das Einzige in die Richtung, oder? Was jemals gemacht wurde. Actionfiguren, wisst ihr jetzt nicht, dass es da sonst noch welche gibt. Nee. Aber da ist wahrscheinlich auch wie bei den E.T.-Spielen damals. Mittlerweile liegen wahrscheinlich, die haben ja 4.000 produziert damals. Ich sehe keine Möglichkeit, wie 4.000 von den Dingern verkauft wurden. Nee, da wurden, glaube ich, auch on-air schon des Öfteren Witze drüber gemacht. Ja, also die sind irgendwo in der Wüste, irgendwo in Eckernförde liegen die jetzt im Strand oder so. Keine Ahnung. ja, also ich kann mir schwer vorstellen, dass es noch andere Trottel gab, die das Ding gekauft haben, ohne mal vorher reinzuzoomen auf das Gesicht. Naja. Also wirklich, das Ding sieht halt 0,0 aus wie Eduard Laser. Also überhaupt gar nicht. Hm. Ja, naja, habe ich mich ja schon an den entsprechenden Stellen etwas drüber ausgelassen. Also das bereue ich wirklich. Da bin ich auch RBTV immer noch ein bisschen böse, dass die sowas verkaufen. Weil das ist nicht, das ist halt... Kann man die aktuell noch kaufen? Nee, ich glaube nicht. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber... Nee. Ja, sonst bin ich glaube nicht, dass man die noch kaufen kann. Ja, sonst bin ich mit dem Merch eigentlich rund, also mit den Klamotten insgesamt, bis auf das Jugendzimmer-Shirt, bin ich sehr, sehr zufrieden. Mhm. So, jetzt pass auf, Jungs. Zukunft. Hat einer von euch denn noch was Spezielles, was er jetzt zuerst anbringen will? Sonst fange ich mit meiner Liste an. Ich habe natürlich... Ganz kurz den Kaffee habe ich mir mal gekauft. Aber wie jetzt war der? Nicht außergewöhnlich, also war ein guter Kaffee, aber nix. Ich habe damals, wie hieß denn das, Raketenbrause, einmal gekostet. Aber nur eine Dose, das war, die habe ich damals, die hat Flying Virus, glaube ich, mitgebracht, da waren wir auf einem Treffen in Frankfurt. Und eigentlich ist die für mich, das fand ich eigentlich, also an sich war das, hat das normal geschmeckt wie Energy Drink halt. Fand es aber ein bisschen, das war ja damals mit, ich glaube, auf Molkebasis gemacht, nicht mit Wasser. Ja. Weil du sonst hättest Pfand dafür kriegen müssen, genau. Und das ist natürlich für mich schlecht, weil das logischerweise dafür sorgt, dass es laktosehaltig ist. Aber nichtsdestoweniger, so an sich ist es halt ein okayes Energy Drink gewesen halt. Mhm. Ich meine, gut, da kannst du, glaube ich, auch nicht so viel falsch machen. Es schmeckt immer alles ein bisschen, weiß ich nicht, nach Gummibär. und ansonsten habe ich jetzt noch, das ist halt auch dem geschuldet, also, ach so, nee, einmal, genau. Entschuldigung, weil ich es ja extra geholt habe, habe ich ja noch diese Tasche oder diesen Beutel, den man jetzt als RBSC-Mitglied bekommen hat bei der letzten Gamescom. Und das ist... Was? Du bist RBSC-Mitglied? Psst, nicht weiter. Du hast die Badge auch gar nicht eingeblendet. Nicht weiter. das ist... Ich glaube, Herz hat uns gerade eben verlassen. Was? Wieso? Ja, wegen den Badge wollte ich vor 5 Minuten auch mal, Stefan, verdammt. Okay. Herzer, war auf. Genau, nee, an sich, da kann ich leider nicht wirklich eine Beurteilung zu abgeben, weil ich den bis jetzt, ich wollte den eigentlich benutzen, aber ich habe irgendwie vergessen, dass ich den habe. Bis jetzt. Also nicht so geil, sagst du, wenn du na, an sich ist das halt ein solider Beutel. Ein Stoffbeutel halt. So. Und ein solider Stoffbeutel. Geil. Was soll ich dazu sagen? Wichtig, also so ein Jutebeutel meinst du? Ja, genau. Glaube ich. Eine Frage, wie lang, da gibt es nämlich... Bei uns an der Uni, die Jutebeutel, die sind besser als alle anderen. Aus einem Grund, die Träger sind länger. Du kannst das Ding tatsächlich über die Schulter tragen. Und du kannst da drin sogar schwere Bücher tragen, weil das länger ist. Also wie viel da reinpasse, wie viel das Ding aushält, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall... Aber sind die Träger denn länger? Also... Als Standard. Da ich leider keine Erfahrung mit Jutebeuteln habe, würde ich jetzt erstmal schätzen, nein. Ich kann das Ding locker über die Schulter tragen, aber ich weiß nicht, ob das für jeden anderen auch gilt. Das wirkt jetzt auf mich nicht sonderlich lang. Also die Träger sind. Ja, sorry, das muss jetzt auch. Ich lache über den Chat, sorry. Okay, die Träger sind, würde ich jetzt mal sagen, ein Drittel so lang wie der Beutel selbst. Zwei Drittel so lang wie der Beutel selbst. Das heißt also nicht so richtig krass lang. Genau, was ich noch habe, das will ich noch kurz erwähnen, das ist aber auch, da kann ich jetzt die Qualität auch nicht wirklich beurteilen, weil es auch erst relativ neu ist. Ich habe eine, ich glaube, mittelgroße Bohne, also nicht so eine Plüschbohne, und die halt bei mir einfach im Regal steht, deswegen ist sie jetzt nicht, gibt es keine Abnutzung oder so. Und halt einen Nerdquiz-Kalender für 2020, den ich logischerweise noch nicht wirklich benutzt habe, weil es nun mal noch 2019 ist. Von daher, ja, da kann ich jetzt die Qualität nicht beurteilen. Also würde ich sagen, Biene, du darfst, wenn nicht noch jemand anders was hat. Max? Ja, also ich habe noch, aber ich kann ja auch später noch was machen. So. Wer ist Walter Freibald? Der Typ, der im Dschungelcamp war. Der jetzt gerade gestorben ist. Ist er gestorben? Okay. Ja. Vor 2 Wochen oder so. Was? Ist das nicht schon länger her? Kann das denn mal jemand gegenchecken? Der Mann ist definitiv tot. So viel steht fest. Lasst ihn ruhen, verdammt. Lasst ihn ruhen. Ja, der Preis ist heiß. Ist wieder so ein Ding, wo man, glaube ich, über 30 für sein muss. 16. November ist er gestorben, schreibt. War gestorben vor 2-3 Wochen. Der ist an meinem Geburtstag gestorben, Schweinerei. Du hast am 16. November Geburtstag? Ja. Gut, das wusste ich. Alles Gute nachträglich, Stefan. Danke. Du hast einen Monat rein. Merch. Also. Ja. Bitte. Pass auf. Ich habe, was du unter anderem auch hattest, aber was du vermutlich nicht mehr da hattest, den Adventskalender. Also Max müsste den gehabt haben, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ist ein Standard-Adventskalender mit Schokolade drin. Ist okay. Dafür aber verhältnismäßig teuer. Ja, ansonsten habe ich einen Schlüsselanhänger. Ich habe gesehen, davon gibt es mittlerweile neue, aber ich habe diesen alten noch, der dieses viereckige Logo ist, und zwar aus Gummi. Mittlerweile ist es, glaube ich, aus Metall oder aus Blech. Keine Ahnung, was das für ein Material ist. Und dann habe ich noch das Tiersregelwerk, darüber hatten wir schon gesprochen, und von den Stoffbohnen. Eine kleine und eine mittlere. Und vier Poster. Die habe ich geschenkt bekommen. Das sind diese vier Animal Squad Poster. Also. Ich glaube, jetzt habe ich alles abgerattet. Die Poster, ja, die hatte ich, als ich im Wohnheim gewohnt habe, aufgehangen. Hier habe ich sie nicht aufgehangen. Ich finde, die sind nicht so spektakulär. Also, ja. Keine Ahnung, sind halt Poster. Dann, welche Motive? Die vier Animal Squad Tiere. Ah. Okay. Cool. Das stimmt, das Kino Plus Poster wollte ich eigentlich immer haben. Warum habe ich das eigentlich? Ich habe das. Das weiß ich. Welches ist das mit Andy, Eddie und Chuck? Ja, das, genau. Gab es da mehrere? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube 2, 3. Aber das eine bekannt, als ich weiß, welches du meinst. Und das mit Rot. Ja. Was so ein bisschen azi-fazi aussieht. Ja. Es hängt über meinem Bett. Oh. Ja, schräg über mein Bett. Oh. Ine, willst du noch was sagen? Ja, ich dachte, ich lasse euch erstmal die Poster auszitieren. Ja, also wie gesagt, mir gefallen die jetzt nicht so sonderlich. Der Person, die sie mir geschenkt hat, scheinbar auch nicht. Da musst du halt viel mit dem Rahmen machen, weil es ist halt nur so ein relativ neutraler Hintergrund mit den Tieren drauf. Die kleine Bohne, ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab diese Stoffbohne am Anfang in so 3 Größen. Mhm. Und ich bin sehr groß, sehr schlecht im Größen einschätzen. Also die kleine ist so, warte mal, so 10, 15 Zentimeter groß, so in dem Dreh. Ich weiß halt nicht, was man mit dem Ding machen soll. Auf die Fensterbank stellen. Ja, ich habe es tatsächlich in so ein kleines Schreibtischfach hier einfach gestellt. Ich weiß es nicht. Weil für einen Schlüsselanhänger ist es zu groß. Für zum Kuscheln oder sonst was ist es zu klein. Es ist halt wirklich nur so ein Deko-Objekt. Und das ist Plüsch natürlich ein bisschen, bisschen doof, weil das halt auch richtig einstaubt. Ansonsten ist die mittlere Bohne, die ist, finde ich, sehr gut. Also als Kuscheltier jetzt nicht so, ich nehme die tatsächlich als Kopfstütze und dafür ist sie sehr gut, weil sie ein bisschen fester ist als so ein Standard-Kuscheltier und halt auch länglich und rund weitestgehend. Mhm. Dafür kann man die nur empfehlen. Die ist auch sehr interessant zusammengebastelt, dadurch, dass du diese Kappe oben drauf noch hast und die ist da relativ fest angenäht. Bei mir ist tatsächlich irgendwann mal einer von diesen, also es sind so drei Punkte, links, rechts und hinten ist die festgenäht, diese Kappe. Das heißt, Die kann man normalerweise auch nicht abnehmen, wenn man den Faden nicht durchschneidet. Das ist eigentlich relativ fest. Bis an einer Seite, also ich, entweder links oder rechts ist das ab. Aber ansonsten hält das eigentlich relativ fest. Also die sind eigentlich qualitativ ganz gut gemacht. Man muss aber dazu sagen, dass die aus dieser ersten Charge sind. Das heißt, ich weiß nicht, ob die mittlerweile immer noch dieselbe Qualität haben. Kann ich dir jetzt die auch würde ich auf alle Fälle weiterempfehlen. Als Kopfstütze. So. Als, ja. Dafür ist aber doch wahrscheinlich dann zu klein, oder? Als Kopfstütze. Ja, so auf dem Kissen noch so drauf, als so Kopfstütze zum Lesen oder so. Ist die sehr gut. Was ich auch sehr mag, ist der Schlüsselanhänger. Man muss dazu sagen, der ist relativ groß, verhältnismäßig im Durchmesser, ist aber auch flach, dadurch, dass das nur so ein Gummiding ist. Und ich finde ihn sehr gut, um meinen Schlüssel gut wiederzufinden. Dazu muss man auch sagen, dass ich allgemein viele Schlüsselanhänger im Schlüsselbund habe. Den finde ich auch sehr gut. Genau, und das war's eigentlich. Das Tiersregelwerk, ich habe das ja nur so als Sammelding gekauft. Ich habe das, glaube ich, einmal kurz aufgemacht. Das Papier und die Verarbeitung, also es ist okay, aber es ist jetzt nicht so ganz dickes, hochwertiges Kartenpapier oder so. Ja, kein Plan. Da habe ich nicht mitgespielt oder so. Wo du Bücher ansprichst, ich habe auch noch dieses Dungeons and Workouts mir damals mal zugelegt. Oh ja, stimmt. Was ich einen ganz interessanten Ansatz fand, warte mal. Es ist sogar unterschrieben von Gino, sehe ich gerade, persönlich, mit Edding. War mir bisher noch nicht aufgefallen. Wie das? Hast du es normal im Shop gekauft oder irgendwo Gino getroffen? Nö, im Shop gekauft. Ich muss aber sagen, ich bin irgendwann so nach, also es ist ja immer in so Workouts, ich glaube, ich habe nach 2 Wochen keinen Bock mehr drauf gehabt. Also, das ist halt... Das war damals ein echt cooles System, interessant gemacht, sind auch coole Sachen drin. Oh, ich sehe gerade, wie ein Fabian Käufer eine Brücke bildet mit seinem Körper. Was, warum? Ja, weil er so eine Übung hier vormacht. Ach so, okay. Wer ist das? Lars, der ein Kissen hält? Okay. Auf jeden Fall, das Ding super hochwertig gearbeitet. Coole Grafiken und so. Ich glaube, da kann man echt sehr, sehr viel Spaß mit haben. Ich bin, glaube ich, einfach nicht die richtige Zielgruppe für das Ding gewesen. Okay. Warte mal. Dom Pedro sagt auch, die haben alle die Signatur von Gino. Okay, gut. Dann hat er halt überall vorne reingekritzelt. Das wirkt aber nicht wie aufgedruckt, sondern wirklich wie mit Edding gemalt. Vielleicht die erste Auflage nur? Das kann sein. Glaub, ich oder war es irgendwie die ersten 150? Irgendwas war dann mit den ersten X-Stück, die es zu kaufen gab, wahrscheinlich. Das kann sein. Ich guck mal gerade bei der Auflage. Steht keine Auflage drin, glaube ich. Nee. Hattest du nicht auch das Buch von Gunnar gekauft? Nein, das war Flo, glaube ich, oder? Ich habe nur die Tobias Escher Bücher. Ich dachte, jemand von euch hätte auch das von Gunnar gekauft. Ich kann nach wie vor sehr empfehlen. Ich habe aber nur zwei von seinen Büchern. das erste, was er geschrieben hatte, wie war das, vom Libero zur Doppelsechs, glaube ich, eine Taktikanalyse der Taktikgeschichte oder Taktikgeschichte des deutschen Fußballs, irgendwie sowas. Das Buch, das fand ich gut und das zweite fand ich aber besser. Das zweite war dann Zeit der Strategen. Über die Trainer, oder war das zweite? Genau, ja. Mhm. Das war irgendwie, ich finde generell, ich weiß nicht, wiefern er das selber schreibt. Ich glaube, das ist aber schon auch Hilfe. Kein Merch. Von nee, ist nee. Kein Merch, trotzdem, weil ich es jetzt angesprochen habe. Das Buch von Gunnar ja auch nicht. Das stimmt. Genau, nee, ich finde einfach, dass es sehr interessant geschrieben ist. Also irgendwie, man will dranbleiben, auch wenn es natürlich ein Sachbuch irgendwo ist. Aber es ist sehr, ich weiß nicht, ich finde es einfach sehr interessant und man bleibt irgendwie gerne dran. Allgemein spannend, wenn man sich für das Thema interessiert. Ich habe mir jetzt in den letzten 4 Jahren immer die WM und EM Vorschauen von dem von Spielverlagerung.de gekauft. Da hat der auch Tobi seinen Anteil dran und auch zu manchen Nationalmannschaften dann, wo er eben dazu geschrieben hat, auch immer sehr spannend, wenn man eben Fußball interessiert ist. Ja, aber wie gesagt, ich finde halt, dass es gut geschrieben ist, weil es irgendwie so ein schönen Flow hat und man bleibt einfach gerne dran. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, was es ist, weil ich habe auch wenig Bucherfahrung, so blöd das klingt. Ich bin jemand, der nicht so gerne und so viel liest. Mhm. Also schon, aber eher so Sachen wie, ich lese halt ein bisschen im Forum oder ich lese irgendeinen Artikel im Internet oder so, aber ich lese nicht wirklich Bücher im Normalfall. Ja. So aus Eigeninitiative. Ja. So viel dazu. Ja. Jo. Dann haben wir noch Merch-Sachen, die es zu besprechen gilt. Also ich habe meine Liste durch. Ich bin auch soweit durch, weil ich will jetzt auch nicht jedes einzelne T-Shirt besprechen, weil die qualitativ halt sehr ähnlich sind. Nee, das wollte ich auch gar nicht. Ich dachte nur, vielleicht ist da Unterschiede zwischen den unterschiedlichen. Ja, also, ja, finde ich schwer zu beurteilen jetzt. Dafür gibt es diese Eid-Sachen oder die Rocket Beans-Sachen auch bisher noch zu kurz. Von daher bin ich mir da ein bisschen unsicher. Beverit fragt gerade, ob jemand von uns die Lampe hat, aber. Nee, leider nicht. Habe ich irgendwie verpasst, die zu bestellen. Ja, also ich hatte ich auch. Die war ja. Danke, die, Flo. Auch kein RBTV-Merch, oder? Nee. Moment. Die Lampe, die war ja auch sehr begrenzt in der Anzahl. Da hatte ich, glaube ich, sogar relativ früh versucht, eine zu bekommen, aber dann nicht mehr geschafft. Gab es ja nur, ich weiß nicht mehr wie viel, aber sehr wenige. Jo. Ja. Kurze Frage, wenn ihr kluge Leute im Chat sind. Ich habe jetzt. Ich möchte darauf. Danke, lass doch. Was macht man mit einem offenen Bier, was man nicht mehr trinken will? Trinken. Wegschütten. Was willst du denn damit machen? Warum brauchst du dazu kluge Leute? Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da irgendwie Lifehack oder so, einfrieren. Dann? Ja, ich will halt. Dann willst du es immer noch nicht trinken. Ja. Ich will halt jetzt nicht einfach das gute Bier wegschütten. Also, ja, du sagst doch, es ist nicht gut, dann kannst du es auch wegschütten. Ja. Du musst doch noch zu deinem Nachbar gehen und fragen, ob er mal probieren will. Gut. Rein urinieren. Ja, aber es ist ja noch voll. Außer also, weiß ich nicht, wie ich das treffen. Naja, gut, lassen wir das. Du darfst einfach nicht so doll müssen. Es muss einfach nur. Du musst nur tropfen. Ja. Jungs. Oder ich nehme einen Trichter. Okay. Lady Wasabi. Mach was. Eieiei. Trichter saufen mal andersrum. Oh Gott. Okay, Stefan, was hast du noch für Punkte auf der Tagesordnung? Bitte, sonst würde ich den Stream an dieser Stelle beenden. Wir wollten noch ganz kurz auf aktuelle Themen, aber da ist mir noch was eingefallen, könnten wir allgemein drüber sprechen, dass wer dieses Jahr alles gegangen ist bei RBTV. Weil jetzt Fabian Käufer seinen Abschied angekündigt hat. Donny ist weg seit Sommer. Wer war denn noch? Irgendjemand hatte den Sender noch verlassen dieses Jahr. Marco? Marco? Oder ja. War das letztes Jahr? Nee, nee, dieses Jahr. War auch dieses Jahr. Im August, glaube ich. Ja. Ja. schade finde, ist um alle drei, die ich jetzt genannt habe. Waren das alle? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Nee, waren bestimmt noch mehr Leute, aber jetzt, die drei sind mir jetzt spontan eingefallen. Und weil es eben aktuell ist. Nee, Timo war nicht dieses Jahr. Glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Also wenn ja, dann sei natürlich auch Timo noch erwähnt. Nee, aber ich glaub echt nicht. Ich glaube, das war Ende letztes Jahr. Hat Luca nicht Anfang des Jahres angefangen? Ja, dass Luca kommt, wurde das schon letztes Jahr angekündigt. Stimmt, ja, die haben ja im November, glaube ich, dann schon drüber gesprochen gehabt. Ja, genau. Es gab ja auch diese 3 Monate, wo dann halt eine Vakanz war, wo überhaupt nichts da war. Ja. Ich glaube, Luca hat tatsächlich im Dezember letztes Jahr angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder so, kann auch sein. Und im Februar, und ich glaube, bis Februar war diese Übergangsphase, wo sie zu dritt das alles irgendwie gemacht haben. Oder zu viert, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, Timo war jetzt nicht in 19. Ich glaube, den haben wir schon gebührend verabschiedet. Genau, ich habe überlegt, Flo Harten war auch letztes Jahr, oder? Ja. Ja. Ja, okay. Dann weiß ich auch nicht mehr so genau, aber es sind bestimmt noch mehr gewesen. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, fand ich auch, ist ja, jeder Abgang ist ja irgendwie immer so ein bisschen schade. Mhm. Genau. Der aktuellste ist ja jetzt Fabian. Und das finde ich auch sehr, also ist jemand, finde ich, muss ich sagen, also Fabian war jemand, den ich immer gerne, oder ist jemand, weil er ist ja nicht tot, den ich immer gerne gesehen habe, so auf RBTV, und der hat so eine schöne, ruhige Art gehabt, aber trotzdem so einen trockenen Humor dabei. Ja, er hat sich mit seiner Art so komplett von den meisten anderen unterschieden. Ja. Und was Meverit im Chat erwähnt, auch Budi muss, glaube ich, gerade ein Stück weit, ja, ist halt, hört sich jetzt blöd an, aber es ist nun mal jetzt erstmal ein Abgang. Ja, sonst, aber da wurde schon angekündigt, dass er nächstes Jahr wieder da ist. Ja, aber wurde das in der Form wirklich gesagt? Von Simon ausdrücklich so. Okay. Also, das war der aktuelle Stand. Dann müssen wir mal schauen, ja, das stimmt natürlich, kann man auch mit erwähnen. Ja. Ja, und bei zu Fabian noch, da bin ich auch mal gespannt, weil er ja Leiter der Redaktion, also der Gaming-Redaktion war, wie es da denn weitergeht. Ja, interessanterweise suchen sie ja jetzt extern. Genau, da gab es ja auch im Forum schon Diskussionen drüber. Naja, wenn man extern ausschreibt, heißt es ja nicht, dass man alle internen Kandidaten ausgeschlossen hat. Nicht zwingend, aber an sich bei einer privaten Firma würde ich sagen, ist es ja eigentlich, mein Verständnis des normalen Vorgehens, dass man erst intern sucht und wenn sich da nichts findet, dann ausschreibt. Ja, davon würde ich auch ausgehen. Ja, es gibt da auch viele Unternehmen, die es parallel machen. Okay, da kann ja sein. Werden wir ja aber sehen, was rauskommt. Ich sag mal so, aus der Gaming-Redaktion wird mir momentan auch keiner einfallen, dem ich den Posten jetzt zutrauen würde oder bei dem ich glauben würde, dass er den voll ausfüllen könnte. Ilias. Ja, Ilias würde ich es auch zutrauen. Ja. Und, ach so, stimmt. Klingt, ich bin mir nicht sicher, ob's Richtarski nicht schon mal gemacht hat. Doch, hatte er. Vor Fabian. Aber ich glaube, der hat da keinen Bock mehr drauf, so wie ich ihn einschätze. Okay, naja. Er hat jetzt auch Kind und war des Öfteren mal längere Zeit weg und so. Und ich glaube, so diese Freiheiten kann er sich dann als Redaktionsleiter nicht mehr nehmen. Mhm. Also alles nur Gefühlssache. Obwohl Elternzeit ja keine Freiheit ist. Ja, also genau. Ja, aber die Freiheit vom Job eben. Weil es gerade noch im Chat genannt wurde, also Chiara finde ich zum Beispiel nicht. Also sie ist meiner Meinung nach zu kurz dabei. Und ich kann ihre redaktionellen Fähigkeiten auch noch nicht so gut einschätzen, glaube ich. Was heißt zu kurz dabei? Wenn jemand Externes kommt, ist der ja ganz neu. Aber ich glaube, das wird dem ganzen Laden, also der ganzen Gaming-Redaktion, frischen Schwung geben. Wenn Chiara das machen würde. Wenn jemand Externes kommt. Nee, ich meinte jetzt, das meine ich vielleicht nicht mit kurz, aber ich finde einfach, Chiara ist ein bisschen. Also sie wirkt auf mich, das kann natürlich völlig falsch sein, aber sie wirkt auf mich irgendwie zu unerfahren für sowas. Bei Ilias habe ich das Gefühl, dass er das drauf hätte. Chiara ist auch, glaube ich, eher jemand für On-Air. Ja, genau, das trifft es vielleicht eher, weil sie ist halt der Streamer-Erfahrung und so. Und sie ist ja auch Redakteurin, so ist ja klar, aber sind es ja alle. Ja. Ich kann es schwer einschätzen, wir sind ja da nicht, wir stecken ja nicht drin. Ja, logisch. Ja, weil ja nur was rauskommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht, weil die Gaming-Redaktion wurde ja dieses Jahr des Öfteren kritisiert. Oft auch zu Recht, meiner Meinung nach. Manchmal auch zu Unrecht, aber ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, frischer Wind kann da eigentlich nur gut tun. Wow. Ja. Wie geht's denn, oder wie ist es denn, wie steht's denn um Neuzugänge eigentlich? So richtig was Großes haben wir ja logischerweise nicht gehabt. Chiara. Ja. Da muss uns der Chat, glaube ich, mal helfen. Also Valentin von Game 2 rübergewechselt quasi. Und ich weiß gar nicht, ob Sarah, also von Game 2, die Sarah, ob die, sind die beide erst, haben die beide erst in diesem Jahr angefangen oder war die letztes Jahr schon da? Gute Frage. Ach so, Flo, hast du eigentlich im Blick... Antje ist ein guter Punkt. Ja, weiß nicht, schon letztes Jahr. Letztes Jahr nur als Gast hin und wieder. Ja, ich glaube, seit dieses Jahr ist sie fest, aber ich weiß es nicht. Ja. Was wolltest du? Flo, ist Lara eigentlich noch bei Game 2? Ja. Okay. Sie ist halt selten da, aber sie ist da. Wobei sie nicht mehr auf der Moderatorenseite steht bei den Bohnen. Also vielleicht hat sich das geändert, aber es gab vor relativ kurzer Zeit nochmal eine Folge mit ihr als Moderatorin. Ja? Ja. Okay. Ich habe es auch gesehen bei dem Adventskalender von Game 2. War es ja auch an einem Tag dabei. Don Pedro schreibt, die Frau von Jochen Dominikus ist zur ABTV. Ja gut, aber das ist ja keine Off-Air. Hat die auch einen Namen? Ja. Keine Ahnung, ich habe sonst auch ein bisschen komisch die Frau von Jochen. Oh, wie heißt sie denn? 21. Jahrhundert, liebe Leute. Ja, das ist ja, weil die haben das da im Podcast ohne. Nadine. Genau, Nadine, ja. Aber ja, nee, also genau, es geht jetzt auch mehr um Leute, die man halt da gesehen hat. Jetzt. Also ich glaube, so wirklich viel gab es da jetzt nicht, was glaube ich auch daran liegt, dass man ja so viele Mitarbeiter jetzt hat und irgendwie ja schon mittlerweile ja eigentlich sagt, man will das eher halten als noch weiter ausbauen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, dann eher halt kompensieren, wenn Leute weggehen, wie halt, haben wir Donny genannt, der war auch dieses Jahr. Den hatte ich. Ja, okay. Der ist ja auch weggegangen. Aber der ist ja auch durchaus, das finde ich immer so die, hört sich mal blöd an, aber die schönsten Abschiede, so wenn die Leute halt wie Marco und Donny dann trotzdem noch irgendwie auf dem Sender zu sehen sind, oder Andi Strauß, weil sie halt einfach Bock drauf haben. Ja, und bei Marco will ich auch noch seinen Nachfolger, also Anton, erwähnen. Der ist aber der war ja schon länger da, glaube ich. Ja, nee, also jetzt nicht als Neuzugang. Also, ja. Sondern als, weil er jetzt ja auch relativ häufig sogar on-air kommt und auch immer sehr sympathisch rüberkommt. Ja. Und seine Arbeit, soweit ich das beurteilen kann, macht er auch gut. Die Uploads sind weiterhin schnell. Wann war denn eigentlich die Ankündigung von Gregor, dass er jetzt auch dass er nicht mehr so lange dort arbeiten will und quasi, also nicht so viel dort arbeiten will und quasi mehr privat macht und dann nur noch so Teilzeit, so blöd das klingt, aber Teilzeit halt bei Rocket League. Weiß gar nicht. Anfang dieses Jahr, Ende letztes Jahr. Muss ich aber auch ehrlich sagen, das ist zum Beispiel mir persönlich überhaupt nicht aufgefallen. Der ist immer noch so viel zu sehen. Ja, das sehe ich auch keinen Unterschied. Anton ist der von Lord of the Rings, ja. Genau. Ja, ist schwierig. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt echt nicht so gut vorbereitet. Wer ist jetzt neu, wer ist weggegangen? So ein paar, die Prominenten, aber, die fallen einem halt gleich ein. Aber sowas bräuchten wir Game Buddy, aber der scheint nicht da zu sein. Wir hatten letztes Jahr doch, im Jahresrückblick hatten wir doch die unsere Top-Neuzugänge oder so gemacht. Ja, stimmt. Und da haben wir schon über Antje gesprochen. Stimmt. Also, ja. Das ist so, das hast, doch schon letztes Jahr. Ich meine, dass Antje schon jetzt ein Jährchen bei der BTV ist, auch als regelmäßige Kino-Plus-Besetzung. Ja, nee, kann wirklich sein, ja. Und wenn nicht, dann erwähnen wir sie trotzdem noch mal als Top-Neuzugang. Ja. Der Kino-Plus-Kanal ist neu. Ja. Und damit ist, dann ist Schröcker mein Neuzugang des Jahres. Ja. Schröcker. Genau. Das zählt nicht. Eben auch im Chat noch mal gefordert, ich will es jetzt nicht ganz ins Ende stellen, deswegen vielleicht jetzt mal schnell machen, bevor wir gleich mal noch was anderes kurz besprechen. Was waren denn so eure Lowlights? Oh Gott. Ich hab's vorhin auch gelesen. Wenn ich keine Highlights habe, jetzt Lowlights habe. Ja, logisch, also, du bist doch hier immer die rummeckert. Also, du musst halt deinen Ruf verteidigen. Die detaillierte Kritik abliefert und dich einfach nur alles unnötig hypt. Also, mir fallen da direkt drei Sachen ein. Soll ich da eine Top 3 wieder rausmachen? Mach also, mal. Was mir einfällt, ist jetzt ganz spontan dieses eine Pen Paper, was du vorhin angekündigt, als nicht angekündigt, als ja gut gelobt hast. Tears Punk wegen dem Sellout. Nein, Pilos, genau, Pilos. Ja, okay. Tears Punk war relativ neutral bei mir. Okay. Aber dieses Pilos hat mir nicht gefallen. Okay. Mir fällt auch gerade was ein, weil ich es gerade, also ich gehe gerade die Folgen nochmal durch, was wir da so besprochen haben. Und also was mir nicht so gefallen hat, so im Nachhinein rückblickend, ist, ist die Anno-Konferenz. Finde ich, hat nicht gut funktioniert, die war ziemlich langweilig. Ja, gerade stimmt, im Vergleich zu den ZIF-Gipfeln. Aber es ist kein richtig krasses Lowlight, ist eigentlich eher so ein, hätte man besser machen können. Da weiß ich gar nicht mehr, ob ich es gesehen habe. Vielleicht fällt mir da noch was ein. Gut, ich muss jetzt ein bisschen sozialkritisch werden schon fast. Nee, weil ich habe ja letztes Jahr sehr viel, beziehungsweise, ja doch, generell versuche ich ja im Beatzeug immer auch so eine Community-Komponente mit reinzubringen. Ich muss leider feststellen, dass, also dieses Jahr hatte ich mit dem RBTV-Forum irgendwie sehr wenig Spaß, muss ich wirklich sagen. Die Stimmung in den meisten Threads ist meistens sehr einseitig. Es haben sich da mittlerweile ganz seltsame Gruppen, jetzt nicht wieder alle denken, oh, jetzt flammt ihr wieder die Rage of Empires-Leute. Das meine ich, ist auch eine Komponente davon, die mich durchaus stört. Aber es haben sich mittlerweile so Grüppchen im Forum gebildet, wo selbst Diskussionen zu Shows oder zu Formaten oder zu allgemeinem sich dann oft um diesen einen Insider-Gag drehen, was ich irgendwie ganz, ganz seltsam finde. Also die Dynamik im Forum hat sich dieses Jahr für mich persönlich extrem verschlechtert, was einfach für mich jetzt dazu führt, ich lese allgemein und Shows eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich weiß, wir sprechen über ein Thema, was irgendwie kontrovers war, zum Beispiel als Simon sich ja mal im Entwicklungsthread länger geäußert hat, klar habe ich mir das durchgelesen, aber also ich weiß auch nicht. Ich finde, die Dynamik im Forum hat dieses Jahr sehr gelitten, also ist sehr in eine Richtung abgedriftet. Und es wird halt ganz oft noch mehr, also es ist ein Internetforum, das weiß ich, das ist mir klar, aber es ist noch mehr so Frontenbildung zwischen der Community. Da hat nichts von der BTV mit zu tun, aber ich finde, das könnte wieder ein bisschen offener sein. Manche Leute würden auch mal profitieren davon, wenn auch mal eine Nachricht kommt von wegen, ach stimmt, du könntest vielleicht recht haben oder... Also es ist mittlerweile alles sehr festgefahren. Du weißt, wenn du ein Profilbild siehst, was dieser Nutzer zum Thema schreibt. Ja, okay, kann ich verstehen, ja. Weiß ich nicht. Also verstehe ich auch, aber da finde ich nicht, dass es schlimmer geworden ist im Vergleich zu früher. Ja gut, also jetzt geht es also an graue Eminenz, weil er schreibt ja, dass im Reddit immer geschrieben wird, dass es quasi im Forum, im Off-Topic, wenn ich das richtig verstehe, immer alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Also das war, glaube ich, das nicht. Und zweitens, im offiziellen Forum. Ach, okay, dann habe ich es völlig falsch verstanden. Also erstmal, okay, dann vergiss es, was ich sagen wollte. Ja, also ich finde es nicht so schlimm an der allgemeinen Internetkommunikation heutzutage. Das ist ja schwierig. Ja, überall. Ja, das sieht man tatsächlich überall, ne? Dass so diese Diskussionskultur immer mehr darauf abdriftet. Also es wird immer alles extremer und immer alles... Es verhärten sich die Fronten, wie du es auch schon gesagt hast. Dabei, ja, also im RBTV-Forum, ich bin halt in den Showthreads nicht unterwegs, deswegen kann ich das schwer einschätzen. Ich sehe es halt in den, aber da ist es halt noch logischer. Ich sehe es halt in den Threads, wo es um Politik geht und um Tagesgeschehen und sowas. Aber ja, das würde ich sagen, wie du schon sagst, Stefan, würde ich sagen, es spiegelt auch ein Stück weit einfach die generelle Entwicklung im Internet. Was ich da schade finde, ist so dieses... Der Chat ist gut. So. Dieses Reddit, weil es eben angesprochen wurde, also dieses Reddit gegen Forum. Da gab es ja Anfang des Jahres die große Diskussion, weil RBTV das Reddit wieder offiziell machen wollte, in welcher Form auch immer, was dann da ja gnadenlos niedergeschrieben wurde, was dann auch, was man dann hat auch sein lassen. Und das finde ich, hätte vernünftiger abgehen können. Jetzt ist da wieder die Diskussion groß, dass es Reddit außen vor gelassen wird. Auf der anderen Seite wollte man nicht dabei sein und da kommen immer wieder die ganz großen, will ich Shitstorms sagen, aber so diese Running Gags, die ja oft nicht lustig sind, sondern sich auf einzelne Personen bei RBTV beziehen und die niedermachen und oder auf einzelne Begebenheiten, die immer wieder angesprochen werden. Und so dieses Gegeneinander schießen, finde ich blöd. Also ich will damit weder dem Reddit auch dem Circlejerk gar nicht die Daseinsberechtigung absprechen. Ich lese da bei beiden hin und wieder mal mit und manche Sachen sind sogar witzig, aber irgendwann ist auch mal gut und so dieses Ende, wann man mal aufhört, irgendeinen Gag tot zu treiten, das findet man nicht und da wird es dann oft auch bösartig und das ist Kacke. Mhm. Aber ich muss, kann ich jetzt erstmal nicht wirklich, was ich sagen wollte, ist, so generell fällt es mir persönlich gerade schwer, ein Lowlight so an sich zu finden. Wir haben jetzt über die Community gesprochen, da gibt es natürlich Sachen, wie ihr schon gesagt habt, dass es diese Grüppchenbildung gibt, dass es ein bisschen, dass die Fronten sich verhärten, dass wir einfach eine schlechtere Diskussionskultur haben und so, sehe ich ein Stück weit auf jeden Fall auch so. Aber generell, was den Sender angeht, was Inhalte auf dem Sender angeht, fällt es mir schwer, was zu finden. Was den Sender allgemein angeht, da kann man natürlich wahrscheinlich wie jedes Jahr sagen, ja, Kommunikation ist da noch nicht so perfekt gewesen und hätte man noch besser machen können und dann, ja, also irgendwie, das ist halt irgendwie, es bleibt irgendwie gleich. Ja. Aber ich habe jetzt kein, also mir fällt jetzt zumindest aktuell kein riesengroßer Aufreger ein, der mir präsent geblieben ist für dieses Jahr. Nee, so einen großen Shitstorm hatten wir irgendwie dieses Jahr nicht. Gab kein Space. Ja. Nee, stimmt. Nur Pilos. Bitte? Was? Nur Pilos. Ja, nee, es gab natürlich. Nicht ansatzweise so schlimm. Es gab natürlich immer mal wieder so kleine, so, ich nenne es mal Mini-Shitstorms, wenn einfach dann, weiß nicht, wenn zum Beispiel Simon wieder was Blödes geschrieben hat oder so, das dann. So, das hat man ja jetzt auch vor ein paar Wochen ja erst wieder. So, ja, die ganze mit der Threadings, die ganze Nummer da. Ja. Oder Battletoads, was dann von heute auf morgen abgesetzt wurde. Aber ja, das sind halt so inhaltliche Entscheidungen, die dann nicht gut befunden werden. Ob man dem zustimmt oder nicht, bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber wie du sagst, so dieses große Ding, fällt mir jetzt auch keins ein. Weil, wann war hier, das mit der Gamescom, das war letztes Jahr, oder? Mit Mach dich locker, du Affe. Ja, das war letztes Jahr. Ja. Mach dich mal locker, du Affe. Weiß man immer noch nicht, ob man drüber lachen oder weinen soll, eins von beiden. Es hat sich zumindest als Running Gag etabliert. Ja. Den ich persönlich zumindest lustig finde. Also die Situation selber fand ich unangenehm und nicht lustig, aber das, was daraus jetzt entstanden ist, finde ich witzig. Ja. Und Eddie ist auf der Gamescom, die ist ja nicht verprügelt worden. Ja, das stimmt. So. Immerhin. Obwohl, er hat's, zumindest hat man es nicht gesehen. Ja. jetzt überlege ich gerade, Biene, hast du noch was? Nee. Was in der Richtung? Nee, okay. Weil ansonsten würde ich nämlich mal vorschlagen, ich habe noch was. Okay, so. Ja. Jawohl. Nee, ich glaube, ich heb jetzt mir das. Jetzt musst du es auch sagen. Nee, ich glaube, ich heb mir das mal für die. Ich will nämlich gerne da noch was recherchieren. Ich heb mir das für die nächste Folge, in der ich dabei bin, auf. Oha, da denkst du eh nicht dran. Also was Aktuelles. Ich hab's mir aufgeschrieben. Okay. Ein Format, was aktuell läuft, ja. Okay. Weil ich sonst gesagt hätte, wir können ja auch mal über uns sprechen, also über den Beanstalk, was dieses Jahr sehr gut. Gut war, was nicht so gut war. Vielleicht, was wir besser machen wollen nächstes Jahr. Da fällt mir sofort was ein. Ach ja? Aber ich glaube euch auch. Das Gleiche. Mir fallen verschiedene Sachen ein. Ja. Nee, über das eine hatten wir auch schon gesprochen, deswegen ist es jetzt relativ einfach. Ja. Was denn? Ich würde gleich mal einsteigen, was mir persönlich aufgefallen ist und tatsächlich auch erst so richtig im Nachhinein jetzt, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, also intern, was mir aufgefallen ist, dass wir dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, kein Community-Event gemacht haben. Nee. Und das finde ich schade. Also wir hatten ja davor die Jahre immer SIF-Gipfel und Pupkis oder sowas immer gemacht. Zeitlich aber auch sehr schwierig, zumindest bei mir dieses Jahr. Ja, also ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass ich dieses Jahr, man merkt es ja vielleicht auch daran, dass ich nicht mehr derjenige war, der am häufigsten dabei war. Ich hatte dieses Jahr häufig dann einfach keine Zeit oder vielleicht auch nicht so die, es ist ja immer so eine Kombination aus Zeit und Lust, so von wegen, ich habe nicht viel gesehen und eigentlich bin ich nicht der Ideale, dann habe ich vielleicht auch nicht so viel Lust, da jetzt dabei zu sein und so. Und wenn dann drei andere Leute sich finden, dann sage ich halt auch eher mal, okay, nee, dann macht ihr das mal. So, und bei den Events weiß ich auch nicht. Da glaube ich, da hat mir dieses Jahr auch ein bisschen die Lust gefehlt, das umzusetzen. Aber ich finde eigentlich, finde ich das immer cool und find, das wäre was, was ich nächstes Jahr wieder mehr machen wollen würde. Mhm. Wäre ich auch dabei, wobei ich jetzt bei den Events noch nie eine groß aktive Rolle da hatte. Aber kann ich euch was pitchen? Mach mal. Jetzt, live. Aber mein Gott. Ist nicht gut. Ist sehr wenig kompetitiv, aber ich fand die Idee irgendwie trotzdem mal ganz nett. Ich weiß ja, dass es viele, ich weiß ja, Stefan, du spielst es auch, dass es viele Leute im Forum gibt, die auch sehr viel Interesse an RimWorld haben. Ja. Was haltet ihr denn von der Idee, wenn wir sozusagen einen Beanstalk RimWorld-Server aufmachen und die Leute da ihre Siedlungen spielen können? Also solange ich keinen Rechner brauche, der RimWorld zum Laufen kriegt. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe das noch nie irgendwie online gespielt. Ja, es ist leider im Moment noch in der Beta. Das heißt, man sollte vielleicht noch ein bisschen warten, bis man das macht. Aber theoretisch hast du halt eine riesige Welt. Jeder kann da sein Ort gründen und unabhängig voneinander, sogar mit eigenen Mods, die jeder für sich selbst entscheiden kann, kann man halt da seine Siedlung aufbauen. Und dann kann man halt mit anderen Siedlungen interagieren ist ein bisschen schwierig, aber du kannst halt zum Beispiel chatten, wer RimWorld spielst, du kannst sogar traden in der neuen Mod. Es gibt halt unterschiedliche Multiplayer-Mods, die halt verschiedene Möglichkeiten bieten. Aber ich dachte mir letztes Mal, es wäre eigentlich eine ganz schöne Idee. Vielleicht macht man sowas und startet freitags oder so und guckt dann, wie weit die Leute bis sonntags gekommen sind oder so. Ich würde sagen, also genau, mich würde interessieren, können wir theoretisch dann sagen, wir sind jetzt Spectator, gucken uns alles an? Das geht nicht. Nee. Okay, schade. Na gut. Aber trotzdem finde ich jetzt keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, aber aber so wie du es beschreibst, spielt dann doch jeder nur vor sich her. Ja, schon. Wir haben das auch schon mal hier am Rocket Speed getestet mit 6, 7 Leuten. Du hast trotzdem die Komponente, dass du halt gemeinsam einen Teil der Welt besiedelst zum Beispiel, dass du halt unterhältst. Okay, aber es ist nichts für einen Livestream von uns. Nee, das nicht. Für einen Livestream nicht, aber für ein Event. Ja, okay. Ja. Muss dann, ja nicht immer alles Livestream sein. Nee, ich hab jetzt bloß vorher in Richtung Livestream gedacht, also das, was du angesprochen hast. Nee, ja, habe ich auch im ersten Moment gemeint, aber ja, stimmt, das ist ja trotzdem. Ja, gut. Ich werde auf jeden Fall auch ein Warcraft 3 Reforged-Turnier dieses Jahr ausrichten. Das steht ganz, ganz weit oben bei mir auf dem Zettel. Ja. Und ich denke, wir müssen mal langsam was mit Rocket League machen. Ich wollte gerade sagen, ich bin immer noch für Rocket League. Ja, das bietet sich einfach perfekt an für so ein Turnier. Für schnelle Runden, kein großer Aufwand. Das ist einfach perfekt eigentlich. Ja, lass uns das machen, dann musst du es mir auch endlich mal kaufen. Ja, ich habe auch noch gedacht, so ein bisschen, das wäre aber, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie viel Anklang das finden würde, aber das neue Call of Duty hat einen ganz guten Modus dafür. Es hat irgendwie so 2 gegen 2 und das kann man auch ganz gut mit Spectator und so machen und das bietet sich einfach irgendwie für so einen Turniermodus an, finde ich. Aber wäre natürlich dann, das wäre halt die Frage, wie viele Leute finden sich dafür. Weil ich weiß nicht, wie groß die Call of Duty Community innerhalb der BTV-Community ist. Ich weiß, bei Rocket League ist sie halt riesengroß. Zumindest für mein Empfinden. Ja. Ich hatte auch überlegt, ob man dann eben nochmal sowas macht, was wir ja schon mal hatten. Also SIF-Gipfel stand ja eh schon mal irgendwie so ein bisschen wieder auf der Agenda, so intern. Bin seit Weihnachten sehr am Trainieren. Ja, die Multiplayer-Mod ist leider immer noch scheiße. Irgendjemand hat immer geschrieben, die wäre besser. Ich habe es immer getestet. Ist immer noch scheiße. Okay. Wir haben ja auch, genau, bei PUBGs weiß ich nicht genau. Naja, das findet keiner an. Das Spiel ist, glaube ich, in der Community komplett tot. Und selbst dann, abseits dann davon. Fortnite. Nee, danke. Nee. Wir müssen ja auch ein bisschen Spaß an dem Spiel haben. Also. Nee, also wenn ihr noch Vorschläge habt, was man da mal umsetzen könnte, dann könnt ihr das ja auch mal schreiben. Genau, wir sind auch gerne nur der Ausrichter. Also wenn ihr einfach, also das muss die, klar, wenn jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, die große, weiß ich auch nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber. Alles ohne Gewehr, will er sagen. Ja, genau. Also, solange das irgendwie interessant ist, übernehmen wir auch da. Also keine Halma. Hallenhalmer, ja. Hallenhalmer, genau. Ja. Oh, warum nicht? Schach. Auf Schach ist ja interessant. Da bräuchten wir das Programm von Fabi Grani oder so. Ja. Er ist generell so eine Sache natürlich. Wir haben natürlich eingeschränkte Möglichkeiten bei uns mit dem Stream. Wir haben halt einen Stream, so, wo wir was machen können. Man muss es halt irgendwie spectaten können. Ja, aber Uno im Tabletop Simulator. Ja, schön Uno. Die große Uno-WM. nee, ja, finde ich aber trotzdem immer wieder mal was. Also ich habe da einfach Bock, mal wieder was zu machen. So, das wollte ich einfach nur sagen. Hm. Auch da, wie gesagt, wenn ihr euch beteiligen wollt, könnt ihr auch Bescheid sagen, wenn ihr irgendwie mit organisieren wollt oder sowas oder das schon organisiert habt und sagt, ja, wollt es irgendwo über unsere, in Anführungszeichen, Reichweite mit übertragen. Ja, mal gucken, weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich dann auch schon was organisieren. Aber ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, wir haben dieses Jahr ja, ich weiß, oder war das dieses Jahr? Ich glaube, wir haben dieses Jahr den Umstieg gemacht auf das, also die Aufnahme mit Reaper. Ja. Zumindest meistens. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr war es dann halt, wo wir es komplett auf jeden Fall über Reaper gemacht haben. Und, mit kleinen Ausnahmen. Und da muss ich sagen, leider funktioniert das Programm bei mir nicht mehr so gut und dadurch ist Stefan jetzt momentan der Einzige, der das eigentlich darüber aufnehmen kann. Und das ist was wir meiner Meinung nach, also ich finde es, ist Fluch und Segen zugleich, weil es erleichtert enorm die Arbeit, die man nach dem Aufnehmen hat. Und macht es auch noch besser. Also es ist halt super easy, dann irgendwelche Timecodes zu haben und sowas. Oder was zu editieren, geht extrem fix und so. Und man hat einfach mehr Möglichkeiten, weil man einzelne Spuren hat. Also das ist ja alles ganz, ganz cool. Blöd ist halt einfach nur, da Stefan der Einzige ist, der das aufnehmen kann darüber momentan, kann es halt passieren. Stefan hat leider auch manchmal sehr instabiles Internet. Ich habe da jetzt eine Lösung gefunden, glaube ich. Ja, okay, aber ob die wirklich so zukunftssicher ist. Das ist alles genau, Neuland für uns. Dadurch konnte es eben leider dann häufiger mal dazu kommen, dass wir einfach extrem lange für eine Aufnahme gebraucht haben. Du willst irgendwie anderthalb Stunden aufnehmen, weil fünfmal das Internet abbricht und du Sachen wiederholen musst, sitzt du dann 2,5 Stunden oder 3 Stunden da dran und das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, wir saßen einmal von 13:30 bis 17:30 oder so. Ja, das kann sein. Ja, ja, okay. Ja. Aber es war natürlich ein Extrembeispiel so. Das sind jetzt interne Sachen. Die interessiert doch unsere Hörer nicht. Nee, aber das wäre was, wo ich sagen würde, dass auch das könnten wir bestimmt noch mal verbessern im nächsten Jahr. Mhm. Aber das ist natürlich was Internes, wie du schon sagst. Das ist jetzt schwierig für die Zuhörer zu beurteilen. Was ich schon gesagt habe, ist, versuchen wieder mehr Interviews mit Bohnen an Land zu bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Da haben wir eigentlich auch einige so ein bisschen, in Anführungszeichen, der Pipeline im Sinne von, die sind angefragt, persönlich, auf der Gamescom von mir, weil ich da fast jeden anquatsche, den ich sehe. Aber da ist nicht mehr. Mich auch nicht. Also, da haben wir jetzt noch nicht wirklich ein Follow-up gehabt. Also, nicht wirklich so, dass wir dann jetzt jemanden schon eine E-Mail geschrieben hätten oder so und wissen dann auch immer nicht. Manchmal, wie soll ich sagen, Leute sagen eher nicht ab, wenn du sie persönlich fragst. Also, sie sagen dann eher nicht, nee, kein Bock, sondern es ist dann eher so, ja, müssen wir mal gucken oder so. Könnt ihr mir mal schreiben oder so. Und das ist dann. Bei manchen Leuten weißt du dann schon anhand der Antwort, okay, das wird eh nichts, aber fragst dann halt trotzdem an. Das haben wir aber trotzdem jetzt dieses Jahr noch nicht gemacht, außer bei Arno und da kam die Anfrage von der anderen Seite. Also da hat ja Lisa sich bei uns gemeldet. Ja. Und der ganze Chat wehrt sich, dass du sie auch nicht angesprochen hast auf der Gamescom. Genau, an der Stelle kann man dann übrigens auch nochmal sagen, wenn ihr Bock habt, über irgendein Thema zu sprechen, auch immer gerne bei uns melden. Wir sind da, also ich glaube, wir haben noch nie einen Community-Talk gesagt, nee, machen wir nicht. Also Lady Wasabi und Mevarit, ihr könnt, schreibt eine PN. Ja. Ihr braucht aber auch ein Thema. Ja, genau. Also jetzt nicht, also, ich wollte schon immer beim Fernsehen sein. Bei Lady Wasabi weiß ich leider nicht, bei Malte weiß ich, wie er aussieht. Mevarit weiß ich, wie er aussieht. Huch. Warum ist relevant, wie Lady Wasabi aussieht? Darum geht's nicht. Aber wie soll ich die denn erkennen? So, also, warst du auf der Gamescom? Am Lady Wasabi-Shirt natürlich. Was ist denn das jetzt für eine Frage? Ich glaube, es gibt wenige Leute, die mit einem Shirt ihres eigenen Namens über sich gehen. Ich kenne einige. Ich auch. Aber ich will jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Ach so, stimmt. Oh nein. Darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, aber ich dachte, wie soll Flo sie denn sonst erkennen? Ja, na gut. Stimmt, also Interviews. Sagt, er war schon zweimal im Beatstalk. Interviews wäre was. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass wir generell dieses Jahr, aber das ist natürlich was, da kann man jetzt wenig, also da weiß ich nicht, ob das wirklich was Schlechtes ist. Was mir halt aufgefallen ist, wir haben im Vergleich zum letzten Jahr deutlich weniger Output gehabt. Also es war dann häufiger mal so, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen das jetzt ausfallen, weil es einfach gerade niemandem passt. Ich glaube, wirklich ausgefallen sind nur zwei Folgen, oder? Richtig, trotzdem, also Das kommt vielleicht auch durch die fehlenden Interviews, dass es so viel weniger war. Also so viel heißt in dem Fall, weiß ich nicht, genau kann ich es jetzt nicht sagen, weil hier die Zahlen auch unterschiedlich sind pro Plattform offensichtlich. Mhm. Aber so vielleicht 8 weniger oder 7, 8, 6, keine Ahnung, sowas die Dreh. Eins bis 20. Nein. Naja, aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass hatte Biene ja eben auch schon gesagt, sie war halt 3 Monate Praktikum. Ich hatte ja auch so ein bisschen ein Sommerloch, sag ich mal, wo ich wirklich überhaupt kein RBTV geguckt habe. Und wirklich, auch mit dem, hatte ich euch ja auch gesagt, so ich, wenn ihr mich nicht unbedingt braucht, würde ich lieber erstmal pausieren. Ja. Und wenn man dann halt schon von vornherein mit 2,5 Leuten nur plant, dann ist es vielleicht auch schwieriger. Ich muss aber auch sagen, das wollte ich sowieso mal noch erwähnen, dass mich RBTV jetzt als Sender zum Ende des Jahres wieder ein bisschen zurückgeholt hat. Also so ab Oktober habe ich wieder deutlich, also ich habe im Sommer gar nichts geguckt wirklich, außer ich musste im Beanstalk dabei sein und noch wichtige Sachen gucken. Aber es ist jetzt so, dass ich wieder regelmäßig wahrscheinlich so 3, 4 Stunden RBTV-Content in der Woche gucke, was halt schon im Vergleich zum Sommer halt eine deutliche Steigerung ist. Wenn das mit den Produktionen so weitergeht, Weihnachtsprogramm fand ich zum Beispiel super, wird das auch wieder mehr werden und dann ist vielleicht auch für uns alle besser planbar alles. Ja. Das stimmt. Ja, und dann kommen ja vielleicht auch noch irgendwie sonstige private Sachen dazu, Stress auf der Arbeit, Urlaube, die vielleicht etwas ungünstig geplant waren. Ich glaube, 2019 war jetzt da für den Beanstalk ist in vielerlei Hinsicht nicht optimal gelaufen, glaube ich. Ja, das stimmt. Also würde ich auch, also ich würde auch sagen, oder ich würde auch quasi als Fazit in Anführungszeichen würde ich schon so sagen, es war nicht unser bestes Jahr, aber vielleicht auch nicht das Schlechteste. Naja, also wir haben es aber immer noch, wie gesagt, bis auf die zwei ausgefallenen regulären Folgen ziemlich stringent durchgezogen, dass wir zumindest die normalen Folgen haben, auch wenn... Ja, natürlich. Also das ist ja sowas... Also das ist immer noch genau, erstaunlich, bis auf die zwei Folgen, die du jetzt erwähnt hast, in diesem Jahr, finde ich das auch gut, dass wir da dranbleiben, alle 2 Wochen meistens sozusagen eine reguläre Folge zu bringen. Und da ist auch wirklich, sage ich mal, dass es diesen Rhythmus gibt, dass wir den auch halten. Ja. Seit Anfang an. Ja. Und generell, dass es das überhaupt, also das ist ja sowieso was, es ist Wahnsinn, dass es so gut funktioniert irgendwie. Also mittlerweile sind wir natürlich auch total eingespielt miteinander, aber auch, dass, ich meine, auch, dass sich das Leute anhören, finde ich immer nach wie vor noch ein bisschen wahnsinnig. Ja, das sehe ich genauso. Naja, also ich würde es mir auch anhören, wenn das komplett andere Leute machen würden. Ja. Einfach viele Podcasts und das ist ein Thema, was mich interessiert. Was mir gerade noch einfällt, was ich finde, was besser machen ist, trifft es hier nicht, aber was ich gerne mal wieder machen würde, das ist dieses Jahr leider ausgefallen, wäre so ein Pottwichteln. Das haben wir am Anfang mal irgendwann gemacht, im ersten Jahr. Das, das war so schrecklich. Aber gibt es das nicht mittlerweile einfach nicht mehr? Wir wollten doch eigentlich. Das ist nur dieses Jahr ausgefallen. Genau. Wir wollen nächstes Jahr wieder eins machen. Oder so. Die Veranstalter. Oh, aber dann macht ihr das bitte. Das war so schlimm. Ich finde das an sich total spannend. Ja, weil ihr es nicht gemacht habt. Ja, nee, ich habe auch Schiss, einen blöden Podcast zu bekommen im Sinne von was, worüber ich eigentlich nichts sagen kann. Wie zum Beispiel Hessen. Ja, das, da gab's doch Da gab's doch im ersten Jahr war doch auch irgendein so Beziehungspodcast dabei. Ja, das wäre lustig geworden. Ja, das wäre super lustig gewesen. Nee, aber an sich finde ich das eine spannende Sache, weil ich fand nämlich. Ui. vor allen Dingen interessant, also nicht das, was wir für andere gemacht haben, sondern interessant fand ich, was andere für uns gemacht haben. Das waren nämlich Leute, die an sich nicht so wirklich, die wussten, was das ist, aber die haben nicht wirklich... Das war aber richtig gut, was die damals für uns gemacht hatten. Ja, genau, das meine ich. Ja. Und deswegen habe ich, deswegen, darauf hätte ich Bock, dass das nochmal sich jemand vielleicht anhört. Aber also ich werde da dabei, wenn es im nächsten Jahr wieder stattfindet. Interessant, übrigens, das hat Stefan, darauf hat Stefan mich gebracht, als ich das neulich nochmal aufgebracht habe, das Thema. Damals war unser Podcast, den wir bewichtigt haben, Abyss noch. Und die Folge, die wir damals aufgenommen haben, oder die Max und Mona damals aufgenommen haben, ist immer noch die letzte Folge, die es gibt von diesem Podcast. Wir haben den Podcast getötet. Ihr habt ihn zerstört. Oh ja, Podcast auf dem Gewissen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, es gibt vielleicht auch einfach nur begrenzte Sachen, die man über Hessen erzählen kann. Nee. Da geht's einiges. Wieso hast du da eigentlich nicht mitgemacht, Stefan? Hat keine Zeit mehr. Ich mit Flo da auch schon eruiert, wie wir drüber gesprochen haben. Ich hatte an dem Tag, also wir hatten irgendwie nur 1 oder 2 Tage zum Aufnahmezeit, also wo es irgendwie gepasst hätte, und da konnte ich nicht. Oh, es war so schlimm. Es war wirklich die schlimmste Podcast-Aufnahme aller Zeiten. Dabei bist du der Einzige, der wirklich hessisch babbeln kann, wie man so schön sagt. Ja, zumindest ansatzweise. Jetzt so ein richtiger Urhesse wird es wahrscheinlich auch. Ja, aber Mona hat sich ja noch Mühe gegeben. Aber ja, das stimmt. Ich könnte schon ein bisschen machen, wenn ich wollte. Ja. Gute. Siehste? Du wolltest ja sowieso einen Dialekt-Podcast-Folge machen, oder nicht, Stefan? War das nicht mein Vorschlag, oder war das, ich weiß es nicht mehr. Also Stefan meinte auf alle Fälle, ich hätte ja keinen Dialekt. Doch, hast du. Du zeigst ihn nur nicht. Ja. Das ist durchaus korrekt. Da sind wir dann drauf gekommen. Kannst du mal Biene ein Beispiel geben? Kannst du dich mit uns... Was? Mit uns mal in deiner Sprache unterhalten? In deiner Sprache. Entschuldigung, nur weil du einsprachig aufgewachsen bist? Nee, kann ich nicht. Das ist das Problem, das habe ich Stefan aber auch schon erklärt. Ich mache das nur, wenn mein Gegenüber mich auch... Das ist intuitiv. Ich kann das gar nicht zwingen. Ich kann auch schlecht mit Leuten, die mit mir auf Deutsch reden, auf Englisch reden, obwohl ich Englisch genauso... Also... Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben kann, aber ich kann das nicht so auf Kommando. Ich kann da irgendwie relativ gut switchen. Also ich kann entweder schlechtes Sächsisch sprechen, was wahrscheinlich nicht mal, wenn das ein richtiger Sachse, ein Ursachse hören würde, würde der wahrscheinlich ganz viele Sachen finden, die so gar nicht korrekt sind, die gar nicht hier so gesprochen werden oder so. Und ich kann einigermaßen gut brandenburgisch sprechen. Aber das Problem ist, das sind 2 Dialekte, die meisten Leute nicht hören wollen. Brandenburgisch kann ich mir aber gerade gar nichts vorstellen. Naja, das ist ähnlich wie, also, das ist halt ähnlich wie Berlinerisch, wa? Mhm. Das ist halt dann, also, jetzt bin ich ein bisschen unter Druck gerade. Also. So habe ich mich bei dem Hessisch-Podcast gefühlt. Ich bräuchte was ich erzählen kann, dann würde es wahrscheinlich funktionieren, weil so jetzt einfach nur irgendwas erzählen ist. Erzähl doch mal was über Hessen. Ich habe keine Ahnung von Hessen. weiß ich nicht, das ist halt ein Land drüben im Westen. Und Bananen? Keine Ahnung. Ja, da gibt es Bananen. Cyberblitzbirne, ich kann kein Dialekt. Das heißt, ich glaube, ich bin der Einzige hier, also bei uns wird halt platt gesprochen hier, aber ich kann es halt einfach nicht. Ich verstehe das, aber ich kann keinen einzigen Satz sagen. Außer so Grußformeln oder so. Genau, bei uns sagt man nämlich hö-ö. Also es ist zugleich Hallo und Tschüss. Also Gude. Ja, ist mit so einem freundlichen Nicken meistens verbunden. Ja. Oder Nodder, sagt man bei uns auch manchmal. Aber sonst kann ich halt, ich kann da kein Dialekt sprechen. Und ich kann halt nur dahergehen. Genau, dahergehen ist durchaus eine legitime Angabe des Weges. Das ist nicht korrekt. Freundliches Nicken haben also wir im Endeffekt, aber nicht. Im Endeffekt ist das auch nicht so, also Max kommt ja praktisch aus derselben Gegend, aus der Mara ursprünglich auch ist. Da kennt man das ja schon so ein bisschen her, so ein paar Wörter, die sie auch manchmal. Siskaff. Ja. Dildab ist auch ein schönes Wort. Was? Der Dildab, der Vollidiot. Also. Oder Duffel. Achso, ich hätte jetzt an was anderes gedacht, aber auch gut. Bei uns gibt es halt in fast jedem Dorf gibt es halt immer ein Duffelfest. Das ist halt, wenn Kartoffeln geerntet werden. Cyberblitz, wo kommst du eigentlich her? Weil Broiler ist mir natürlich durchaus bekannt. Das sagt mir gar nichts. Das ist ein Hähnchen, oder? Ja. Das ist ein halbes Hähnchen. Ja. Genau. Thüringen, ah ja, oh das Gott. Ergibt Sinn. Oh Gott. Ja. Da fährt man auch durch meistens. Da muss was man durch. Hessisches Nachbarbundesland. Und von Sachsen auch, oder? Ja, ist korrekt, ja. Wir sind verbunden durch Thüringen. Ja. Das grüne Herz Deutschlands. Ja. Da gibt es ja auch nichts außer Wald. Und Rechtsradikale. Die gibt es aber auch überall, überall anders im Osten auch. Ja, sowas. Stimmt. Mein Opa war aus Thüringen, also ich habe nichts gegen Thüringer. Meine Uroma auch, tatsächlich. Echt? Ja. Ich kenne keine thüringischen Verwandten. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ach, was war denn das Thema? Wir haben Jahresrückblick. Hessen-Podcast, nee, Quatsch. Ah. Also Cyberblitzbirne hat er noch gefragt, vielleicht, wenn wir da noch drauf eingehen wollen, ob sich unser Konsumverhalten geändert hat, also im Sinne von Live-Gucken und VOD-Gucken. Bei mir glaube ich nicht. Ich gucke seit Anfang an, also wenn man es von ganz am Anfang sieht, hat sich es bestimmt verändert, da habe ich viel mehr live geguckt. Aber jetzt schon seit sehr langer Zeit gucke ich wenig live und viel als VOD. Oh, ich eigentlich auch. Wobei jetzt die Abendsendung, die schaue ich meistens live. Was ich noch relativ häufig nutze, ist die Rückspulfunktion. Ja, das stimmt. Seit es die gibt und seit die auch 12 Stunden oder 24 Stunden, ich weiß gar nicht, wie die aktuell eingestellt ist, ganz so lange nutze ich, also so weit zurück nutze ich sie dann meistens doch nicht, weil dann ist die VOD oft schon da ist. Ja. Aber seit es die gibt, nutze ich die regelmäßig. Das stimmt, ich gucke auch, Bundesliga ist die einzige Sendung, die ich immer live gucke. Mhm. Also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Also das normale Bundesliga international nicht, weil das kommt halt morgens und da bin ich meistens arbeiten. Aber, so, aber das ist halt auch so, dass ich gut, das dann... Das kommt ja auch nur als YouTube-Premiere. Ja, das kommt ja nicht wirklich live, das stimmt, ja. Nee, aber bei Bundesliga ist das Einzige halt, dass ich dann manchmal, also es ist ja immer montags und manchmal muss man Montag einkaufen oder so, dann komme ich nicht rechtzeitig nach Hause, dann muss ich halt eine halbe Stunde zurückspulen oder so. Aber sonst ist es, da gucke ich es immer live. Max, Biene, bei euch? Ja, hatte ich ja eben schon gesagt, generell, ich hatte ein komplettes Sommerloch, mittlerweile gucke ich wieder mehr. Was aber Live-VOD angeht, hat sich nichts geändert. Freitags nach Möglichkeit live, Rest-VOD. Hm. Ja, also was sind denn für euch so, also eigentlich ist es ja logisch, wahrscheinlich die Leute, die uns immer zuhören, die wissen das wahrscheinlich eh bei den meisten von uns. Aber was sind denn so für euch so die Punkte oder die festen Sendungen, die ihr immer guckt? Ich wollte auch noch was sagen. Entschuldigung. Jetzt haben ja alle Männer gesprochen. Jetzt ja, genau. Frauen werden unterdrückt hier. Ja, mein Sehverhalten, ich glaube, das hat sich schon vorher geändert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses Jahr war. Dieses Jahr war es halt durch das Praktikum und die schlechte Internetanbindung da noch ein bisschen befeuert. Aber ich gucke allgemein sehr wenig, weil, keine Ahnung, also ich glaube, ich habe mittlerweile den Faktor identifiziert, der dafür verantwortlich war, dass ich früher sehr viel geguckt habe, unter anderem. Und zwar war das diese Picture-in-Picture-App. Insofern kann es natürlich auch sein, also ich habe das jetzt nicht in meine Taskleiste wie früher, dass da ein RBTV-Logo ist, klicke ich drauf, habe ich einen Stream. Aber mein Browser kann das mittlerweile auch so ein Picture-in-Picture. Vielleicht ändert sich da auch noch was an meinem Konsum. Aber allgemein muss ich sagen, kriege ich generell relativ wenig mit so von den Sachen, die live on Stream laufen, wenn sie nicht im Forum groß Thema sind, weil ich den Stream einfach nicht mehr spontan einschalte und ich gucke mir auch nicht die VOD-Liste auf YouTube an oder sonst wo. Im Moment gucke ich allerdings sehr gerne, und das ist auch eine Lücke auf diesem Sender allgemein, sei Spiele mit Bart oder Knallhart durchgenommen oder wie auch immer das Let's Play-Format im Moment heißt, Curse of Monkey Island. Ja. Sehr gutes Let's Play. Also du schaust auch immer auf dem Laptop? Oder auf dem... Ich habe keinen festen Tower-PC, deswegen ja. Nee, weil ich schaue es halt... Tower-PC finde ich gut. RBTV heißt fast... Heißt das nicht so? Heißt so, ja. Ja, aber das ist doch ein fast immer. Ja, also, ja, aber Tower ist meistens die Bezeichnung für das Format, das soll ich jetzt Dingen. Ja. Okay, cool. Aber ja, halt, Desktop-PC ist auch... Ja. Ich schaue es halt fast immer auf dem großen Fernseher. Ja, ich habe aber dann, keinen ja, Smart-TV, nee, ich will ist auch das gar keinen. nochmal, und dann habe ich den Laptop eben nebenbei offen. Das unterscheidet sich dann ja auch schon grundlegend voneinander. Ich habe auch keinen Smart-TV, aber ich hab mal einen Fire-TV. Ich habe zwei. Doch das Ja, ich habe Gleiche. auch zwei. Ich habe einen Fire-TV-Stick und eine Fire-TV-Box. Wollt ihr noch Diagonale vergleichen, wer den längeren hat? Da jetzt Max wahrscheinlich Wie viel, ja, ich Flo? denke auch. Wie viel? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, Max aber findet nicht das viel. nämlich gut. Ich glaube irgendwie 42 oder sowas. Ach, pff. So, bitte. Oder drei. Ich weiß es wirklich nicht. Ich müsste Herr nachgucken. Max, Ich sag's profilieren jetzt Sie nicht. sich. Weiter zurück zum Thema. Nee, du musst jetzt sagen, Flo hat auch gesagt. Keine Ahnung, 1,88 oder so? Alter. Ja gut, Hey, du ich rede weißt jetzt, es ich habe von doch. Zoll geredet, Ich weiß nicht genau. von Ach Zentimeter. so, Zoll 70? Ich weiß Ich es dachte, das gerade. ist 65. Ich muss googeln, warte. Im Forum über den Chat, also den Ich RBTV-Chat, im Forum. reiche In unserem nach. Chat wird über den RBTV-Chat gesprochen. Da war ich noch nie aktiv und hatte auch noch nie das Bedürfnis dazu. Geht mir auch so. Ich möchte nur kurz korrigieren. Ich war viel, also völlig falsch. Es sind sogar nur 32 Zoll. Also ein größerer PC-Bildschirm. Im Prinzip ja, meine PC-Bildschirme sind 24 Zoll jeweils. Eieiei. Aber egal. Das ist jetzt, tut nichts zur Sache. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Achso, wegen dem Chat. Ja, genau. Das geht mir eigentlich ganz genauso. Ich habe auch noch nie wirklich den Chat genutzt. Also so ganz, ganz selten mal. Aber eigentlich habe ich da nie das große Bedürfnis, mich daran zu beteiligen. Ach so, und was, weil du vorhin noch gefragt hast, was wir denn regelmäßig schauen. Ja. Also wirklich regelmäßig schaue ich auch Bundesliga, Kino Plus. Die Moin Moins hole ich fast immer nach. Also nicht wirklich jedes. Gibt es auch vereinzelt mal welche, wo ich mir sage, auch nee, kein Bock da jetzt drauf. Und irgendwie 2, 3 Tage später hole ich dann auch kein Moin Moin mehr nach. Ja. Und halt die großen Events, die versuche ich dann auch 2, 3 Tage live zu später. schauen, also Pen and Paper oder ja, sowas wie Haus an Haus. Auch die Fights-Format, wobei ich die jetzt auch nicht zwangsweise live schaue, die gucke ich dann auch mal samstags, sonntags, montags, je nachdem, wie es dann eben zeitlich passt. Ja. Aber das ist so das Grundgerüst an Ding, was ich schaue. Aber ich mache es grundsätzlich so, dass ich irgendwie ja, montags oder sonntags abends oder so in den Sendeplan gucke, mir wirklich den relativ ausführlich angucke und überlege, was von den Sachen, die für die nächste Woche angekündigt sind, interessieren mich und die versuche ich dann auch eben zu schauen oder halt nachzuholen, je nachdem. Joa. Ja, ich weiß nicht, ich hab eigentlich so wöchentlich bei mir wirklich nur noch, eigentlich nur Bundesliga und Game 2. Der Rest mal so, mal so. Kino Plus auch nicht mehr, weil das hast du ja Ja, auch das ist immer ja schon regelmäßig länger. Das, geschaut. also, Kino Plus hat mich irgendwann verloren. Also nicht im Sinne von, also ich gucke das nach wie vor immer noch gerne. Und finde auch nicht, dass das schlechter geworden ist. Eher im Gegenteil. Aber irgendwie ist mein Interesse daran ein bisschen zurückgegangen. Muss halt auch die Filme dazu gucken wollen. Nö, muss man gar Nicht nicht unbedingt. zwingend. Also bei mir ist eher andersrum. Ich gucke dann Kino Plus und dann sehe ich da irgendeinen Film und finde ihn gut. Dann, und gucke ihn dann hinterher. So, also weil, genau, weil ich halt so, also ich weiß halt zum Beispiel Schröck, und das habe ich glaube ich auch mal vor langer Zeit auch schon mal hier im Podcast gesagt. Schröck hat in vielerlei Hinsicht, nicht in allen Punkten, aber in vielerlei Hinsicht einen ähnlichen Filmgeschmack wie ich. Wenn er einen Film gut findet, dann finde ich den meistens auch gut. Das hat sich über die Jahre so rauskristallisiert, deswegen vertraue ich Schröck eigentlich, wenn der sagt, dass ein Film gut ist. Oh, Oh. Biene, du irgendwas, was du immer nee, schaust? Gar nee. nichts? Nee, fest gucke ich tatsächlich gar nichts. Ich wüsste auch nicht was. Also wenn Nerdquiz läuft, Nerdquiz oder Chatduell, aber oder wenn Spiele mit Bart läuft, Spiele mit Bart, aber. Im Moment läuft davon, soweit ich informiert bin, nix. Also im Moment gucke ich regelmäßig, wobei regelmäßig bei 4 Folgen ein bisschen übertrieben ist, das Let's Play. Da geht es aber halt auch erst jetzt im neuen Jahr weiter. Bisschen blöde Planung Das ist eine gewesen. Unverschämtheit, Ja. tatsächlich. Die habe Und ich wenn aber man auch. schon Let's Play vorproduziert, Ja. kann man wenigstens jeden Tag eine Folge bringen, liebe Leute. Das stimmt. Da bin ich eigentlich Kein von Wunder, Anfang, dass am das mit Anfang dem auch Algorithmus ausgegangen. nicht funktioniert. Entschuldigung, Stefan. Ich habe gesagt, da bin ich eigentlich am Anfang auch rausgegangen. Ich war relativ überrascht, als ich mitbekommen habe, dass da nur 4 Folgen jetzt aufgenommen worden sind. Ja, die haben auch gar nicht mehr produziert jetzt für die Pause, oder was? Nee, soweit ich weiß, sind nur die 4 doof. Produziert und der Rest kommt dann eben, wenn der Sendebetrieb wieder losgeht. Okay, also ist mein aktueller Stand. Ich weiß auch noch nicht raus, ob es ein Knall hat durchgenommen wird. Ja doch, du? Also zu Ende spielen werden sie es, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, es wurde auch schon geschrieben von irgendjemandem. Geht das Spiel denn noch viel länger oder ist das nur so ein kurzes? Kann ich nicht sagen, das ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Aber wird wohl schon noch ein bisschen gehen. Was mir gerade noch auffällt zum Thema Kino Plus, um das ganz kurz nochmal aufzugreifen, weil ich gerade jetzt überlegt habe, ich bin dieses Jahr auch verhältnismäßig wenig, also eigentlich sogar sehr wenig für meine Verhältnisse, ins Kino gegangen. Das scheint halt wirklich direkt zu korrelieren, so im Sinne von, je mehr Kino Plus ich gucke, desto mehr oder öfter gehe ich ins Kino. Häufiger. Gut, dann sollte Sinister dich auf eine Kino Plus-Diät setzen. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Sinister hier haben. Wir haben viele oder Kinos, UCI, Sinister. Keine Ahnung. Ich kenne UCI haben wir nicht. Auf jeden Fall. Cineplex haben wir, Cinemax haben wir. Oh Gott, ich weiß es nicht. Also es gibt so viele Kinos in Dresden, aber ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wo ein Sinister ist. Aber kann sein, also gibt's bestimmt irgendwo, wer weiß. Irgendwo wird's schon Sinister geben. Alle Kinoketten Deutschlands sollten daran ein Interesse haben, dass du mehr Kino Plus guckst. Ja, das kann sein. Obwohl ich am liebsten tatsächlich in so ein kleines Kino hier um die Ecke gehe, so ein Programmkino. Ja gut, aber kriegst du da dann auch die großen Filme alle mit? Nee, also sowas wie, ich glaube sowas wie Star Wars jetzt, der läuft da glaube ich gar nicht. Aber weiß ich jetzt nicht genau, habe ich nicht nachgeguckt, aber so generell ist es meistens so, dass die großen Filme da nicht laufen. Sondern eher halt, ja, wie sagt man, halt Programmkino halt. Ja. Halt Programmkino. Ja. Wie oft hast du Star Wars mittlerweile gesehen? Bis jetzt 2-mal, morgen das 3. Mal. Ja, okay. Gut. Aber jetzt, die 2-mal waren noch gerechtfertigt, weil es war einmal quasi in Deutsch und einmal OV. Ah ja, und okay. Morgen ist es dann das erste Mal nicht 3D. Okay. Ich habe noch gar nicht gesehen. Star Wars hat mich irgendwie verloren. Ich möchte mich ganz kurz verteidigen. Cyberblitzbürde, nein, ich benutze keine Seiten wie kinox.de. Gehe wirklich ins Kino. Gibt es die Seiten noch? Keine Ahnung. Leute. Das hier um die Ecke bei uns heißt zum Beispiel Kino in der Fabrik. Weil es in einer alten Fabrik ist. Weil ihr im Osten nichts anderes hattet. Oh. Hey, keine Ahnung, gibt hier so ein paar. Also wir haben auch ein Kino im Dach irgendwo und sowas. Ist sehr kreativ. Sehr kreativ, ja. Okay, ich sehe schon, wir sind jetzt in der ostdeutschen Kinolandschaft gelandet. Irgendwie müssen wir jetzt wieder Kurve schlagen. Ja, also, was schaust du regelmäßig? Creep-Track. Jede Woche. Ah. Habe ich immer noch sehr viel Spaß mit. Bestes Format seit Straight to Gold. Bestes Gaming-Format seit Straight to Gold. Klar, alle Pen and Paper sowieso im Moment. Ich habe jetzt, was habe ich? Ich habe letzte Woche noch irgendwas sehr ausführlich geguckt. Was war es denn nochmal? Achso, Messer, Gäbel, Löffel. Gäbel, Messer, Löffel, Gäbel. Ich bring's immer durcheinander. Sagen wir, Gäbel noch mit dabei ist. Das gucke ich mir eigentlich immer an. Nerd of the Rings, oder? Bin ich jetzt eingestiegen, sind auch erst. Boah, das ist, glaube ich. Oh, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe halt bei 1 angefangen, ich habe jetzt 2 Folgen geguckt. Will ich auf jeden Fall auch am Ball bleiben. Dazu gibt es dann auch was in der nächsten Folge, in der ich dabei bin, wahrscheinlich. Und. Eben hatte ich noch irgendwas, habe ich aber verdrängt. Nee, das war es eigentlich so grob. Also, bei der Binge hattest du ja mal, das hat dich aber auch verloren, oder? Ja, da habe ich ja letztes Jahr meinen Rant gemacht. Ja. Warum das ein Scheiß ist. Es sein könnte, dass du da wieder eingestiegen bist, aber nee, gut, ist jetzt auch schon relativ lange in der Pause. Ja. Ja, weil mir gerade nochmal was einfällt, ist jetzt völlig unrelated sozusagen da, zu dem Thema, aber wir hatten ja, also Donny ist ja immer wieder im Haus wegen Dings. Bei der Binge. Wegen Bada Binge, genau. Hat der jetzt nicht auch nochmal ein Star Wars Let's Play gemacht? Doch. Ja, hat er. Okay. Star Trek, glaube ich, oder? Star Wars? Oder Star, also, keine Ahnung, irgendein Star. Ich meine, ich hätte Lichtschwerter gesehen, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Dann war es wohl Star Wars. Ich weiß aber auch nicht genau. Ich habe es nicht gesehen, aber gelesen, dass er irgendwas gemacht hat. Ich habe es auch mehr beim Seppen gesehen. Naja. Das war mir nur kurz, wollte ich nur fragen. Ja. Ja, ich muss sagen, mir persönlich fällt jetzt auch gar nicht wirklich ein, worüber wir noch reden können. Nö, ja. Heißt, wenn der Chat uns nichts mehr vorschlägt, machen wir Schluss, oder? Wir haben aber auch schon viel besprochen, Leute. Wenn es auch ein bisschen unstrukturierter war als die letzten Jahre, glaube ich. Ach, also die Jahresabschlussfolge war schon immer unstrukturiert. Na gut, das stimmt auch wieder. Ich erinnere mich an dieses Quiz letztes Jahr. Ja. Und ich weiß gar nicht, war das letztes schon Jahr? Letztes Jahr? Der kam es mir dieses Jahr vor. Ja, okay. Wow. Ja, Stefan, du hast den Gag nicht gemacht. Das heißt, ja. Tatsächlich. Ich würde eigentlich einen Gag auf Stefans in dieser Folge machen, aber auch was, gut. Ja, aber was vielleicht jetzt für die, die es nicht wissen, die letzte Jahresrückblickfolge war auch in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres sozusagen. Das hab ich doch vorhin gesagt. Hast du das echt? Ja, weil das die längste Folge von uns dieses Jahr war. Ach so. Naja, also wieder in einem Nebensatz versteckt. Ja. Donny hat Star Trek gespielt. Star Trek Elite Force 2. Ah ja. Okay. Da gibt es vielleicht jetzt auch Lichtschwerter. Vielleicht waren es ein Phaser oder so. Ja, was ich glaube, war das letztes Jahr, wo wir diese Kategorien, diese Beanstalk Awards gemacht haben? Ja. Okay. Das hab ich eben gemeint mit Quiz. Ach so. Moment, sorry. Entweder es war ein Award oder es war ein Quiz. Ja, es war eine Award. Also, das haben wir eigentlich. Es war eine Award. Also, das hat letztes Jahr, glaube ich, sehr viel Zeit eingenommen. Das haben wir dieses Jahr jetzt gar nicht gemacht. Aber gut, ist vielleicht auch besser so. Das war, wie gesagt, das war ja ähnlich wie wenn Schröck bei Kino Plus versucht, eine Reihenfolge vorzugeben. Aber ich fand es an sich schon interessant, weil wir unsere Zuhörer haben voten lassen im Forum. Stimmt, das war ganz spannend. Ja. Ist vielleicht was wir nächstes Jahr wieder machen könnten. Aber so irgendwie, dieses Jahr war die Vorbereitung jetzt nicht so krass, außer bei dir vielleicht, Stefan. Und nö, das hat maximal eine Dreiviertelstunde gedauert. Maximal einen Arbeitstag. Ja, oder wir machen sowas mal im Sommer, wenn wir unseren Geburtstag vielleicht wieder live feiern sollten. Oh, was ich Jahr. Schön fänden würde, oder find, was ich schön fänden fänden würde. Schön fändest. Ja, was ich schön finden würde, wenn wir dieses Jahr mal vor Ort gemeinsam nochmal was aufzeichnen würden. Oh. Ja. Das ist halt bei uns logistisch mal ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Ja. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wir wollten ja auch mal gemeinsam nach Hamburg, vielleicht. Wenn sich da mal was ergibt. Wolltet ihr. Ich wollte das nie. Vielleicht dürfen wir im Almost Daily Studio aufnehmen. Also Tisch. Max nee, Bino. Du wolltest nur privat dann irgendwann alleine fahren. Ja, und Bino und ich kommen ja auf dem Weg nach Hamburg fast sowieso bei dir direkt vorbei. Ja, aber ich nicht. Ja, okay. Ich hab geflogen. Wir müssen ihn dann halt verschleppen. Für. Ich muss halt einfach fucking 7 Stunden, na okay, das nicht, aber ich muss 5 Stunden fahren, bis ich bei Max bin. Na, 4, na gut. 4 oder 5. Ja, wir fahren doch direkt nach Hamburg. Ja, eben, das ist ja. Ja gut, das ja. Das, direkt das nach Hamburg hat das dauert wirklich Biene den weitesten Weg haben. Wie bitte? Direkt nach Hamburg hat von uns 4 Biene den weitesten Weg. Ja, lass uns das mal nicht mit Koordinaten genau ausdiskutieren, bitte. Ja, aber den weitesten Weg hast du trotzdem. Sagst du nur. Nun. Ja. Ja, dann machen wir Schluss, oder? Ja. Haben irgendwann die Leute das, denn noch was? Irgendwann muss das ja auch ein Ende haben. Genau. Also muss das Leiden auch mal ein Ende haben. Ich habe sogar schon das Outro vorbereitet. Oh, oh. Jetzt müssen wir wieder leiden. Aber wir müssen erst mal Tschüss sagen. Ja, eben. Oder wir machen erst das Outro und sagen dann nee, Tschüss. Lady Wasabi ist weg, wir machen Ende. Oh, oh. Okay. Ciao, Lady. Grüße. Ciao. Ciao, Leute. Ja, und auch Tschüss an den Rest. Danke fürs Zuhören. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Ja, guten Rutsch. Und alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao.